Sie hören Deutschland 1923, das Jahr am Abgrund von Volker Ulrich, gesprochen von Peter Bieringer, ein Hörbuch des Verlags C.H. Beck. Vorwort. Möge 1923 besser werden als dies nach jeder Richtung schlimmste 1922. Amen. Mit diesen Worten beendete Hedwig Pringsheim, die Schwiegermutter Thomas Manns, ihren Tagebucheintrag am Silvesterabend 1922. Sie dürfte kaum geahnt haben, wie schlimm es tatsächlich kommen würde. 1923 wurde zur größten Bewährungsprobe der noch jungen Weimarer Republik. Kein Volk der Welt hat erlebt, was dem deutschen 1923-Erlebnis entspricht, erinnerte sich der Journalist Sebastian Haffner 1939 im englischen Exil. Und der Schriftsteller Stefan Zweig schrieb in seiner ebenfalls im Exil verfassten Autobiografie »Die Welt von gestern«, er glaube, Geschichte gründlich zu kennen, doch seines Wissens habe sie »nie eine ähnliche Tollhauszeit in solchen riesigen Proportionen« produziert. Von dieser Tollhauszeit handelt dieses Buch. Es war ein Jahr, in dem die Geldentwertung schwindelerregende Ausmaße annahm, in dem faktisch ein Ausnahmezustand in Permanenz herrschte, das politische System dem Kollaps nahe war, rechte und linke Extremisten zum Sturm auf die Republik ansetzten und separatistische Bewegungen den Bestand des Reiches bedrohten. Hinzu kam massiver Druck von außen. Der Einmarsch französischer und belgischer Truppen ins Ruhrgebiet im Januar und die sich daran anschließenden Auseinandersetzungen wirkten in hohem Maße krisenverschärfend. Im Herbst 1923 stand das Land buchstäblich am Abgrund. Schon Zeitgenossen erschien es fast wie ein Wunder, dass die erste deutsche Demokratie diese existenzielle Gefährdung überlebte. »The Great Disorder«, die große Unordnung, hat der amerikanische Historiker Gerald D. Feldman seine voluminöse Darstellung des Inflationsjahrzehnts 1914 bis 1924 genannt. Krieg, militärische Niederlage und Revolution hatten das scheinbar unerschütterliche monarchische System des Kaiserreichs hinweggefegt. Die neue 1918-19 errichtete demokratische Ordnung kam aus dem nachrevolutionären Krisenmodus nicht heraus. Auch nach dem Abschluss des Friedensvertrags von Versailles und der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung blieb die Lage prekär. Die alten wilhelminischen Eliten aus Großindustrie, Großlandwirtschaft, Militär und Bürokratie verharrten in Fundamentalopposition gegen das »System von Weimar«. Umsturzversuche von rechts und links erschütterten das Land. Politische Morde, verübt von rechten Terroristen an Repräsentanten der Republik, waren an der Tagesordnung. Die Sicherheit für politisch Missliebige ist gegenwärtig in Deutschland geringer als in den verrufensten südamerikanischen Republiken oder im Rom der Borgia, konstatierte der Diplomat und Kunstmäzen Harry Graf Kessler im Mai 1920. Ihren bizarren Höhepunkt erreichte die krisenhafte Entwicklung mit der Hyperinflation 1923. Ganz Deutschland schien wie von einem Fieberwahn erfasst. »Die Zeit ist allzu sehr aus den Fugen«, klagte der in Dresden lehrende jüdische Romanist Viktor Klemperer Ende Mai 1923 und Anfang September notierte er, »Jeder fühlt etwas Bedrohlichstes in nächster Nähe. Niemand weiß, was wird.« Dass alles wankte, es keine Sicherheiten mehr gab und auf nichts mehr Verlass war, das war das Grundgefühl dieser Monate. Nicht nur verlor das Geld seinen Wert als Tauschmittel, im Wirbel der Inflation lösten sich auch die überkommenen Wertvorstellungen und Normen auf. Von einer doppelten Entwertung hat der Schriftsteller Elias Canetti zu Recht gesprochen. Damit verbunden war ein fundamentaler Verlust des Vertrauens in die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen. Eine Art Alltagsanarchismus, ein Kampf aller gegen alle, war die Folge. Der Sturz ins Bodenlose, den Deutschland im Herbst 1923 erlebte, entzog sich jeder rationalen Erklärung. Er machte buchstäblich fassungslos. »Oft erscheint mir alles, was ich damals sah und erlebte, wie ein fantastischer Traum«, erinnerte sich der Maler George Gross, und er fügte hinzu, »aber komisch, je höher die Preise stiegen, umso höher stieg die Lebenslust. Heißer war das Leben schön.« Das war die paradoxe Kehrseite jenes Elends, in das breite Bevölkerungsschichten durch den schlagartigen Verlust ihrer Ersparnisse gestürzt wurden. Eine unbändige Lust nach Zerstreuung, nach Räuschen aller Art griff um sich. Die Vergnügungsindustrie boomte wie nie zuvor. Der Amüsierrummel erreichte Ausmaße, denen gegenüber die panisch enthemmten Gelage in den Pestjahren des Mittelalters wie schlichte Veranstaltungen gesitterter Gesangsvereine anmuteten, hat der DDR-Historiker Wolfgang Ruge pointiert geurteilt. In den Forschungen zur Geschichte der Weimarer Republik stand, angefangen von der bahnbrechenden Studie von Karl Dietrich Bracher 1955 bis hin zu den großen Gesamtdarstellungen von Hans Mommsen 1989 und Heinrich August Winkler 1993, die Frage im Vordergrund, warum die erste deutsche Demokratie bereits nach 14 Jahren unterging, um der verbrecherischen Diktatur des Nationalsozialismus Platz zu machen. Seit Ende der 1990er Jahre sind demgegenüber verstärkt Tendenzen zu beobachten, die Republik nicht von ihrem Ende unter der Perspektive ihres Scheiterns darzustellen und zu deuten. Statt die Epoche zwischen 1918 und 1933 auf die Rolle eines bloßen Vorspiels des Dritten Reiches zu reduzieren, sollte sie, so lautet die Forderung, in ihrem Eigenrecht betrachtet werden, und das heißt, dass neben den belastenden Faktoren verstärkt auch nach den zukunftsfähigen Elementen zu fragen sei. Gerade unter dieser Perspektive stellt sich 1923 als ein Schlüsseljahr dar, denn an ihm lassen sich sowohl das Ausmaß der Gefährdungen als auch die Chancen einer Stabilisierung ablesen. Dass sich die Weimarer Republik auch unter den extremen Belastungen dieses Jahres behauptete, ist in jedem Fall ein starkes Argument gegen die Annahme, sie sei von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Die Exzesse der Inflationsperiode haben sich tief ins kollektive Gedächtnis der Nation eingebrannt. Die kalte Enteignung breiter Schichten der Bevölkerung, laut dem Urteil des linkssozialistischen Historikers Arthur Rosenberg, eine der größten Räubereien der Weltgeschichte, sorgte für eine ungeheure Verbitterung. Für viele Deutsche war die plötzliche Entwertung ihrer Vermögen und Ersparnisse eine traumatische Erfahrung, von der sie sich niemals ganz erholen sollten. Die Angst vor einer neuen Inflation wurde an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Sie ist in Deutschland heute viel virulenter als in anderen europäischen Ländern. So erklärt sich auch, dass, als im Zuge der Corona-Pandemie die Preise stark anstiegen, sofort das Schreckgespenst der Hyperinflation von 1923 beschworen wurde. Man tut allerdings gut daran, die Unterschiede zwischen den heutigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen und der damaligen, singulären Konstellation nicht aus den Augen zu verlieren. Die vorliegende Darstellung soll auch dafür den Blick schärfen. Dieses Buch musste unter den erschwerenden Bedingungen der Corona-Pandemie geschrieben werden. Meine ursprüngliche Absicht, umfangreiche Archivrecherchen vorzunehmen, wurde dadurch vereitelt. Allerdings konnte ich besonders für Kapitel 5 auf Archivalien zurückgreifen, die ich im Zusammenhang mit meiner Hitler-Biografie gesammelt hatte. Wichtig war es mir wiederum, die Zeitgenossen in Tagebüchern, Briefen und Erinnerungen ausführlich zu Worte kommen zu lassen. Darin spiegeln sich, so eindrücklich wie in keiner anderen Quelle, die alltäglichen Erlebnisse und Erfahrungen der Menschen in jenem Hexenkessel der großen Inflation vor 100 Jahren. Kapitel 1: Ruhrbesetzung und Ruhrkampf. Das Jahr 1923 begann mit einem Paukenschlag. Am 11. Januar marschierten französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet ein. Zur Begründung wurde angeführt, dass Deutschland bei den vereinbarten Sachlieferungen zum Wiederaufbau der im Ersten Weltkrieg zerstörten Gebiete in Frankreich und Belgien in Rückstand geraten war. Ganz überraschend kam die spektakuläre Aktion nicht. Bereits in den Jahren zuvor hatten die Siegermächte immer wieder mit Sanktionen gedroht für den Fall, dass die deutsche Regierung ihren Reparationsverpflichtungen nicht nachkommen würde. Dabei war auch von einer Besetzung von Territorien über die linksrheinischen Gebiete hinaus die Rede gewesen, die nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages für 15 Jahre entmilitarisiert bleiben sollten. Nachdem am 4. Januar eine Reparationskonferenz in Paris ergebnislos auseinandergegangen war, hatte sich die Situation rasch zugespitzt. »Die politische Lage ist jetzt wieder so, dass sie sogar stumpfe Nerven bedrückt. Franzoseneinmarsch nach gescheiterter Reparationskonferenz bevorstehend«, notierte Viktor Klemperer am 5. Januar in sein Tagebuch. Seit Kriegsende hatte der Streit um die Reparationen die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen dem besiegten Reich und den Alliierten dauerhaft belastet. Bereits im Waffenstillstandsabkommen vom 11. November 1918 hatte Deutschland sich zur Abgabe von 5000 Lokomotiven, 150.000 Eisenbahnwagen und 5000 Lastkraftwagen verpflichten müssen. Im Versailler Vertrag, den die deutsche Delegation am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal von Versailles hatte unterzeichnen müssen, wurde der Anspruch auf Wiedergutmachung begründet mit dem Artikel 231, der die alleinige Verantwortung des Kaiserreichs und seiner Verbündeten für den Kriegsausbruch festgestellt und sie für alle daraus resultierenden Verluste und Schäden haftbar gemacht hatte. Allerdings wurde die Höhe der Summe, die Deutschland aufbringen musste, noch offen gehalten. Artikel 233 bestimmte die Einsetzung einer Kommission, die bis zum 1. Mai 1921 den Gesamtbetrag der Reparationen festlegen sollte. Bis dahin sollten 20 Milliarden Goldmark an Devisen und Sachwerten gezahlt werden. Die ungelöste Reparationsfrage blieb das beherrschende außenpolitische Problem der Nachkriegsära. Kompliziert wurde es dadurch, dass sich Frankreich, Belgien und auch England während des Krieges bei den Vereinigten Staaten von Amerika hoch verschuldet hatten. Solange die USA auf die vollständige Rückzahlung ihrer Kredite bestanden, musste ihren europäischen Partnern daran gelegen sein, von den Deutschen möglichst umfangreiche Reparationen zu bekommen. Für die französische und belgische Regierung stellte sich diese Notwendigkeit umso dringlicher, als weite Gebiete von den deutschen Truppen bei ihren Rückzügen mutwillig zerstört worden waren. Eine Tatsache, die ohne Wenn und Aber anzuerkennen und sich alle deutschen Regierungen und weite Teile der deutschen Öffentlichkeit nach dem Krieg beharrlich weigerten. Als Harry Graf Kessler im August 1922 durch Nordfrankreich reiste, war er erschüttert über das Bild, das sich ihm 4 Jahre nach Kriegsende immer noch bot. Große unkultivierte Flächen, die von blühendem Unkraut überwachsen sind und auch zwischen bestellten Feldern auffallend viele Unbestellte. Zerschossene Häuser, eingestürzte Dächer, kleine Barackendörfer, neue Landhäuschen von trostloser Scheußlichkeit. Saint-Quentin ist nicht vollkommen zerstört, wie man gesagt hat, aber die Bahnhofstraße und viele Häuser sind noch immer nach 4 Jahren Trümmerhaufen, und die Kathedrale thront fensterlos unter einem Wellblechschutzdach als erhabene, weithin sichtbare Ruine über der zerschossenen Stadt. Chauny, Noyon sind im selben traurigen Zustand. Die Kathedrale von Noyon macht einen besonders erschütternden und großartigen Eindruck mit ihren beiden massigen, zerschossenen, von Gerüsten umgebenen Türmen. Hinzu kam, dass in der französischen Regierung und Gesellschaft die Furcht vor einer deutschen Revanche allgegenwärtig war. Daraus erwuchs ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, das sich durch die Besetzung der linksrheinischen Gebiete noch nicht hinreichend befriedigt sah. Die Reparationsfrage bot in den Augen französischer Politiker und Militärs einen geeigneten Hebel, um nicht nur ein Wiedererstarken Deutschlands zu verhindern, sondern sich auch ständige Eingriffsmöglichkeiten offen zu halten. Die britische Regierung unter Premierminister David Lloyd George hingegen war angesichts wachsender Schwierigkeiten mit ihrem Empire an einer Stabilisierung der Verhältnisse in Mitteleuropa interessiert. Das hieß aber auch, dass Deutschland ökonomisch nicht so weit geschwächt werden durfte, dass dadurch die wirtschaftliche Erholung des europäischen Kontinents beeinträchtigt wurde. Aus diesem Grund war man in London eher geneigt, der deutschen Regierung in der Reparationsfrage entgegenzukommen, was wiederum zu Spannungen mit dem Hauptverbündeten Frankreich führen musste. Für die britische Politik der Nachkriegszeit stellte sich so die doppelte Aufgabe, es einerseits nicht auf einen Bruch der Entente ankommen, andererseits aber auch Frankreich nicht zu mächtig werden zu lassen. In einer Serie von Konferenzen suchten sich die Alliierten auf eine gemeinsame Linie gegenüber Deutschland zu verständigen. Auf der Konferenz im belgischen Spa im Juli 1920 stand die Frage der Reparationszahlungen noch nicht auf der Tagesordnung. Vielmehr konzentrierten sich die Debatten auf die deutschen Kohlelieferungen. Am Ende gelang es Lloyd George, den Franzosen die Zustimmung zur Reduzierung der Forderung von 2,4 auf 2 Millionen Tonnen für zunächst 6 Monate abzuringen. Der Gegenwert sollte zum Inlandspreis auf das Reparationskonto gutgeschrieben werden. Es war das erste Abkommen nach dem Krieg, das nicht durch Diktat, sondern durch Verhandlungen mit den Deutschen zustande kam. Erst auf einer Konferenz des Obersten Rats der Alliierten in Paris Ende Januar 1921 verständigten sich Briten und Franzosen auf einen gemeinsamen Reparationsplan. Danach sollte Deutschland insgesamt 226 Milliarden Goldmark innerhalb von 42 Jahren zahlen, wobei die Jahresraten mit 2 Milliarden Goldmark beginnen und nach auf 6 Milliarden Goldmark ansteigen sollten. Außerdem sollte jährlich ein Betrag im Wert von 12% des deutschen Exports abgeführt werden. Diese Forderung sorgte in der deutschen Öffentlichkeit für ein böses Erwachen. 42 Jahre unendliche Milliarden zu zahlen, hielt Viktor Klemperer in seinem Tagebuch fest. Es ist so Kongo-artig, so bitter, so märchenhaft, wenn man an das denkt, was wir 1914 waren, dass ich mich bemühe, erfolgreich bemühe, möglichst gar nicht daran zu denken. Reichspräsident Friedrich Ebert vertraute einem Brief an den ehemaligen preußischen Kriegsminister Walter Reinhardt von Anfang Februar 1921 an, es habe Toren gegeben, die geglaubt hätten, das Schlimmste liege schon hinter uns. Umso niederschmetternder wirkten auf sie die letzten Ereignisse. Die Situation ist sehr ernst. Ob sich ein Ausweg findet, ist sehr zweifelhaft. Auf der Londoner Konferenz von Anfang März 1921 wies Reichsaußenminister Walter Simons den Pariser Zahlungsplan als unannehmbar zurück, weil er die wirtschaftliche Leistungskraft Deutschlands bei weitem übersteige. Stattdessen präsentierte er einen Gegenvorschlag. Die Reichsregierung erklärte sich zu einer Zahlung von 50 Milliarden Goldmark bereit, von der allerdings noch einmal 20 Milliarden, die bereits als Sachlieferungen geleistet worden seien, abgezogen werden sollten. Dieses Angebot betrachteten wiederum die Alliierten als völlig unzureichend. Nachdem Berlin eine Frist für die Annahme des Reparationsplans hatte verstreichen lassen, machten sie ihre Sanktionsdrohung wahr und besetzten Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort. Im gesamten besetzten Gebiet übernahm die interalliierte Rheinland-Kommission die Zollverwaltung. Ende April 1921 legte die alliierte Reparationskommission ihre Reparationsrechnung vor. Sie belief sich auf 132 Milliarden Goldmark. Gegenüber den ursprünglich geforderten 226 Milliarden Goldmark bedeutete das eine erhebliche Reduzierung. Dennoch löste auch dieser Vorschlag in Deutschland Empörung aus. Von einer künftige Generationen belastenden Schuldknechtschaft war die Rede. Am 5. Mai 1921 bestellte Lloyd George den deutschen Botschafter in London ein und überreichte ihm ein Ultimatum. Blieben die Deutschen bei ihrer Verweigerungshaltung, kündigten die Alliierten für den 12. Mai die Besetzung des Ruhrgebiets an. Der neue Zahlungsplan teilte die deutschen Verbindlichkeiten in drei Serien von Schuldverschreibungen. Die A- und B-Bonds in Höhe von 50 Milliarden Goldmark sollten ab 1921 getilgt und verzinst werden. Die Bedienung der C-Bonds, die mit 82 Milliarden den größten Teil der Reparationen ausmachten, wurden auf eine unbestimmte Zukunft verschoben. Außerdem sollten 26% des Wertes der deutschen Ausfuhr transferiert werden. Insgesamt ergaben sich daraus jährliche Zahlungen von rund 3 Milliarden Goldmark, zweifellos immer noch eine erhebliche Belastung, die aber gar nicht so weit von dem Angebot der Reichsregierung vom März entfernt lag und bei einer normalen Wirtschaftsentwicklung wohl auch hätte verkraftet werden können. Bereits einen Tag vor Eintreffen des Londoner Ultimatums war die Regierung unter dem Zentrumspolitiker Konstantin Fehrenbach, der seit Juni 1920 einem bürgerlichen Minderheitskabinett aus Zentrum, Deutscher Demokratischer Partei DDP und Deutscher Volkspartei DVP vorgestanden hatte, zurückgetreten, nachdem der Versuch gescheitert war, die Vereinigten Staaten für eine Vermittlerrolle zu gewinnen. Reichspräsident Ebert ernannte den badischen Zentrumspolitiker Josef Wirth, zuvor Finanzminister im Kabinett Fehrenbach, zum neuen Reichskanzler. Er bildete ein Kabinett aus Zentrum, DDP und SPD. Es handelte sich also um eine Neuauflage der Weimarer Koalition von 1919-20. Allerdings besaß sie im Unterschied zu damals keine parlamentarische Mehrheit mehr. Dennoch konnte der Reichstag am 10. Mai 1921 die Annahme des Londoner Ultimatums beschließen, weil auch die USPD und einige Abgeordnete der DVP zustimmten. Die Regierung Wirth hatte ihre erste Kraftprobe bestanden. Die Annahme des Ultimatums bedeutet keine Niederlage, kommentierte der radikaldemokratische Journalist und Pazifist Karl von Ossietzky in der Berliner Volkszeitung. Sie kann eine neue und bessere Ära eröffnen, wenn man endlich von der Politik des Sich-Treiben-Lassens, die seit Versailles leider vorherrschte, zu eigener Aktivität übergeht. Im vergangenen Jahr lebte man allzu gern von der faulen Hoffnung, sich schließlich doch um die eine oder andere der auferlegten Verpflichtungen drücken zu können, und die Handlung war allein auf der anderen Seite. Man ließ sich stoßen und drängen, und die Faust peinlich im Rücken spürend, protestierte man. Das war unwürdig, unwürdig eines großen Volkes, das immerhin genügend Köpfe aufweisen sollte, die imstande sind, die Konsequenzen eines verlorenen Krieges zu erfassen. Eben darum war es Wirth zu tun. Er wollte seinen guten Willen demonstrieren, indem er äußerste Anstrengungen unternahm, um die Reparationsverpflichtungen zu erfüllen. Dies allerdings mit dem Hintergedanken, gerade durch ihre Undurchführbarkeit unter Beweis zu stellen und sie in Verhandlungen mit den Alliierten auf ein für Deutschland akzeptables Maß zurückzuführen. Sein Ziel sei nicht, erklärte der Reichskanzler im Reichstag, Erfüllungspolitik um ihrer selbst willen zu treiben, sondern der Welt durch die Erfüllung im Rahmen des Möglichen den praktischen Nachweis zu erbringen, wo die Grenze des Erfüllbaren liegt und wo sie nicht überschritten werden kann. Mit dieser Strategie verfolgten Wirth und seine Mitstreiter noch eine weitere Absicht, nämlich die noch ausstehende Entscheidung über den Status Oberschlesiens zu Deutschlands Gunsten zu beeinflussen. Obwohl sich in einer Abstimmung im März 1921 eine deutliche Mehrheit für den Verbleib bei Deutschland ausgesprochen hatte, beschloss der Oberste Rat der Alliierten am 20. Oktober 1921, der Empfehlung des Völkerbunds zu folgen und Oberschlesien zu teilen. Rund 25% des Gebiets mit fast dem gesamten Industrierevier fielen an Polen. Aus Enttäuschung über diese Entscheidung erklärte Wirth am 22. Oktober seinen Rücktritt, wurde aber von Ebert erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Die parlamentarische Basis seines zweiten Kabinetts war noch schmaler als die erste, weil sich die DDP diesmal verweigerte. Ein weiterer Umstand stellte Wirths Erfüllungspolitik vor scheinbar unüberwindliche Probleme. Der rapide Kursverfall der Mark, auf dessen Ursachen im folgenden Kapitel eingegangen wird. Die Flucht ausländischen Kapitals setzte sich fort. Devisenüberschüsse für den Reparationstransfer zu erwirtschaften erwiesen sich als immer schwieriger. Nur mit Mühe gelang es der deutschen Regierung, die erste Rate von 1 Milliarde Goldmark pünktlich zum 31. August 1921 zu überweisen. Aber es war absehbar, dass sich für die im Januar und Februar 1922 fälligen Raten die notwendigen Mittel nur schwer würden auftreiben lassen. Der Plan, eine große Anleihe auf den internationalen Devisenmärkten aufzunehmen, scheiterte angesichts des schwindenden Vertrauens in die deutsche Zahlungsfähigkeit. Und auch der Versuch, durch einen von der deutschen Industrie im Ausland aufzunehmenden Kredit zu einer gemeinsamen Lösung des Reparationsproblems beizutragen, schlug fehl, weil die der DVP nahestehende Schwerindustrie, allen voran Hugo Stinnes, eine solche Aktion mit unannehmbaren Forderungen, unter anderem die Privatisierung der Reichsbahn, verband. Im Dezember 1921 musste die Regierung Wirth um einen Zahlungsaufschub bitten. Auf einer Tagung des Obersten Alliierten Rates in Cannes im Januar 1922 wurde den Deutschen ein vorläufiges Moratorium für die Januar- und Februarrate in Aussicht gestellt, unter der Auflage, einen Plan zur Sanierung des Staatshaushalts vorzulegen. Dem kam die deutsche Regierung nach, doch die Antwortnote der Reparationskommission vom 21. März 1922 war wiederum eine Enttäuschung. Zwar wurde ein partieller Zahlungsaufschub für das Jahr 1922 gewährt, Deutschland sollte nur 720 Millionen Goldmark in bar und zusätzliche Sachlieferungen entrichten, doch wurde das Zugeständnis mit weitreichenden Bedingungen verknüpft, unter anderem durchgreifende Maßnahmen gegen die Kapitalflucht, eine von der Reichsregierung unabhängige Stelle der Reichsbank und eine Kontrolle des Haushalts durch die Kommission. Diese Forderungen wies die deutsche Regierung in ihrer Antwortnote vom 7. April zurück. Seit Jahresbeginn 1922 hatten sich die Aussichten auf ein einvernehmliches Reparationsabkommen weiter verschlechtert. Noch während der Konferenz in Cannes im Januar war der französische Ministerpräsident Aristide Briand zurückgetreten. In der nationalistisch erregten französischen Öffentlichkeit war ihm eine allzu nachgiebige Haltung Deutschland gegenüber vorgeworfen worden. Sein Nachfolger wurde Raymond Poincaré, der eine kompromisslose Linie in der Reparationsfrage vertrat. Poincaré hatte als Zehnjähriger 1870 den Einmarsch preußischer Truppen in seiner Heimatstadt Bar-le-Duc im Departement Meuse erlebt, eine Erfahrung, die seine Einstellung zu den Deutschen prägen sollte. Nach einer brillanten Karriere als Anwalt hatte er sich der Politik zugewandt und in mehreren Kabinetten der Dritten Republik den Posten eines Unterrichts- und Finanzministers bekleidet. Als Ministerpräsident und Außenminister hatte er vor 1914 eine wichtige Rolle bei der Festigung des Bündnisses zwischen Frankreich und dem Zarenreich gespielt. Im Januar 1913 zum Präsidenten der Republik gewählt, war er in der Julikrise 1914 nach St. Petersburg gereist und hatte der russischen Regierung im Konflikt mit Österreich-Ungarn und dem Deutschen Kaiserreich den Rücken gestärkt. Während des Krieges war er von seinem Gegenspieler, Ministerpräsident Georges Clemenceau, an den Rand gedrängt worden. Dennoch war er es, der am 18. Januar 1919 die Friedenskonferenz in Paris mit einer großen Rede eröffnen durfte, in der er Deutschlands Kriegsschuld brandmarkte, die besonderen Opfer Frankreichs herausstrich und daraus das Recht auf umfassende Wiedergutmachung ableitete. Poincaré bestand auf eine buchstabengetreue Erfüllung des Versailler Vertrages und der darin vorgesehenen Zwangsmaßnahmen. Er war der Auffassung, dass die deutsche Regierung die Währung bewusst verfallen ließ, um sich vor ihren Reparationsverpflichtungen zu drücken. Angesichts der vermeintlichen deutschen Zahlungsunwilligkeit entwickelte er die Idee der produktiven Pfänder. Das heißt, ein Zahlungsaufschub kam für ihn überhaupt nur in Frage, wenn Frankreich dafür umfassende Sicherheiten und Garantien erhielt. Dabei dachte er in erster Linie an einen Zugriff auf die Kohlevorkommen des Ruhrgebiets. Letztlich zielte der Plan darauf ab, den potenziell gefährlichen Nachbarn im Osten in seiner Wirtschaftskraft nachhaltig zu schwächen, um dadurch die Machtverhältnisse auf dem Kontinent dauerhaft zugunsten Frankreichs zu wenden. Die Frage war allerdings, wie man jemals hohe Reparationszahlungen erzwingen wollte, wenn gleichzeitig die ökonomischen Möglichkeiten Deutschlands, sie zu leisten, radikal beschnitten wurden. So stand denn auch die Konferenz in Genua, die auf Wunsch der britischen Regierung im April 1922 einberufen wurde, von vornherein unter einem ungünstigen Stern. An ihr nahmen die deutschen Delegierten, an ihrer Spitze Reichskanzler Wirth und der Industrielle Walter Rathenau, seit dem 31. Januar 1922 deutscher Außenminister, erstmals als gleichberechtigte Partner teil. In der Reparationsfrage wurden keine entscheidenden Fortschritte erzielt, weil Poincaré die französische Delegation unter Louis Barthou auf eine unnachgiebige Haltung festgelegt hatte. Das wichtigste Ereignis war nicht die Konferenz selbst, sondern was sich an ihrem Rand abspielte. Am 16. April unterzeichneten Rathenau und der russische Volkskommissar des Äußeren, Georgi Vichicherin, im nahebei gelegenen Badeort Rapallo einen Vertrag. In ihm verzichteten die einstigen Kriegsgegner gegenseitig auf Reparationen und vereinbarten die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen sowie eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Unter den Westmächten löste der überraschende Vertragsabschluss erhebliche Irritationen aus. Der britische Premier Lloyd George, der mit großen Hoffnungen nach Genua gereist war, fühlte sich düpiert und die französische Regierung sah sich in ihrem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber Deutschland bestätigt. In einer Rede in Bar-le-Duc am 24. April bezeichnete Poincaré den Rapallo-Vertrag als einen feindseligen Akt und schloss die Möglichkeit einer militärischen Intervention Frankreichs nicht aus, sollte Deutschland weiterhin seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Auf ein substanzielles Entgegenkommen in der Reparationsfrage konnte die Regierung Wirth kaum noch hoffen. Harry Graf Kessler, der als Beobachter an der Konferenz teilnahm, stellte enttäuscht fest, dass die für Rapallo Verantwortlichen die kostbare und mühsam wieder zusammengeleimte Vase des europäischen Vertrauens fallen lassen und von neuem zerschmissen hätten. Eben diese Wirkung hatte Reichspräsident Ebert befürchtet. Er war von Wirth über den bevorstehenden Vertrag mit Sowjetrussland nicht unterrichtet worden und erfuhr vom Abschluss erst aus der Presse. Das vergaß er dem Reichskanzler nicht. Seit Rapallo war ihr Verhältnis zerrüttet. Unterdessen hatte die radikale Rechte in Deutschland eine wüste Kampagne gegen die Erfüllungspolitiker entfesselt. Zielscheibe war wegen seiner jüdischen Herkunft besonders Außenminister Rathenau. Seit Frühjahr 1922 steigerte sich die Hetze zur offenen Morddrohung. »Knallt ab den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau«, lautete die Schlusszeile eines an völkisch-antisemitischen Stammtischen gern angestimmten Liedes. Rathenau wusste um die Gefährdung. Die Belastung durch das Amt sei an sich schon auf die Dauer physisch kaum auszuhalten, klagte er in einem Gespräch mit Harry Graf Kessler. Aber das Schlimmste sei doch die bösartige Gegnerschaft in Deutschland selbst. Jeden Tag bekomme er nicht bloß Drohbriefe, sondern auch ernstzunehmende Polizeianzeigen. Dennoch verzichtete Rathenau auf besondere Schutzmaßnahmen. Am 24. Juni 1922 wurde er auf dem Weg ins Auswärtige Amt von Mitgliedern der Organisation Konsul ermordet, eines Geheimbunds, der auch schon für den Mord an dem Zentrumspolitiker und ehemaligen Finanzminister Matthias Erzberger am 26. August 1921 und dem Blausäureattentat auf den ersten Ministerpräsidenten der Republik und Kasseler Oberbürgermeister, den SPD-Politiker Philipp Scheidemann, am 4. Juni 1922 verantwortlich war. Mit grenzenloser Niedrigkeit, mit unergründlicher Gemeinheit ist Rathenau in den deutschnationalen und deutschvölkischen Versammlungen und in den meisten Blättern dieser Richtungen verleumdet und beschmutzt worden, schrieb der Chefredakteur des liberalen Berliner Tageblatts, Theodor Wolff, in einem Leitartikel. Und diese geistige Vorbereitung hat die Tat möglich, hat sie unvermeidlich gemacht. Die unmittelbare Folge der Ermordung Rathenaus war ein beschleunigter Verfall der Mark. Die Reichsregierung war nicht mehr in der Lage, die im Moratorium vereinbarten Beträge zu zahlen und sah sich gezwungen, in zwei Noten vom 12. und 14. Juli 1922 um eine Befreiung von allen Zahlungen, die Sachleistungen ausgenommen, bis Ende 1924 zu bitten. Damit war Wirths Erfüllungspolitik an ein Ende gelangt. Poincaré glaubte seinem Ziel, produktive Pfänder einzufordern, näher gekommen zu sein. Zwar gewährten die Alliierten Ende August 1922 noch einmal einen Zahlungsaufschub von 6 Monaten, gleichzeitig aber erhöhte die französische Regierung ihren Druck auf Deutschland, eine Reform der öffentlichen Finanzen in Angriff zu nehmen, wobei die Drohung mit einer Besetzung des Ruhrgebiets im Hintergrund mitschwang. Für einen nüchternen Beobachter, wie den britischen Botschafter in Berlin, Edgar Vincent Debenham, stand zu diesem Zeitpunkt fest, dass Deutschland aufgrund seiner desaströsen Finanzlage Reparationen zu zahlen nicht mehr in der Lage war. Ehe nicht die Notenpresse zum Stillstand gebracht und die Währung stabilisiert worden sei, gäbe es keine feste Basis für irgendwelche Zahlungsversprechungen. In einer Unterredung mit Reichskanzler Wirth Ende August 1922 eröffnete ihm dieser, es sei zweifelhaft, ob Deutschland angesichts des katastrophalen Sturzes der Mark die Bevölkerung im kommenden Winter überhaupt noch mit genügend Lebensmitteln versorgen könne. Brot komme vor Reparationen, er habe es bereits gesagt und halte daran fest. Es müsse ein vollkommenes Moratorium oder eine Atempause eingeräumt werden. In einer Note an die Reparationskonferenz vom 14. November 1922 bat die Regierung Wirth um ein Moratorium für alle Barzahlungen und Sachleistungen für 3 bis 4 Jahre sowie um eine Rückführung der im Londoner Ultimatum festgelegten Gesamtschuld auf ein für die deutsche Leistungsfähigkeit tragbares Maß. Als Sofortmaßnahme wurde eine groß angelegte Stützungsaktion der Reichsbank angekündigt, um die Währung zu stabilisieren und den Haushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Diese Note war die letzte Amtshandlung Wirths. Noch am selben Tag trat er zurück, nachdem sein Versuch fehlgeschlagen war, die parlamentarische Basis seiner Regierung zu verbreitern. Im September 1922 hatte sich die SPD mit dem Rest der USPD zusammengeschlossen. Die Mehrheit der USPD war nach der Spaltung der Partei im Oktober 1920 der Kommunistischen Partei beigetreten. Das Ergebnis war ein entschiedener Ruck nach links. Für eine Zusammenarbeit mit der DVP, die unter Führung ihres Vorsitzenden Gustav Stresemann vor allem großindustrielle Interessen vertrat, war die Vereinigte Sozialdemokratische Partei vorerst nicht zu haben. Wirth aber hatte sein politisches Schicksal an die Bildung einer großen Koalition gebunden und Reichspräsident Ebert, bei dem der Stachel der Enttäuschung über die Rapallo-Politik tief saß, tat nichts, um den Reichskanzler zu halten. Zum Nachfolger Wirths ernannte Ebert am 22. November einen Mann der Wirtschaft, den Generaldirektor der Hamburger Großreederei Hapag, Wilhelm Kuno. Der 1876 im thüringischen Suhl geborene, promovierte Jurist hatte im Weltkrieg die Reichsgetreidestelle geleitet und war Ende 1917 als geheimer Oberregierungsrat aus dem Staatsdienst ausgeschieden, um einem Ruf Albert Ballins ins Direktorium der Hapag zu folgen. Nach dem Selbstmord Ballins Anfang November 1918 übernahm er die Leitung des Unternehmens und erwarb sich einige Meriten beim Wiederaufbau der deutschen Handelsflotte. Der erfolgreiche Manager gehörte keiner Partei an, stand aber der DVP nahe. Politisch war Kuno kein unbeschriebenes Blatt. Er tauchte nicht plötzlich wie Lohengrin mitten im politischen Betrieb auf, wie Botschafter Debernon meinte. Mehrfach war er bereits als Minister gehandelt worden und er hatte als Sachverständiger an der Konferenz von Genua teilgenommen. Damals hatte Rathenau, die Ambitionen des Wirtschaftsführers richtig einschätzend, sarkastisch bemerkt, Kuno sei »eine dicke Zigarre«, man werde sie wegen ihrer schönen Bauchbinde doch einmal rauchen müssen. Kuno, baumlang, jünglinghaft, fast feminin, scheint ganz aus Grazie zu bestehen, blond bis zur Farblosigkeit. So charakterisierte ihn Harry Graf Kessler. Seine Berufung zum Reichskanzler verdankte Kuno vor allem der Wertschätzung Eberts. Der Generaldirektor verfügte über gute Geschäftsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Von seinem Verhandlungsgeschick und seinem gewandten Auftreten versprach sich der Reichspräsident Fortschritte bei der Lösung der Reparationsfrage. Außerdem erschien ihm der parteilich nicht gebundene Wirtschaftsexperte besonders geeignet, innenpolitisch als ein Mann des Ausgleichs zu wirken und die der Republik reserviert bis feindlich gegenüberstehende deutsche Unternehmerschaft mit der neuen demokratischen Ordnung zu versöhnen. Auch Kuno scheiterte bei dem Versuch, eine große Koalition unter Einschluss der DVP und der wiedervereinigten Sozialdemokratie zustande zu bringen. So bildete er, ein Novum in der jungen Geschichte der Republik, ein sogenanntes Geschäftsministerium, dem außer ihm selbst vier parteilose Fachminister angehörten. Der bisherige Gesandte in Kopenhagen, Friedrich von Rosenberg als Außenminister, der Oberbürgermeister von Essen, Hans Luther, als Ernährungs- und Landwirtschaftsminister, der frühere Generalquartiermeister Wilhelm Gröner als Verkehrsminister, ein Amt, das er auch schon unter Fehrenbach und Wirth bekleidet hatte, der ehemalige Staatssekretär in der Reichskanzlei, Heinrich Albert als Schatzminister. Die übrigen Ressorts verteilten sich auf die bürgerlichen Parteien. Der DVP gehörten Johann Becker als Wirtschaftsminister und Rudolf Heinze als Justizminister an. Das Zentrum stellte mit Andreas Hermes den Finanzminister und mit Heinrich Brauns den Arbeitsminister. Die DDP war mit dem bisherigen Wehrminister Otto Gessler und Innenminister Rudolf Oeser vertreten. Postminister wurde Josef Stingel von der Bayerischen Volkspartei BVP. Das wichtige Amt des Staatssekretärs in der Reichskanzlei übertrug Kuno dem DDP-Politiker Eduard Hamm. Insgesamt handelte es sich bei diesem »Kabinett der Persönlichkeiten« um eine bürgerliche Minderheitsregierung, die ohne förmliche Koalitionsvereinbarung zustande gekommen war und auf Unterstützung oder zumindest Duldung der SPD oder der rechtskonservativen Deutschnationalen Volkspartei DNVP angewiesen war. In seiner Regierungserklärung vom 24. November 1922 stellte sich Kuno ohne Einschränkung auf den Boden der deutschen Note vom 14. November und richtete an die Reparationskommission die Bitte, dem darin enthaltenen Antrag auf einen 3- bis 4-jährigen Zahlungsaufschub im Hinblick auf die schlechte wirtschaftliche und finanzielle Lage Deutschlands möglichst rasch stattzugeben. Die Reaktion aus Paris kam prompt. Am 27. November ließ die französische Regierung über die Presse eine Erklärung verbreiten, in der sie die deutsche Bitte mit aller Schärfe zurückwies und nun offen die Besetzung von 2/3 des Ruhrgebiets, einschließlich Essens und Bochums, androhte. Im Grunde war die Entscheidung bereits gefallen. Poincaré und seine Ratgeber waren überzeugt, dass die Regierung Kuno, wie ihre Vorgänger, auf Zeit spielte und ebenso wenig gewillt war, die Reparationslasten zu tragen. Am 27. November beschloss der Ministerrat unter der Leitung des Präsidenten der Republik, Alexandre Millerand, die Besetzung des Ruhrgebiets. Der neue britische Premierminister Andrew Bonar Law, der Ende Oktober 1922 Lloyd George abgelöst hatte, ließ bei einem Treffen mit Poincaré unmissverständlich durchblicken, dass er eine Ruhrbesetzung für verfehlt hielt, doch war er ebenso wenig wie sein Vorgänger bereit, der französischen Politik in den Arm zu fallen. In einem Gespräch mit Botschafter Debenham äußerte er am 15. Dezember die Hoffnung, nur ein energisches Vorgehen der Vereinigten Staaten könne Poincaré von seinem Vorhaben abbringen. Tatsächlich meldete sich am Ende des Jahres 1922 der amerikanische Außenminister Charles Hughes zu Wort. In einer Rede vor der amerikanischen Historikergesellschaft in New Haven erteilte er der französischen Sanktionspolitik eine Absage und regte die Einberufung einer unparteiischen internationalen Sachverständigenkommission an, die die deutsche Leistungsfähigkeit überprüfen und danach die Reparationssumme bestimmen sollte. Doch auch diese Initiative stieß in Paris auf taube Ohren. Die Eskalation nahm ihren Lauf. Man trete jetzt in die schwierigste Periode der Reparationsfrage ein, ließ der deutsche Botschafter in Paris, Wilhelm Meyer, Harry Graf Kessler am 2. Januar 1923 wissen. Frankreich könne die ungeheure Enttäuschung über die Reparationen nicht ohne Explosion hinnehmen. Poincaré benötigte nur noch einen Vorwand für die geplante Ruhrinvasion. Den lieferte die Reparationskommission. Nachdem sie bereits am 26. Dezember gegen die Stimme des britischen Vertreters John Bradbury Versäumnisse bei der Lieferung von Schnittholz und Telegraphenstangen festgestellt hatte, folgte am 9. Januar 1923 wieder gegen das Votum Bradburys eine Verurteilung Deutschlands wegen zu geringer Kohlelieferungen. Zwei Tage später begann die Besetzung. Laut offizieller Begründung, die Poincaré am 10. Januar dem deutschen Botschafter überreichte, handelte es sich bei dem Einmarsch nicht um eine militärische Operation. Vielmehr sollten die entsandten Truppen lediglich den Schutz einer Kommission aus französischen und belgischen Ingenieuren übernehmen. Dieser Mission Interallée du Contrôle des Usines et des Mines, Interalliierte Kommission zur Kontrolle der Fabriken und Kohlegruben, MICUM, sei die Aufgabe zugedacht, die strikte Ausführung der auf die Reparationen bezüglichen Bestimmungen des Vertrages von Versailles sicherzustellen. In Wirklichkeit trug die Invasion durchaus einen kriegerischen Charakter. Der Sonderkorrespondent des Berliner Tageblatts berichtete am Nachmittag des 11. Januar aus Essen: Gegen 2 Uhr erfolgte der Einmarsch der Franzosen in die Stadt, voran einige Radfahrer, ihnen folgend Infanterie und anschließend einige tausend Mann Kavallerie im Trab. Langsam ratterten 3 schwere Panzerautos durch die Straßen, ihnen folgte Infanterie und Artillerie, auch Maschinengewehre sah man. Den Schluss bildeten mehrere Lastautos mit Mannschaften. Sämtliche öffentliche Gebäude und der Bahnhof wurden ebenso wie sämtliche Straßenkreuzungen durch Posten mit aufgepflanztem Bajonett besetzt. Noch am selben Tag verhängte der Befehlshaber der französischen Besatzungstruppen, General Jean-Marie Joseph de Goute, den Belagerungszustand. Innerhalb weniger Tage wurden auch Gelsenkirchen, Bochum, Recklinghausen, Hattingen und Dortmund besetzt. Bis März 1923 wurden zwischen 70.000 und 100.000 Besatzungstruppen stationiert. Das relativ kleine belgische Kontingent von 8.000 Mann unterstand dem Oberkommando de Goutz. In der deutschen Öffentlichkeit schlugen die Wogen der Erregung hoch. »Der Rubikon ist überschritten«, empörte sich die Vossische Zeitung. Die Note, mit der das Vorgehen gerechtfertigt werde, verrate deutlich die Unsicherheit einer Politik, die nicht vorwärts und nicht zurück kann. Poincaré mache den Eindruck eines Mannes, der weiß, dass er und sein Land in die größte Dummheit hineinschlittert. Ähnlich lautete der Kommentar des Berliner Tageblatts. Franzosen und Belgier hätten die Sprache der Diplomatie um eine neue Formel bereichert: die militärische Besetzung in friedlicher Absicht. Mit einem Schlage zerreiße der Einmarsch wie Spinnweben alle juristischen Verkleidungen, durch die der Advokat an der Spitze Frankreichs den brutalen Gewaltakt zu verschleiern sucht. Durch den Überfall sei eine gänzlich veränderte politische Situation für Deutschland und Europa geschaffen worden, konstatierte die Deutsche Allgemeine Zeitung, das publizistische Sprachrohr des Ruhrindustriellen Hugo Stinnes, unter der Schlagzeile »Landgraf Werder Hart«. Nun gelte es, die Nerven zusammenzureißen und ungebeugt zu Volk und Vaterland zu stehen. Die ganze Nation müsse sich vereinigen in der heiligen Überzeugung, dass die gute Sache siegen wird. Tatsächlich löste die Okkupation des Ruhrgebiets zunächst eine starke Welle nationaler Solidarität aus. Manche Beobachter fühlten sich an den August 1914 erinnert, als zwischen den sich bislang heftig befehdenden Interessengruppen ein Burgfrieden geschlossen worden war. Die Franzosen haben durch die Ruhrbesetzung mehr für den Zusammenschluss aller Parteien und Klassen getan, als es sich durch andere Mittel hätte bewerkstelligen lassen, bemerkte der britische Botschafter Debenham. Im Augenblick ist jeder Klassenhass der Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber durch die patriotische Welle hinweggeschwemmt worden. Das ganze Land scheint zu einer Einheit verschmolzen. Charakteristisch für die antifranzösischen Emotionen, die in diesen Tagen hochkochten, war eine Rede, die der Historiker und Kriegsfreiwillige von 1914, Gerhard Ritter, damals Privatdozent in Heidelberg, anlässlich der Reichsgründungsfeier am 20. Januar 1923 hielt. Eigentlich, so begann er, sei ja niemandem zum Feiern zumute, um dann fortzufahren. »Nicht feiern, handeln möchten wir dürfen, den Säbel und das alte Kriegspistol von der Wand reißen, den Stahlhelm aufstülpen und das feige Diebesgesindel herauswerfen, das sich in unserem Hause herumtreibt.« In der bayerischen Festung Niederschönenfeld, wo er seit Oktober 1920 einsaß, notierte der Schriftsteller und Anarchist Erich Mühsam, der wegen Beteiligung an der Münchner Räterepublik zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt worden war, »ganz Deutschland treibt schon wieder im Strom nationalistischer Wallungen.« Doch so einmütig war die Stimmung nicht. Es gab auch Zeitgenossen, die direkt abgestoßen waren vom hemmungslosen Chauvinismus, der an den antifranzösischen Furor aus den Zeiten der Befreiungskriege 1813 und der Rheinkrise von 1840 anknüpfte. Die französische Besetzung des Ruhrgebiets macht, dass das patriotische Deutschland, wo es nur geht, seinen Hass austobt, beobachtete Thea Sternheim, die Frau des Dramatikers Karl Sternheim, bei einem Kinobesuch in Dresden. In einem Film, der den Rhein in Vergangenheit und Gegenwart zeigt, werden unter donnerndem Applaus aufputschende und sentimentale Gesangseinlagen gebracht. Eine Nymphe spricht zur Jugend gewendet den Prolog der Rache. Erscheint Blücher auf der Leinwand, rast der Saal vollends. Angewidert konstatierte auch der Dichter Rainer Maria Rilke, der seit Juli 1921 in einem Château im schweizerischen Wallis lebte, dass viele deutsche Zeitungen sofort wieder in den Ton der Kriegsjahre verfallen seien. Ihr Papier verursacht schon ein hetzerisches Geräusch, wenn man's aufblättert. Hin und her gerissen zeigte sich Viktor Klemperer. Als nationalempfindender deutscher Jude lehnte er das Ruhrabenteuer Poincarés ab. Als Professor für Romanistik, der mit der französischen Sprache und Kultur eng verbunden war, betrachtete er das Aufzüngeln der Revanche-Stimmung mit gemischten Gefühlen. »Ich kann mir nicht vorstellen, wann und wie wir den Befreiungskrieg führen sollen. Die Ruhrsache und die ganze jetzige Lage ist zu grässlich.« Ähnlich empfand es der in München lebende Schriftsteller Thomas Mann. Die Franzosen schienen es sich in den Kopf gesetzt zu haben, jedem das Konzept zu verderben, der in Deutschland zum Guten redet, schrieb er an seinen Bruder, den Schriftsteller Heinrich Mann, Mitte Februar 1923. Der Ingrimm über ihr Vorgehen sei fürchterlich, tiefer und einheitlicher als der, der Napoleon zu Fall brachte. Man sehe nicht, wo das enden solle, und das Schlimmste sei, dass ein französisches Fiasko, so sehr es zu begrüßen wäre, innenpolitisch den Triumph des Nationalismus bedeuten würde. Auch Heinrich Mann sagte in einem Brief an den französischen Germanisten Félix Berthaud, eine scharfe Radikalisierung der inneren Politik voraus. Allerdings schien ihm der hochschäumende Nationalismus nicht mehr die Furchtbarkeit von 1914 zu besitzen. Er wirke unsicher, überanstrengend, bedauernswert. So müsse man sich in Geduld fassen, bis das Unheil sich abgenützt habe. Weiterhin bleibe der Gedanke einer Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland eine unbedingte Lebensnotwendigkeit. Was die Franzosen mit ihrem Vorgehen bewirkten, sei, Eine Vergiftung Europas für 100 Jahre, beklagte das Tagebuch, die von den linksliberalen Publizisten Stefan Großmann und Leopold Schwarzschild herausgegebene Wochenschrift. Und auch die Weltbühne, das Organ der kritischen Linksintellektuellen, fand scharfe Worte der Verurteilung. 4 Jahre nach einem, immerhin nach einem Friedensschluss, rücken fremde Soldaten feldmarschmäßig mit Artillerie und allen Mitteln des modernen Krieges ins Land und spielen, wenn schon nicht Krieg, so doch Etappe. Das ist und bleibt eine Ungeheuerlichkeit. Doch zugleich fragte die Zeitschrift, ob die deutsche Regierung durch ihre Verweigerungshaltung nicht zu dem Desaster beigetragen habe. War wirklich nötig, bei allen Lieferungen zu protestieren und abzuhandeln und im Rückstand zu bleiben? War die Methode des ständigen Querulierens wirklich die richtige? Der französische Schritt scheine ihm höchst verfehlt, rief Außenminister Frederik von Rosenberg dem britischen Botschafter Debenham zu. Aber er sei soweit ganz ruhig, da jetzt nicht nur das Schicksal Deutschlands, sondern ganz Europas, ja der ganzen Welt auf dem Spiele steht. Tatsächlich wurde die Kuno-Regierung durch die Ruhrbesetzung weitgehend unvorbereitet getroffen, obwohl es Poincaré an Drohungen nicht hatte fehlen lassen. Erst am Abend des 9. Januar 1923, unter dem Eindruck des unmittelbar bevorstehenden Einmarsches, berief Ebert die Mitglieder des Kabinetts zu einer Besprechung in seinen Amtssitz in der Wilhelmstraße. Es komme nun darauf an, mit Klarheit, festem Willen, ruhiger Einsicht und völliger Einigkeit den kommenden Ereignissen entgegenzusehen. In diesem Sinne hatte der Reichspräsident bereits am Nachmittag einen Aufruf an die Ruhrbevölkerung gerichtet, den er nun den Ministern zur Kenntnis gab. Der Reichskanzler kündigte als erste Gegenmaßnahme die Abberufung des deutschen Botschafters in Paris, Wilhelm Meyer, an. Allerdings sollten die Beziehungen zu Frankreich nicht abgebrochen, sondern die Geschäfte durch Botschaftsrat Leopold von Hoesch weitergeführt werden. Wie Ebert war auch Kuno davon überzeugt, dass, sollten die Franzosen ihre Drohung wahrmachen, es zu einer starken nationalen Welle kommen würde. Diese müsse dem Staate dienstbar gemacht werden. Was das hieß, ließ bereits die gemeinsame Proklamation des Reichspräsidenten und der Reichsregierung an das deutsche Volk vom 11. Januar erahnen. In markigen Worten geißelte sie den neuen Gewaltstreich als eine Tat der Verblendung, die sich gegen den unbeschützten Lebenspunkt der deutschen Wirtschaft richte. Vom passiven Widerstand, der die Politik der Regierung in den folgenden Wochen und Monaten bestimmen sollte, war noch nicht ausdrücklich die Rede, allerdings wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich in eiserner Selbstbeherrschung zu üben und alles zu unterlassen, was der gerechten Sache schaden könne. Deutlicher wurde die deutsche Regierung in ihrer Protestnote vom 12. Januar. Darin bezeichnete sie den Einmarsch als denkbar schwerste Verletzung der deutschen Hoheitsrechte. Gegen den völkerrechtlich nicht legitimierten Gewaltakt könne Deutschland sich nicht gewaltsam zur Wehr setzen. Andererseits sei man aber auch nicht gewillt, sich dem Rechtsbruch zu fügen und womöglich sogar bei der Durchführung der französischen Absichten mitzuwirken. Solange der vertragswidrige Zustand anhalte, sehe sich die Regierung außerstande, weiterhin irgendwelche Reparationsleistungen zu erbringen. Am 13. Januar trat der Reichstag zu einer Sondersitzung zusammen. Vor dem Parlamentsgebäude wehten die Flaggen auf Halbmast. Zahlreiche Abgeordnete trugen Trauer. Auf der Regierungsbank hatten sämtliche Minister und Staatssekretäre Platz genommen. Die Zuschauertribünen waren bis auf den letzten Platz besetzt. Nach dem Reichstagspräsidenten, dem Sozialdemokraten Paul Löbe, ergriff Kuno das Wort. Es handle sich bei der französischen Aggression, erklärte er, nicht um die Eintreibung von Reparationen, sondern um die Verwirklichung eines alten Ziels, das die französische Politik seit den Tagen Ludwigs XIV. Und Napoleons verfolgt und das auch noch den Beschlüssen von Versailles zugrunde gelegen habe, nämlich Frankreichs Macht auf Kosten Deutschlands auszudehnen. Dieser Politik müsse man mit Entschiedenheit, aber auch Besonnenheit entgegentreten. Dazu lassen Sie uns alle Kraft der Herzen und der Hände unserem Volk und Vaterland zuwenden, allen müßigen Streit begraben. Die Rede fand, obwohl in geschäftsmäßig kühlem Ton vom Blatt abgelesen, stürmische Zustimmung. Eine vom Zentrum eingebrachte Resolution, die der Regierung die volle Unterstützung des Hauses zusicherte, wurde mit 283 gegen 12 Stimmen der KPD und 6 Enthaltungen der SPD angenommen. Allerdings war das Bild einer fast geschlossenen Einheitsfront auch hier trügerisch. Denn immerhin hatten 49 Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion, überwiegend wohl ehemalige USPD-Vertreter, ihre Ablehnung dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie der Abstimmung fernblieben. Für Sonntag, den 14. Januar, hatte die Regierung zu Protestkundgebungen im ganzen Land aufgerufen. Wie sich der Reichstag hinter die Regierung gestellt hatte, so bekräftigten die Massen wiederum die Haltung des Parlaments, schrieb die Vossische Zeitung. Seit langem sind nicht so viele Hochrufe auf eine deutsche Regierung ausgebracht und zustimmend aufgenommen worden wie gestern. Wenn etwas an den Erlebnissen dieser Tage tröstlich ist, so ist es dieser Zusammenschluss, der durch Druck von außen doch noch einmal zustande gekommen ist, trotz aller deprimierenden und zersplitternden Erlebnisse der letzten Jahre. Allein auf dem Königsplatz in Berlin drängten sich Hunderttausende. Wer diese geschlossene Masse entblößten Hauptes vor den Stufen des Reichstags, rings um das Bismarck-Denkmal und die Siegessäule, stehen und schwören und beten sah, der vergisst es nie, wusste der euphorisierte Reporter der Deutschen Allgemeinen Zeitung zu berichten. Vor dem Brandenburger Tor hatte eine starke Abteilung Schutzpolizei Stellung bezogen, um die am Pariser Platz gelegene französische Botschaft vor Übergriffen aufgebrachter Demonstranten zu schützen. Ein passiver Widerstand gegen die Ruhrbesetzung war nur möglich, wenn sich die Gewerkschaften zur Kooperation bereit fanden. Denn ohne die Unterstützung der Arbeitnehmerorganisationen ließ sich eine wirkungsvolle Abwehr im besetzten Gebiet nicht organisieren. Am 8. Januar 1923 hatten Reichspräsident Ebert und nach ihm auch Reichskanzler Kuno Spitzenleute des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes ADGB zu sich gebeten, um zu erkunden, welche Gegenmaßnahmen die Gewerkschaften im Falle eines Einmarsches planten. Einen Generalstreik zu proklamieren, lehnten die Gewerkschaftsvertreter als unzweckmäßig ab, weil er unter Umständen den Franzosen willkommen sein könnte. Zweifellos würde durch den Einmarsch ein wirtschaftliches Durcheinander entstehen und die Franzosen würden selbstverständlich, wenn zur gleichen Zeit die Arbeiterschaft in den Streik trete, die Schuld daran auf die Arbeiterschaft abwälzen. Andererseits war man sich einig, dass man die Besetzung des Ruhrgebiets nicht unbeantwortet lassen dürfe. Unter anderem wurde der Gedanke eines kurzfristigen Demonstrationsstreiks erörtert, ein konkreter Beschluss aber noch nicht gefasst. In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten ADGB, der Allgemeine Freie Angestelltenbund, AFA-Bund, und der Allgemeine Deutsche Beamtenbund am 11. Januar den Ruhreinmarsch als Ausdruck schlimmster imperialistischer Gewaltpolitik, die von den organisierten deutschen Arbeitnehmern stets bekämpft worden sei. Arbeiter, Angestellte und Beamte wurden aufgefordert, alles Trennende in ihren Reihen zurückzustellen und den ihnen aufgezwungenen Kampf gegen den unersättlichen und kriegerischen Imperialismus geschlossen zu führen. Wie dieser Kampf geführt werden sollte, erläuterte der Vorsitzende des ADGB, Theodor Leipert, auf einer Sitzung des Bundesausschusses am 24. Januar. Mit möglichst geringem Kräfteaufwand sollte der größtmögliche Effekt erzielt werden. Das hieß, dass sich die freien Gewerkschaften auf das Konzept des passiven Widerstands festlegten, wobei sie gleichzeitig den Willen zur Wiedergutmachung betonten und sich von nationalistischen Exzessen distanzierten. In den Worten des Sitzungsprotokolls: Lediglich passive Resistenz soll Anwendung finden unter Aufrechterhaltung des Erfüllungswillens und unter Ablehnung jedes nationalistischen Einschlags. Zwischen Gewerkschaften und Unternehmern herrschte in der Anfangsphase der Ruhrbesetzung eine seltene Einmütigkeit. Bereits am 9. Januar hatte Stinnes, die ADBG-Vertreter, über die beabsichtigte Verlegung des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats, der wirtschaftlichen Schaltstelle des Ruhrbergbaus, von Essen nach Hamburg informiert. Damit wurden den Besatzern die Unterlagen über Förderverhältnisse, Förderanlagen und Absatzmengen entzogen, die sie benötigten, um direkt auf die Kohle zugreifen zu können. Nach Auffassung der Deutschen Allgemeinen Zeitung war dieser Schritt nicht nur von großer wirtschaftlicher, sondern auch politisch-psychologischer Bedeutung. Indem er den einbrechenden Landesfeind um seine gierigsten Erwartungen mit einem Schlag prellte, erfüllte er die gesamte politische Atmosphäre Deutschlands sofort mit Hochspannung. Hugo Stinnes hatte zwar die Ruhrbesetzung lange kommen sehen, dennoch war er, als sie eintrat, ebenso überrascht wie die Reichsregierung. Von der Woge antifranzösischer Emotionen ließ auch er sich mitreißen. In einem Brief an Emil Kirdorf, den Generaldirektor der Gelsenkirchener Bergwerks AG vom 17. Januar, nannte er die patriotische Erregung über den Einmarsch »ein Glück für unser Land«. Wie vor 100 Jahren beginne sich nunmehr das Volk zusammenzuschließen im gemeinsamen Leid und im gemeinsamen Hass. Auch bei den meisten anderen Unternehmern an Rhein und Ruhr stieß der von der Regierung Kuno in Absprache mit den Gewerkschaften verkündete passive Widerstand auf große Sympathien. »Es freut mich übrigens, dass unsere Regierung festgeblieben ist und Widerstand leistet«, schrieb Karl Duisberg, der Generaldirektor und Aufsichtsratsvorsitzende der Farbenfabriken, vormals Friedrich Bayer und Co. »Endlich einmal Taten statt Worte«, selbst auf die Gefahr hin, dass dadurch auch für unsere Wirtschaft ein Durcheinander entsteht. Einer der rührigsten Befürworter des passiven Widerstands unter den Ruhrindustriellen war Paul Reusch, der Generaldirektor der Gute-Hoffnungshütte in Oberhausen. Unmittelbar bevor die Franzosen am 11. Januar die Stadt besetzten, verlegte er den Firmensitz nach Nürnberg und entzog ihn so dem Zugriff der Besatzungsmacht. In den folgenden Wochen war der Konzernherr im ganzen Land unterwegs, um die antifranzösische Stimmung zu schüren und den Widerstandsgeist anzustacheln. Wie zwischen Gewerkschaften und Unternehmen gab es auch unter den Parteien ein hohes Maß an Übereinstimmung. In seinem Aufruf an die Mitglieder vom 11. Januar lehnte es der Vorstand der Vereinigten Sozialdemokratischen Partei zwar ab, sich an dem für den 14. Januar geplanten öffentlichen Kundgebungen zu beteiligen, stattdessen wollte man in geschlossenen Versammlungen den Protest zum Ausdruck bringen. Im Ton aber unterschied sich der Appell kaum vom nationalen Pathos der bürgerlichen Parteien. Der Einmarsch ins Ruhrgebiet wurde als ein eklatanter Bruch des Völkerrechts gebrandmarkt. Er beweise, dass auch 4 Jahre nach dem Kriegsende der französische Militarismus, gefolgt von belgischen Hilfstruppen, noch mit den Mitteln des Krieges arbeitet. In der Reichstagsdebatte vom 13. Januar bezeichnete Hermann Müller, Mitglied des SPD-Parteivorstands und vom März bis Juni 1920 Reichskanzler der Weimarer Koalition, den Weg, den Poincaré eingeschlagen habe, als imperialistisches Abenteuer und Ausfluss einer brutalen Machtpolitik, die gänzlich ungeeignet sei, die Mittel zu beschaffen, die Frankreich für seine notleidenden Staatsfinanzen benötige. Bajonette sind keine Wünschelruten, die anzeigen, wo Goldmilliarden im Boden zu haben sind. In derselben Reichstagssitzung gab Gustav Stresemann im Namen der bürgerlichen Fraktionen DDP, DVP, BVP und DNVP eine Erklärung ab, die in schärfsten Worten Protest einlegte gegen die Vergewaltigung des deutschen Volkes. Keine äußere Bedrohung gebe Frankreich einen Entschuldigungsgrund für diesen Überfall und diesen Raubzug im deutschen Lande. Letztlich ziele die Politik Poincarés auf die Vernichtung Deutschlands. Dagegen gelte es, fest zusammenzustehen und alle innenpolitischen Gegensätze zurückzustellen. Jede Hoffnung auf Deutschlands Uneinigkeit muss zerschellen am einheitlichen deutschen Willen und Wollen. Auch in den folgenden Wochen spielte der DVP-Vorsitzende eine wichtige Rolle unter den Befürwortern einer harten Haltung gegenüber Frankreich, wobei er seine Funktion als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Reichstags nutzen konnte. Dass sich hinter der Fassade der Einigkeit Risse auftaten, zeigte sich aber bereits wenige Tage später im Reichstag, als der prominente Abgeordnete der DNVP, Karl Helferich, die Regierung Kuno kritisierte, weil sie die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich nicht gänzlich abgebrochen und den Vertrag von Versailles für null und nichtig erklärt habe. Denn mit der völkerrechtswidrigen Besetzung deutschen Territoriums habe Frankreich selbst den ganzen sogenannten Friedensvertrag in Stücke gerissen. Von Anfang an aus der nationalen Einheitsfront gegen die Ruhrbesetzung ausgeschert, war der aufstrebende Lokalmatador der völkischen Rechten in München, der Vorsitzende der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei NSDAP, Adolf Hitler. Am Abend des 11. Januar 1923 hielt er eine Rede im Zirkus Krone, in der er nicht etwa gegen Frankreich, sondern gegen die sogenannten Novemberverbrecher, gemeint waren Demokraten und Juden, vom Leder zog. Durch ihren Dolchstoß in den Rücken des deutschen Heeres hätten sie Deutschland wehrlos gemacht und der völligen Versklavung anheimgegeben. Eine deutsche Wiedergeburt nach außen könne es erst geben, wenn die Verbrecher zur Verantwortung gezogen und ihrem gerechten Schicksal überliefert würden. Das Geschwätz von der Einheitsfront sei nur geeignet, die Bevölkerung von dieser Aufgabe abzulenken. Folgerichtig verweigerte Hitler auch die Teilnahme an einer Kundgebung gegen den Erbfeind Frankreich, zu der die vaterländischen Verbände am 14. Januar in München aufriefen. Für Theodor Wolff, den Chefredakteur des Berliner Tageblatts, lautete die Parole der Stunde: Ruhe, Ordnung, Einigkeit und Disziplin. Und zwar bis zu dem Augenblick, wo der französische Imperialismus seinen Raub wieder herausgeben wird. Gegen dieses Gebot verstieß seiner Ansicht nach nicht nur die radikale Rechte, sondern auch die radikale Linke. Wenn ein rechtsradikaler Volkstribun ohne Widerspruch in den eigenen Reihen hervorzurufen in solcher Zeit erklären darf, es gelte nicht den Kampf gegen Frankreich, sondern den Kampf gegen die deutschen Novemberrevolutionäre, so genieren sich die Kommunisten erst recht nicht zu verkünden, die Bourgeoisie sei der Feind, wobei sie wenigstens auch die französische Bourgeoisie in ihre Ablehnung einschließen. Tatsächlich waren die deutschen Kommunisten der Überzeugung, dass der Kampf an zwei Fronten geführt werden müsse, gegen die französische und die deutsche Bourgeoisie. Deshalb setzte die Zentrale der KPD in einem Aufruf an das deutsche Proletariat vom 22. Januar der Aufforderung zum passiven Widerstand die Parole entgegen: Schlagt Poincaré und Kuno an der Ruhr und an der Spree. Die französischen Kapitalisten seien um keinen Deut besser als die Deutschen und die Bajonette der französischen Besatzungstruppen nicht weniger scharf als die der Reichswehr, hieß es. Dementsprechend wurden die Arbeiter des Ruhrgebiets aufgefordert, den Abwehrkampf gegen die französischen Besatzungsbehörden mit voller Energie zu führen, aber nur dort, wo Arbeiterrechte auf dem Spiel stünden. Nur wenn die Arbeiterschaft als selbstständige Kraft getrennt von der deutschen Bourgeoisie auftrete, könne sie der Gefahr entgehen, dem nationalistischen Taumel zu erliegen, und nur dadurch könne sie auch die Unterstützung der internationalen Arbeiterklasse, vor allem der französischen Arbeiter, gewinnen. Allerdings hielt sich die Solidarität der Kommunistischen Partei Frankreichs, PCF, mit den deutschen Klassenbrüdern in Grenzen. Zu einer wirkungsvollen Aktion gegen die Ruhrbesetzung vermochte sie die französische Arbeiterschaft nicht zu mobilisieren. Und auch die deutschen Kommunisten mussten sehr bald die Erfahrung machen, dass der von ihnen propagierte revolutionäre Kampf nach zwei Seiten unter der Arbeiterschaft im besetzten Gebiet weitgehend ungehört verhallte. In der Konsequenz sollte die KPD-Führung ihre Propaganda bald in erster Linie gegen die fremde Besatzungsmacht richten. Manche Beobachter sahen in den ersten Wochen der Ruhrbesetzung bereits einen neuen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland heraufziehen. Und der Chef der Heeresleitung, General Hans von Seeckt, tat einiges, um Öl ins Feuer zu gießen. Durch seinen frechen Einfall habe Frankreich das Friedensdiktat zerrissen und uns in den Befreiungskrieg hineingezwungen, erklärte er am 15. Januar in einem Aufruf im Militärwochenblatt. Freilich wusste Seeckt nur zu gut, dass er mit der auf 100.000 Mann reduzierten Reichswehr einen militärischen Konflikt mit dem westlichen Nachbarn nicht riskieren konnte. In der Vossischen Zeitung mahnte auch Chefredakteur Georg Bernhard zur Zurückhaltung. Niemand zweifle daran, dass, wenn das Volk zu den Waffen gerufen werde, der Strom der Begeisterung Millionen Männer aller Lebensalter zu den Werbeplätzen führen würde. Aber so leichtfertig dürfe keine deutsche Regierung sein. Wie will jetzt das entwaffnete, von höchster Finanznot heimgesuchte deutsche Volk einen Krieg gegen die intakte Kampfmaschine seiner Gegner führen? War also im Westen an eine offene militärische Gegenwehr nicht zu denken, so galt das nicht für die Grenze im Osten. Sollte Polen die Ruhr-Okkupation nutzen, um seinerseits deutsche Gebiete zu besetzen, dann, darin waren sich Regierung und Öffentlichkeit einig, sollte Deutschland sich auch militärisch zur Wehr setzen. Wenn das Reich im Westen nicht Widerstand leisten kann, so ist damit nicht auch gesagt, dass wir den Osten einem Einbruch schutzlos preisgeben würden. verkündete Reichskanzler Kuno in einer Rede vor den Ministerpräsidenten der Länder am 12. Januar. Eine ähnliche Versicherung gab Seegt dem deutschen Botschafter in Warschau, Ulrich von Rauscher. Sollte Frankreich Polen drängen, in Ostpreußen und Oberschlesien einzufallen, dann würde eine solche Aggression mit allen Mitteln abgewehrt werden. Insgeheim betrieb die militärische Führung sehr zielstrebig den Aufbau einer illegalen, schwarzen Reichswehr, unter anderem durch Rekrutierung von Zeitfreiwilligen und durch eine Zusammenarbeit mit den formell aufgelösten, faktisch aber vielerorts weiter existierenden Wehrverbänden der Rechten. Am 30. Januar 1923 schloss das Reichswehrministerium eine förmliche Vereinbarung mit dem preußischen Innenminister, dem SPD-Politiker Karl Severing, in dem dieser die Unterstützung der preußischen Verwaltungsstellen in Fragen des Landesschutzes zusagte. Die Hoffnung Severings, die Reichswehr mit diesem Abkommen daran zu hindern, weiterhin gemeinsame Sache mit den paramilitärischen Verbänden der Rechten zu machen, sollte sich allerdings nicht erfüllen. Darüber hinaus richteten die deutschen Militärs ihre Blicke auf die Sowjetunion. Im Februar 1923 machte sich eine Delegation des Reichswehrministeriums auf den Weg nach Moskau, um die Möglichkeiten einer engeren rüstungswirtschaftlichen Kooperation zu sondieren. Waren die Ergebnisse zunächst noch nicht sehr vielversprechend, so war damit doch ein neues Kapitel in den militärischen Beziehungen zwischen beiden Ländern aufgeschlagen. Auch wenn die Regierung Kuno eine militärische Antwort auf die Ruhrbesetzung ausschloss, besaß sie im Rahmen der Politik des passiven Widerstands einige Mittel, um die Besatzungsmächte empfindlich zu treffen. Noch am Tag des Einmarsches wies Ernst Stutz, der Reichskommissar für die Kohleverteilung, die Zechenbesitzer an, die Kohlelieferungen an Frankreich und Belgien einzustellen. Auf Befehl des Generals de Gout und des Präsidenten der MIKUM, Kost, die Lieferungen wieder aufzunehmen, antworteten die Zechenvertreter am 17. Januar, niemand könne gezwungen werden, gegen sein Vaterland zu handeln und eine ehrlose Handlung zu begehen. Zwei Tage später untersagte die Regierung allen Beamten, den Anordnungen der Besatzungsmächte Folge zu leisten. Das galt auch für das Personal der Reichsbahn und die Bediensteten von Reichspost und Telegrafenverwaltung. Der Sinn der Maßnahmen war, wie in der Kabinettssitzung vom 22. Januar festgestellt wurde, der Besatzungsmacht Schwierigkeiten zu bereiten, wo und wie man könne. Diese Strategie war zunächst durchaus erfolgreich. In den ersten Wochen des Ruhrkampfs sah alles danach aus, dass der Versuch Frankreichs, die Kohlegruben als produktive Pfänder in Besitz zu nehmen, misslingen würde. Von der Einstellung der deutschen Lieferungen waren vor allem die Eisen- und Stahlwerke in Lothringen und im Gebiet Longwy-Nancy betroffen, die auf Ruhrkohle angewiesen waren. Der erste Monat hat für die französische Regierung mit einem schweren Defizit geschlossen, zog Friedrich Stampfer, der Chefredakteur des sozialdemokratischen Vorwärts, Bilanz. Sie hat im Gegensatz zu der Zeit vor dem Einmarsch, in der sie aus dem Bezug der Reparationskohle mühelose Einnahmen erzielte, im ersten Monat ihres Abenteuers aus dem Ruhrrevier keine Gewinne erzielt, sondern nur Ausgaben für militärische Operationen in noch unbekanntem Ausmaß bestreiten müssen. Größer als die finanziellen Verluste seien aber die moralischen. Frankreich habe durch sein Vorgehen viele Sympathien in der Welt eingebüßt. Reitpeitsche, Bajonett und Revolver sind nun einmal kein Mittel, um Menschen zur Liebe zu erziehen. Die Frage war allerdings, wie lange der passive Widerstand durchgehalten werden konnte. Anfang Februar 1923 reiste Reichskanzler Kuno in geheimer Mission ins besetzte Ruhrgebiet, um sich ein Bild von der Lage zu machen. In Besprechungen mit Vertretern der Industrie und der Arbeiterschaft machte er deutlich, dass der Zeitpunkt für Verhandlungen noch nicht gekommen sei. Vielmehr müsse man den Abwehrkampf so lange fortsetzen, bis die Franzosen selbst zur Einsicht kämen, dass sie mit diesem ganzen Unternehmen ein Fiasko erlitten haben. Nach seiner Rückkehr äußerte sich der Reichskanzler im Kabinett zufrieden über seine Eindrücke. Es stehe an der Front gut, er habe von allen Kreisen die übereinstimmende Versicherung erhalten, dass man durchhalten werde, insbesondere hätten auch die Arbeitervertreter sich in diesem Sinne geäußert. Als besonders wichtig bezeichnete der Kanzler, dass die Bevölkerung im besetzten Gebiet ausreichend mit Lebensmitteln versorgt werde, denn davon hänge der günstige Ausgang des Widerstandes in erster Linie ab. In der ersten Zeit des Ruhrkampfs erfreute sich Kuno eines großen Rückhalts in der Bevölkerung. Dass er sich persönlich ins besetzte Gebiet begeben hatte, was nicht ganz ohne Risiko war, trug ihm Sympathien auch in Arbeiterkreisen ein. Während eines Besuchs in München und Stuttgart im März 1923 wurden dem Reichskanzler förmliche Ovationen bereitet. Auch bei dieser Gelegenheit betonte Kuno, dass von Verhandlungen mit Frankreich erst die Rede sein könne, wenn zuvor das besetzte Ruhrgebiet vorbehaltlos geräumt sei. Allerdings war diese Position schon nicht mehr unumstritten. So hatte Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, der Chef der Kruppwerke in Essen, bereits in einem Gespräch mit Harry Graf Kessler Anfang Februar 1923 bemängelt, dass die Regierung kein neues Angebot an Frankreich in der Reparationsfrage gemacht habe. Der passive Widerstand sei zwar nötig und solle energisch durchgeführt werden, gleichzeitig aber müsse die Regierung alles tun, um nach Verhandlungsmöglichkeiten zu suchen. Auch der Vorsitzende des ADGB, Theodor Leipart, drängte den Reichskanzler in einer Unterredung Ende Februar 1923 öffentlich seine Bereitschaft zu Verhandlungen zu erklären. Mit der Auskunft Kunos, er könne unter dem Druck der Bajonette nicht verhandeln, gab er sich nicht zufrieden. Dem Ruf nach Verhandlungen lag die realistische Einschätzung zugrunde, dass Frankreich am längeren Hebel saß und über die stärkeren Druckmittel verfügte. Der spanische Korrespondent in Berlin, Eugeni Chamar, der im Auftrag seiner in Barcelona erscheinenden Zeitung L'Abeo de Catalunya im Februar und März 1923 das besetzte Ruhrgebiet bereiste, war beeindruckt von der Entschlossenheit, mit der die Bevölkerung der Besatzungsmacht trotzte. Nach seiner Rückkehr berichtete er, dass der Widerstandsgeist ungebrochen sei, prophezeite aber zugleich, dass Deutschland den Krieg an der Ruhr verlieren würde. Faktisch habe es ihn vom ersten Tag an verloren. Die französische Regierung hatte die Heftigkeit der deutschen Gegenwehr unterschätzt. Der drohende Fehlschlag der Intervention machte die Ruhrbesetzung erst recht zu einer Frage des nationalen Prestiges. Nichts lag ihr in dieser Situation ferner als der Gedanke an einen Rückzug. Ohne an Eroberungen oder Annexionen zu denken, aber entschlossen, sich die Sicherungen und gerechten Reparationen aufgrund der Friedensverträge zu erzwingen, wird Frankreich durch nichts sich von seinem Standpunkt abbringen lassen, verkündete Staatspräsident Millerand am 22. Februar. Um den passiven Widerstand zu brechen, ließen sich die Besatzungsmächte eine ganze Reihe von zum Teil drastischen Sanktionen einfallen. Am 26. Januar stellte die Reparationskommission auf französischen Antrag fest, dass Deutschland mit der Aussetzung aller Reparationslieferungen gegen den Versailler Vertrag verstoßen habe und damit der Antrag auf ein Moratorium hinfällig geworden sei. Stattdessen sollte der Londoner Zahlungsplan vom Mai 1921 mit der Gesamtforderung von 132 Milliarden Goldmark wieder in Kraft treten. Am 29. Januar rief General de Gaulle, der Oberbefehlshaber der Besatzungstruppen, den verschärften Belagerungszustand aus. Jeder Sabotageversuch werde mit Waffengewalt beantwortet und jede Kundgebung ebenso rigoros unterdrückt. Unternehmer, die sich den französischen Anordnungen widersetzten, mussten mit harten Strafen rechnen. Besonderes Aufsehen erregte die Verhaftung des Industriellen Fritz Thyssen und fünf weiterer Bergwerksdirektoren am 20. Januar, weil sie sich geweigert hatten, Kohle an die Besatzungsmächte zu liefern. Ein Kriegsgericht in Mainz verurteilte sie zu hohen Geldstrafen. Im Anschluss an die Urteilsverkündung kam es in Mainz zu spontanen Solidaritätsbekundungen, zumeist jugendlicher Demonstranten, die mit Liedern wie »Siegreich wollen wir Frankreich schlagen« durch die Straßen zogen und französische Soldaten mit Steinen bewarfen. Auch Beamte, die eine Zusammenarbeit mit den Besatzern verweigerten, wurden in großer Zahl festgenommen und aus dem Besatzungsgebiet abgeschoben. Insgesamt wurden bis zum Oktober 1923 rund 140.000 Personen, darunter 37.000 Beamte, häufig mitsamt ihren Familien ausgewiesen. Eine Maßnahme, die für große Erbitterung sorgte. Dergleichen macht man sonst mit Landstreichern, nicht legitimierten Eindringlingen, gefährlichen politischen Agenten fremder Staaten und dergleichen, kommentierte die Vossische Zeitung unter der Schlagzeile »Der Terror im Ruhrgebiet«. Doch die Franzosen täuschten sich, wenn sie glaubten, die zurückgebliebenen Beamten zu zermürben, indem sie eine Anzahl Widerspenstiger aus ihrer Mitte nehmen. In einer Besprechung in der Reichskanzlei am 24. Januar hatten Vertreter der Beamtenorganisationen versichert, dass die Beamtenschaft geschlossen hinter Regierung und Volk trete. Es handle sich bei dem Kampf an der Ruhr um die letzte Phase des Weltkrieges, um einen Krieg mit anderen, nämlich mit wirtschaftlichen Mitteln. Wer hier unterliege, habe den Weltkrieg endgültig verloren. Nachdem Reichskanzler Kuno und der preußische Innenminister Severing das besetzte Gebiet besucht hatten, verhängte de Gutt im Februar 1923 ein Einreiseverbot für alle Reichsminister und Minister der deutschen Länder. Angesichts der Rechtsunsicherheit entschloss sich der DVP-Vorsitzende Gustav Stresemann, obwohl kein Minister, zu einer besonderen Vorsichtsmaßnahme, als er am 21. Februar Dortmund einen Besuch abstattete. Er ließ sich einen falschen Personalausweis unter dem Namen Friedrich Erlenkamp und der Berufsangabe Versicherungsinspektor ausstellen. »Wer uns das Rheinland und Westfalen nehmen wollte, würde uns das Herz nehmen«, rief er in einer Rede aus. »Wehe dem, der nicht wüsste, dass es sich jetzt um die Zukunft Deutschlands handelt.« Die Besatzungsmächte verfügten über ein ganzes Arsenal von Möglichkeiten, um den Druck auf die Reichsregierung und die deutsche Bevölkerung Schritt für Schritt zu erhöhen. Besonders einschneidend wirkte sich die Errichtung einer Zollgrenze zwischen dem besetzten und dem unbesetzten Gebiet aus. Ende Januar 1923 wurde der Export von Kohle ins Reich verboten. Das bedeutet den zweiten Akt der französischen Sanktionen, wie man jetzt ja solche Gewaltmaßnahmen mit einem schönen Fremdwort zu bezeichnen pflegt, entrüstete sich die Vossische Zeitung. Wenn es gelingt, die Kohlenzufuhr aus dem Ruhrgebiet zu unterbinden, so muss Deutschland schwer um den Ersatz kämpfen, der es ihm ermöglicht, wenigstens einigermaßen den Gang des wirtschaftlichen Lebens aufrechtzuerhalten. Als Folge der wirtschaftlichen Abtrennung des Ruhrgebiets vom übrigen Deutschland sollten sich bald ernste Versorgungsengpässe auch für die industrielle Produktion im Reich ergeben. Da sich die Eisenbahner geweigert hatten, für die Okkupanten zu arbeiten, übernahmen diese die Bahnen im besetzten Gebiet in eigene Regie. Das Personal rekrutierten sie vor allem aus den nach dem Krieg an Frankreich zurückgefallenen Provinzen Elsass und Lothringen. Es war mit der Bedienung der deutschen Maschinen vertraut und konnte sich mit der Bevölkerung verständigen. Die auf Halde liegenden Kohlebestände konnten in wachsendem Maße abtransportiert werden. Damit war der anfänglich so wirksame passive Widerstand an einer wichtigen Stelle durchbrochen worden. Zunehmend gingen die Besatzungsmächte dazu über, Betriebe in eigene Kontrolle zu nehmen und Belegschaften auszusperren. Ausländische Arbeitskräfte, darunter polnische Bergleute, wurden angeworben, um stillgelegte Kohlegruben wieder in Betrieb zu nehmen. Die Zeit arbeitete erkennbar für Frankreich. Von Woche zu Woche zeichnete sich deutlicher ab, dass Poincaré drauf und dran war, die produktiven Pfänder doch noch produktiv zu machen. Umgekehrt erwies sich der passive Widerstand an der Ruhr immer mehr als ein Fass ohne Boden. Die Beamten und Angestellten, die aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen worden waren, mussten mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden. Die Reichsregierung übernahm auch die Fortzahlung der Löhne für Arbeiter, die durch die Stilllegung von Betrieben arbeitslos geworden waren. Kuno-Rentner nannte sie der Berliner Volksmund, und sie gewährte den Unternehmen, vor allem der Schwerindustrie, darüber hinaus großzügige Kredite als Ausgleich für Produktions- und Gewinnausfälle, während gleichzeitig die Steuereinnahmen aus dem besetzten Gebiet wegbrachen. Sehr ungünstig wirkte sich auch das Ausfuhrverbot für Ruhrkohle aus, denn es zwang die Regierung, sollte ein Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft verhindert werden, zu teuren Kohleimporten aus England, wodurch ein Teil der ohnehin knappen Devisenreserven in Anspruch genommen werden musste. Gedeckt wurde der steigende Finanzbedarf durch eine hemmungslose Betätigung der Notenpresse. Die Verschuldung des Reichs stieg sprunghaft an und mit ihr beschleunigte sich der Verfall der deutschen Währung seit April 1923. Einsichtigen Beobachtern war bereits damals klar, dass die Kosten auf Dauer nicht aufgebracht werden konnten. »Wir müssen damit rechnen, zu dem Punkt zu kommen, von wo der Widerstand nicht weitergeführt werden kann«, vertraute der preußische Ministerpräsident Otto Braun dem Staatssekretär in der Reichskanzlei Eduard Hamm an. Waren schon die zahlreichen Einschränkungen und Reglementierungen für die Bevölkerung im Ruhrgebiet nur schwer erträglich, so wirkte die Präsenz der französischen Truppen zusätzlich aufreizend. »Wer sich im Ruhrgebiet aufhält, begegnet auf Schritt und Tritt der französischen Armee«, berichtete der spanische Korrespondent Eugenie Chamard. »Mal ist es ein französischer Posten, der einem den Durchgang durch eine Gasse versperrt, dann wieder ein General, der feierlich vorüberstolziert, begleitet von seinem Adjutanten und gefolgt von einer bewaffneten Eskorte. Panzer beherrschen das Straßenbild. In Essen und auf den Landstraßen des Ruhrgebiets bietet sich dem Betrachter das gleiche Schauspiel wie an der Somme und in Amiens im Sommer 1916.« Auf Verstöße gegen ihre Anordnungen reagierten die Besatzungstruppen mit großer Härte. Bei gewaltsamen Zusammenstößen im Ruhrgebiet zwischen Januar und Dezember 1923 kamen nach deutschen Quellen insgesamt 109 Personen zu Tode. Der schwerwiegendste Zwischenfall ereignete sich am 31. März, einen Tag vor Ostern, auf dem Gelände der Firma Krupp in Essen. Um 7 Uhr morgens drang eine Gruppe von 11 französischen Soldaten unter Führung von Leutnant Durieux in die Kraftwagenhalle der Kruppwerke ein, um Fahrzeuge zu requirieren. Die Nachricht verbreitete sich mit Windeseile unter der Belegschaft und löste große Unruhe aus. Zwei Mitglieder des Betriebsrats versuchten Durieux von seinem Vorhaben abzubringen. Vergeblich. Um 9 Uhr ertönten die Werkssirenen. Die Arbeiter verließen ihre Arbeitsplätze und versammelten sich vor der Wagenhalle, die inmitten der Gussstahlfabrik gegenüber der Hauptverwaltung lag. Die Betriebsräte mahnten, die Ruhe zu bewahren, doch die Stimmung unter den Arbeitern wurde immer erregter und feindseliger. Vaterländische Lieder wurden angestimmt. Demonstranten schwenkten ihre Werkzeuge. Einige Heißsporne kletterten auf das Glasdach der Wagenhalle und warfen Gegenstände hinein. Außerdem wurde durch ein zerbrochenes Fenster heißer Dampf eingeleitet. Die französischen Soldaten fühlten sich von allen Seiten eingekesselt und bedroht. Als die Menge Anstalten machte, das Eingangstor zur Halle einzudrücken, ließ Durieux einen Warnschuss abgeben. Kurz danach, gegen 11 Uhr, gab er den Befehl, scharf zu schießen. 13 Tote und zahlreiche Verletzte waren das traurige Resultat. Wie konnte es zu der Tragödie kommen? Der Sonderberichterstatter des Berliner Tageblatts, Paul Schäffer, fand eine einleuchtende Erklärung. Ein Ereignis, wie es sich in der Automobilabteilung der Firma Krupp heute Mittag abgespielt hat, war seit dem Einmarsch der Franzosen zu erwarten. 99 Mal konnte es gut gehen, das 100. Mal musste ein Unglück geschehen. Immer das Gleiche, die Franzosen erscheinen im Fabrikbezirk, die Arbeiter strömen zusammen, die Franzosen versuchen, irgendein Ziel zu erreichen, Betriebsaufnahme oder, wie diesmal, eine Beschlagnahme. Der Rückzug durch die Arbeitermassen, die sich Kopf an Kopf gedrängt um die eingezogenen Truppen drängen, ist noch schwieriger als das Eindringen. Jede dieser französischen Expeditionen ist haarscharf an einer Explosion, die von beiden Seiten kommen musste, vorbeigestreift. Die Arbeiter ohne Ausnahme empfinden die Anwesenheit der Franzosen im Ruhrgebiet als ein großes, ungeheuerliches Unrecht. Ihr Erscheinen auf den Arbeitsstätten betrachten sie aber als die denkbar stärkste Herausforderung ihres Arbeiterstolzes durch Bajonette und Uniformen und als den Beginn der direkten Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz. Der Essener Blutsamstag löste eine Flut empörter Reaktionen aus. Die deutsche Regierung protestierte in einer Note vom 4. April gegen die frivole Bluttat. Die Verantwortung dafür falle nicht allein den französischen Truppen, sondern auch der französischen Regierung zu. Auch Reichspräsident Ebert äußerte sein Entsetzen über das Blutbad, das französischer Militarismus unter friedlichen, wehrlosen Arbeitern angerichtet habe. Für die deutschen Gewerkschaften stellte das Massaker von Essen den neuesten und furchtbarsten, aber keineswegs den einzigen Fall der Hinschlachtung unbewaffneter Arbeiter durch den französischen Militarismus dar. Selbst ein so besonnener liberaler Journalist wie Theodor Wolff fand Worte heftigsten Abscheus. Den Tempel des Osterfestes hat der militaristische Gewaltgeist mit dem Blute von Menschenopfern befleckt. Einmal werde man den Toten ein Denkmal errichten müssen mit der Inschrift »Ihren Ruhrkämpfern, die Deutsche Republik«. Noch Tage nach dem schrecklichen Ereignis zitterte die Erregung in Essen nach. Die Kommunisten beeilten sich, daraus propagandistisches Kapital zu schlagen. Von der ursprünglichen Parole »Schlagt Poincaré und Kuno an der Ruhr und an der Spree« war keine Rede mehr. Stattdessen geißelte nun auch die KPD-Zentrale den verbrecherischen französischen Militarismus. Am 10. April wurden die Opfer in Essen zu Grabe getragen. Alle Betriebe und Geschäfte hatten geschlossen, Hunderttausende säumten die Straßen. Noch nie hat deutscher Boden ein solches Trauerbegräbnis gesehen, meldete die Kölnische Zeitung. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Beamte und Angestellte, sämtliche politische Parteien von rechts bis links mit schwarz-weiß-roten Kranzschleifen und Moskauer Farben zogen einträchtig hinter den Toten her. Noch am Ostersonntag hatte die französische Besatzungsmacht 4 Krupp-Direktoren verhaftet. Der Firmenchef, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, reiste von Berlin nach Essen, um sich einer Vernehmung zu stellen. Auch er wurde festgenommen und angeklagt. Im Prozess, der vom 4. bis 8. Mai in Werden stattfand, verurteilte das Militärgericht die Angeklagten zu Gefängnisstrafen von 10 bis 20 Jahren. Gustav Krupp erhielt 15 Jahre, außerdem musste er eine hohe Geldstrafe zahlen. Das harte Urteil sorgte abermals für Empörung. Damit habe sich die französische Justiz unverhüllt zur Dirne des französischen Militarismus erniedrigt, hieß es in einer Stellungnahme der Reichsregierung. Paul Reusch sandte ein Telegramm an Krupps Schwager, Freiherrn Thilo von Wilmowski. Seine Gedanken seien in diesen Tagen bei den Männern, welche im Interesse des Vaterlandes schweres Unrecht über sich ergehen lassen mussten. Aber auch Gewerkschaften und Sozialdemokratie bekundeten ihre Solidarität mit den Verurteilten. Was immer die sozialdemokratischen Arbeiter des Ruhrreviers mit den Vertretern des Kapitals auszufechten haben mögen, in ihrer Ablehnung der französischen Gewaltpolitik und dem Willen, ihr passiven Widerstand zu leisten, sind sie sich völlig einig, schrieb der Vorwärts. Wollen uns die Franzosen zu Tollheiten treiben? Fragte das Tagebuch. Eben deshalb dürfe man sich nicht provozieren lassen, sondern müsse sich die Maske der Kaltblütigkeit fester ums Gesicht binden. Auch das Schandurteil vom 8. Mai soll Deutschland nicht in Kopflosigkeit stürzen. Viel zu leiden hatte Gustav Krupp übrigens während seiner Haft nicht. Im Düsseldorfer Gefängnis genoss er alle möglichen Erleichterungen und nach 7 Monaten sollte er wieder auf freiem Fuß sein. Begleitet waren die Zusammenstöße zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung von einer sich in Ausmaß und Intensität steigernden Propaganda. In einer Flut von Broschüren, Flugblättern, Postkarten, Karikaturen wurde die Brutalität der Besatzer angeprangert. Die Propaganda gegen die Franzosen anhand von Zetteln und Plakaten ist allgegenwärtig, fiel Eugenie Chamar in Essen auf. Alle Mauern sind voll davon. Jeden Morgen müssen Patrouillen französischer Soldaten durch die Straßen ziehen und mit den Bajonetten die neuen Plakate abreißen, die in der Nacht angebracht wurden. Flugblätter jeder Art finden sich überall, auf den Ladentheken, auf den Taxisitzen, in den Nachttischschubladen des Hotelzimmers. Auch Satireblätter wie der Münchner Simplicissimus oder der Berliner Kladderadatsch beteiligten sich an der Propagandaschlacht. So brachte der Kladderadatsch im Februar 1923 unter der Überschrift »Le Jour de Gloire« eine Karikatur, die zeigte, wie ein französischer Soldat aus der Luke seines Panzers heraus einen auf der Straße spielenden Jungen erschießt. Darunter stellte das Blatt ein Zitat aus der französischen Zeitung Matin: »Die ruhmreiche französische Armee hat die ihr gestellte schwierige Aufgabe auf den Buchstaben erfüllt.« Ein unerschöpfliches Thema der deutschen Propaganda waren auch die angeblichen massenhaften Vergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen durch schwarze französische Soldaten. Dass das Bild des afrikanischen Tirailleurs, der eine junge deutsche Frau vergewaltigt, sogar zum Symbol für die Ruhrbesetzung insgesamt werden konnte, sagt viel über den allumfassenden Rassismus der deutschen Nachkriegsgesellschaft aus, schreibt der Pariser Historiker Stanislas Janesson. Dabei hielt sich die Zahl der Vergewaltigungen im Ruhrgebiet zwischen Januar und Dezember 1923 mit 22 Fällen durchaus in Grenzen, und sie gingen nicht allein auf das Konto algerischer und marokkanischer Soldaten. Je härter das französische und belgische Militär gegen die Zivilbevölkerung vorgingen, desto mehr sahen sich jene Kräfte in Deutschland ermutigt, die ohnehin nur darauf warteten, vom passiven in den aktiven Widerstand überzugehen. Im Frühjahr und Frühsommer 1923 führte eine Organisation Heinz unter Leitung des ehemaligen Freikorpsführers Heinz Oskar Hauenstein und eine in Münster ansässige Zentrale Nord einen Kleinkrieg im besetzten Gebiet. Sie sprengten Eisenbahngleise und Brücken, um den Abtransport von Kohle zu unterbinden, verübten Anschläge auf Einrichtungen der Besatzungsmacht und griffen auch einzelne Angehörige der Besatzungstruppen an. Einer der Aktivisten in der Organisation Heinz war Albert Leo Schlageter. Der damals 28-jährige Sohn eines Landwirts aus dem badischen Schönau hatte sich 1914 nach dem Notabitur freiwillig gemeldet und war als Leutnant aus dem Krieg zurückgekehrt. Das Studium der Nationalökonomie gab er bald auf, um an den Nachkriegskämpfen im Baltikum gegen die Bolschewiki und in Oberschlesien gegen die aufständischen Polen teilzunehmen. Nach dem Einmarsch der Franzosen und Belgier begab er sich ins Ruhrgebiet, wo er als Leiter einer der drei Einsatzgruppen für mehrere Sprengstoffanschläge verantwortlich war unter anderem auf die Eisenbahngleise und die Harbachbrücke in Kalkum am 15. März 1923, wodurch die Strecke Düsseldorf-Duisburg unterbrochen wurde. Am 7. April wurde Schlageter in einem Essener Hotel, wo er sich unter regulärem Namen eingetragen hatte, von der französischen Militärpolizei verhaftet. Das Kriegsgericht in Düsseldorf verurteilte ihn am 9. Mai zum Tode. Nachdem mehrere Gnadengesuche abgewiesen worden waren, wurde das Urteil am 26. Mai auf der Golzheimer Heide bei Düsseldorf durch ein französisches Exekutionskommando vollstreckt. Der Leichnam wurde Anfang Juni auf dem Nordfriedhof Düsseldorf exhumiert und auf dem Gemeindefriedhof in Schönau bestattet. Die Reichsregierung protestierte in einer scharfen Note vom 29. Mai dagegen, dass sich französische Gerichte anmaßten, über die Freiheit oder gar über Leben und Tod von Deutschen zu befinden. Der Tatbestand, der dem Urteil zugrunde liege, sei ihr nur aus Pressemeldungen bekannt und könne von ihr nicht nachgeprüft werden. Doch das war nur die halbe Wahrheit. Denn die Organisation Heinz hatte ihre Anschläge mit Wissen und Billigung des Reichswehrministeriums und der Eisenbahnbetriebsleitung in Elberfeld, einer Dienststelle des Reichsverkehrsministeriums, durchgeführt. Verbindung hielt die Gruppe auch zu Kreisen der Großindustrie, unter anderem zu Managern der Krupp-Werke. Die Regierung Kuno zeigte sich zögerlich in der Bekämpfung der Sabotageorganisationen, weil sie, wie Außenminister Friedrich von Rosenberg Harry Graf Kessler wissen ließ, auf das Vertrauen auch der rechtsgerichteten Kreise angewiesen sei. Wenn sie zu scharf gegen die Saboteure vorgingen oder von ihnen abrückten, dann würden sie dieses Vertrauen verlieren. Die jetzige Regierung habe überhaupt nur durch ein ständiges Lavieren zwischen rechts und links das deutsche Volk für den geschlossenen Widerstand zusammenhalten können. Faktisch konnten sich die ehemaligen Freikorpsleute und Angehörigen der nationalistischen Wehrverbände durch die Duldsamkeit der Regierung direkt ermutigt sehen, ihr das moralische Ansehen Deutschlands schwer schädigendes Treiben fortzusetzen. Die gesamte politische Rechte, von den Deutschnationalen bis zu den Nationalsozialisten, feierte Schlageter als nationalen Märtyrer. Sein Grab in Schönau wurde zur Wallfahrtsstätte. In der Golzheimer Heide, dem Ort der Hinrichtung, wurde 1931 ein großes Denkmal errichtet, an dessen Finanzierung sich unter anderem die Industriellen Paul Reusch und Fritz Thyssen beteiligten. Der Dramatiker Hans Joost, der spätere Präsident der NS-Reichsschrifttumskammer, widmete Schlageter ein Schauspiel, das ihn als ersten Soldaten des Dritten Reiches verklärte. Die Uraufführung fand am 20. April 1933, Hitlers erstem Geburtstag als Reichskanzler, im Staatlichen Schauspielhaus Berlin und dabei sein von Propagandaminister Joseph Goebbels statt. Am Schluss, nach der Erschießungsszene, kein Applaus. Nach kurzem Schweigen singt das Publikum stehend den ersten Vers des Deutschlandliedes, dann den ersten des Horst-Wessel-Liedes, schrieb der Theaterkritiker Paul Fechter in der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Danach erst bricht der Beifall los, ehrlich begeistert, und holt Joost und die Schauspieler immer wieder vor den Vorhang. Es wurde ein ganz starker Erfolg. Das neue deutsche Drama ist auf dem Wege. Doch nicht nur die nationalistische Rechte in Deutschland stilisierte Schlageter zu einer Ikone des Widerstands. In einer Rede vor dem erweiterten Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale am 21. Juni 1923 erwies auch Karl Radek, Mitglied des Führungszirkels der russischen Kommunistischen Partei und Deutschlandexperte, Schlageter seine Reverenz. Er pries ihn als Märtyrer des deutschen Nationalismus und mutigen Soldaten der Konterrevolution, der es verdiene, von uns, Soldaten der Revolution, männlich und ehrlich gewürdigt zu werden. Radek beschwor den Geist Gneisenaus und Scharnhorsts in den Befreiungskriegen gegen Napoleon, in denen Preußen mit Russland verbündet gewesen war, und knüpfte daran die Frage: Gegen wen wollen die deutschen Völkischen kämpfen? Gegen das Entente-Kapital oder das russische Volk? Mit wem wollen sie sich verbinden? Mit den russischen Arbeitern und Bauern zur gemeinsamen Abschüttelung des Jochs des Entente-Kapitals oder mit dem Entente-Kapital zur Versklavung des deutschen und russischen Volkes? Schlageter ist tot. Er kann die Frage nicht beantworten. An seinem Grabe haben seine Kampfgenossen die Fortführung seines Kampfes beschworen. Sie müssen antworten, gegen wen, an wessen Seite? Das war ein unverhülltes Angebot, ein Bündnis zwischen der radikalen Linken und der extremen Rechten zu schließen und dies zugleich unter nationalem wie sozialrevolutionärem Vorzeichen. Aber wir glauben, dass die große Mehrheit der national empfindenden Massen nicht in das Lager des Kapitals, sondern in das Lager der Arbeit gehört. Wir wollen und werden zu diesen Massen den Weg suchen und den Weg finden. Wir werden alles dafür tun, dass Männer wie Schlageter, die bereit waren, für eine allgemeine Sache in den Tod zu gehen, nicht Wanderer ins Nichts, sondern Wanderer in eine bessere Zukunft der gesamten Menschheit werden, dass sie ihr heißes, uneigennütziges Blut nicht verspritzen für die Profite der Kohlen- und Eisenbarone, sondern für die Sache des großen, arbeitenden deutschen Volkes, das ein Glied ist in der Familie der um ihre Befreiung kämpfenden Völker. Zweifellos hatte Radek seine aufsehenerregende Rede nicht im Alleingang verfasst, sondern sie zuvor mit den Genossen in Moskau abgestimmt. Mit der taktischen Linie des Nationalbolschewismus verfolgte die Kommentarenleitung eine doppelte Absicht. Zum einen wollte sie die nationalistische Rechte in Deutschland spalten und der kommunistischen Partei neue Anhänger aus ihren Reihen zuführen, zum anderen warb sie unüberhörbar für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Deutschland, gewissermaßen als Fortführung der Rapallo-Politik. Auf sowjetischer Seite befürchtete man, dass die deutsche Regierung dem französischen Druck bald erliegen und sich von den Entente-Mächten in eine Frontstellung gegen die Sowjetunion hineinmanövrieren lassen könne. Tatsächlich deutete einiges auf einen Kursschwenk in der deutschen Politik hin. Im Laufe des Frühjahrs war deutlich geworden, dass der passive Widerstand nicht unbegrenzt aufrechterhalten werden konnte. Immer nachdrücklicher wurde die Reichsregierung aufgefordert, Verhandlungen mit den Besatzungsmächten anzuknüpfen. Diejenigen, die davon redeten, dass unter gar keinen Umständen verhandelt werden dürfe, solange die Besetzung andauere, seien politische Narren, die vor lauter nationaler Berauschung nicht über den Tag hinausdenken könnten, schrieb Ludwig Quidde, der Vorsitzende des Deutschen Friedenskartells und Mitglied der DDP, Anfang März 1923 an den Staatssekretär in der Reichskanzlei, Eduard Hamm. Passiver Widerstand allein sei keine Politik, es müsse aktive Politik dazukommen, erklärte der SPD-Politiker Hermann Müller Ende März im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des Reichstags. Vor allem die Gewerkschaften drängten darauf, die Zeit zu nutzen, solange der Widerstand der Arbeiterschaft noch ungebrochen sei. Im Gespräch mit Staatssekretär Hamm teilte der ADGB-Vorsitzende Theodor Leipert mit, dass die Widerstandsbereitschaft der Arbeiter im Ruhrgebiet ihren Höhepunkt überschritten habe. Wir glauben, dass der Zeitpunkt für Verhandlungen jetzt gegeben ist, da es besser ist zu verhandeln, ehe die Kraft sichtbar abnimmt, als dann, wenn die Gegner das Erlahmen schon beobachten. Doch die Regierung machte zunächst keine Anstalten, um dem Drängen auf Verhandlungen nachzukommen. Sie fürchtete, dass eine Initiative in diese Richtung als Zeichen der Schwäche ausgelegt werden könnte. In der außenpolitischen Debatte im Reichstag am 16. und 17. April wiederholte Außenminister Rosenberg nur das sattsam bekannte Argument, dass Deutschland in den vorangegangenen Jahren mit seinen Reparationsvorschlägen bereits bis an die äußerste Grenze seiner Leistungsfähigkeit gegangen sei. Er verband die Behauptung mit einer scharfen Polemik gegen Poincaré, der starrsinnig an seiner Gewaltpolitik festhalte. Solange aber Frankreich nicht einlenke, gelte es, weiter die Zähne aufeinander zu beißen, zusammenzustehen und im Vertrauen auf unser Recht im Widerstand auszuharren. Kritische Beobachter wie Harry Graf Kessler waren von der Rede Rosenbergs maßlos enttäuscht. Das Format ist es, was Rosenberg ebenso wie unseren Staatsmännern im Kriege fehlt. Mit seiner kleinen Figur, seinen kleinen Bewegungen, seinem kleinen Intellekt machte er den Eindruck eines Zwerges, der mit Kieselsteinen einen in den Abgrund rollenden Riesenwagen aufhalten will. Die eigentliche Überraschung der Debatte war der Auftritt Stresemanns. Der DVP-Vorsitzende, der bislang ebenfalls eine unnachgiebige Linie gegen Frankreich vertreten hatte, schlug plötzlich ungewohnte Töne an. Scheinbar an Rosenbergs Rede anknüpfend, in Wirklichkeit sich rhetorisch geschickt von ihr absetzend, plädierte er für eine aktive Politik, und das hieß für ihn, die Fähigkeit der deutschen Diplomatie zurückzugewinnen, handelnd einzugreifen und den Weg freizumachen für internationale Abmachungen. Über die Reparationsverpflichtungen hinaus, über deren Erfüllung im Rahmen ihrer Leistungsmöglichkeiten die Regierung niemanden im Unklaren lassen dürfe, gelte es, das Vertrauen zwischen den europäischen Mächten wiederherzustellen und eine Lösung zu finden, die anstelle der militärischen Gewalt die internationale Verständigung setzt. In diesem Zusammenhang warb Stresemann für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Frankreich, die vielleicht in ganz anderer Weise die Möglichkeit eröffne, die Wunden des Krieges zu heilen. Mit seiner Rede habe Stresemann eine besondere Leistung vollbracht, lobte Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung. Ihre größte Stärke sei der Freimut gewesen, mit dem darin Kritik geübt wurde, dass ein neues deutsches Angebot so lange habe auf sich warten lassen. So habe er einen Weg aufgezeigt, der zu Verhandlungen mit der Entente, insbesondere mit Frankreich, führen könne. Der Kommentator der Weltbühne betonte darüber hinaus den innenpolitischen Aspekt der Rede. Mit kühnem Bogen habe Stresemann die Brücke von der Deutschen Volkspartei zur Sozialdemokratie geschlagen. Sollte ihm das Kunststück gelingen, Kapital und Arbeit zu einer ehrlichen und auch für den Vertragsgegner vertrauenswürdigen Reparationspolitik zusammenzuführen, so wäre das eine Leistung, deren Willen alle Sünden der nationalliberalen Partei in der Vergangenheit vergessen und vergeben sein sollten. Zum Druck von innen kam ein verstärktes Drängen von außen. Am 20. April hielt der britische Außenminister Lord Curzon im Oberhaus eine Rede, in der er die deutsche Regierung in moderatem Ton aufforderte, den ersten Schritt zu tun und ein neues Verhandlungsangebot zu unterbreiten. Wenn Deutschland unmissverständlich seine Bereitschaft erkläre, Reparationen zu zahlen und die Summe durch eigens mit dieser Aufgabe betraute Autoritäten festsetzen zu lassen, wenn es darüber hinaus Bürgschaften für die Zahlungen anbiete, dann sei er, Curzon, zuversichtlich, dass Fortschritte erzielt werden könnten. Jedenfalls sehe er die Tür für Verhandlungen nicht als verschlossen an. Curzons Rede fand in der deutschen Öffentlichkeit größte Beachtung. Mit ihr sei eine neue politische Sachlage geschaffen worden, die auch von der deutschen Regierung entsprechend gewertet werden wird, zeigte sich Stresemann im Reichstag zuversichtlich. Curzon habe es der Kuno-Regierung wirklich leicht gemacht, um mit einem Angebot an die Alliierten hervorzutreten, stellte auch Harry Graf Kessler in seinem Tagebuch fest. Wenn sie jetzt noch zögert, dann wird man nicht umhin können, sie davon zu jagen. Kuno und sein Kabinett waren nun im Zugzwang. Einen weiteren Aufschub konnten sie sich nicht leisten. Am 25. April wurde in der Ministerrunde erstmals erörtert, wie auf die Curzon-Rede geantwortet werden könne. Ein Beschluss wurde aber noch nicht gefasst. 3 Tage später legte Außenminister Rosenberg den ersten Entwurf einer Note vor. Bei den Beratungen traten jedoch große Meinungsverschiedenheiten zutage. Während eine Gruppe von Ministern, vor allem Reichsarbeitsminister Brauns von der Zentrumspartei, für ein möglichst großzügiges Angebot eintrat, um einen psychologisch günstigen Anknüpfungspunkt für Verhandlungen zu schaffen, verlangte eine andere Gruppe, angeführt von Reichswirtschaftsminister Becker von der DVP, man dürfe keineswegs über die bisherigen Angebote hinausgehen, weil man dadurch nicht nur Poincaré eine Rechtfertigung für die Ruhrbesetzung liefern, sondern auch das Vertrauen der Ruhrleute verspielen würde, die sich mit Recht fragen könnten, ob man nicht im Januar mehr bieten und so den Ruhreinmarsch hätte verhüten können. Der Reichskanzler und sein Außenminister lavierten zwischen beiden Positionen. Sie wollten eine möglichst breite Unterstützung für die Note erreichen und glaubten, wie schon in der Frage der Freikorps und Wehrverbände, auf die Rechtsparteien Rücksicht nehmen zu sollen. Der britische Botschafter Debenham, der über die Differenzen im Regierungslager gut unterrichtet war, bezweifelte denn auch, ob die Deutschen die vorteilhafte Gelegenheit beim Schopfe ergreifen würden. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie irgendein ungenügendes Angebot mit zahllosen und überflüssigen Voraussetzungen unterbreiten werden. Tatsächlich trug der endgültige Text der deutschen Note vom 2. Mai alle Merkmale eines halbherzigen Kompromisses. In einer Präambel betonte die Reichsregierung zwar ihren Willen zur Verständigung, machte aber zugleich deutlich, dass der passive Widerstand so lange fortgesetzt werde, bis die Räumung der über den Vertrag von Versailles hinaus besetzten Gebiete und die Wiederherstellung vertragsgemäßer Zustände in den Rheinlanden erreicht sei. Es folgte ein konkreter Reparationsvorschlag, der aber nicht über frühere Angebote hinausging. Die Regierung erklärte sich bereit, nach einem 4-jährigen Moratorium eine Summe von insgesamt 30 Milliarden Goldmark zu zahlen, die in 3 Raten bis zum Juli 1931 auf dem Anleiheweg aufgebracht werden sollte. Damit sei man, so hieß es, an die äußerste Grenze dessen gegangen, was Deutschland bei Anspannung aller Kräfte zu leisten vermag. Sollten die Alliierten nicht einverstanden sein, bot man an, gemäß der Anregung des amerikanischen Außenministers Hughes vom Dezember 1922, den Vorschlag einer unabhängigen internationalen Kommission zu unterbreiten, deren Urteil man sich unterwerfen wolle. Was den Bereich der Sicherungen und Garantien für die Reparationsleistungen betraf, blieb die Note ganz unpräzise. Stattdessen wurde am Ende noch einmal als unverzichtbare Bedingung für die Aufnahme von Verhandlungen verlangt, dass innerhalb kürzester Frist der Status quo ante wiederherzustellen sei, das heißt, die besetzten Gebiete geräumt werden müssten. Für jene Deutschen, die sich einen entschlossenen Schritt nach vorn erhofft hatten, war die Note eine große Enttäuschung. Sie sei noch viel schlechter, als er erwartet habe, gab der SPD-Finanzpolitiker Rudolf Hilferding im Gespräch mit Harry Graf Kessler zu erkennen. Vor allem mit der Forderung, dass die Räumung des Ruhrgebiets Ausgangspunkt aller Verhandlungen sein müsse, sei die ganze Aktion von vornherein aussichtslos und werde ihre Wirkung auf die öffentliche Meinung im Ausland mit Sicherheit verfehlen. Hilferding vermutete, dass die Angst vor der extremen Rechten der Regierung die Feder geführt habe. Der Mann, der den größten Einfluss auf die Abfassung der Note gehabt habe, sei offenbar Hitler gewesen. Andere Kommentatoren stießen sich vor allem an der undiplomatischen Form der Note. Hätte man sie in einer geschickteren und anmutigeren Verpackung der Welt überreicht, so wäre man vermutlich ein ganzes Stück weitergekommen, meinte Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung. In der Weltbühne kritisierte Richard Levinson, dass in der großsprecherischen Präambel ganz unnötigerweise mit der Waffe des passiven Widerstands herumgefuchtelt werde. Auch in der Politik mache der Ton die Musik und die ungewöhnlich misslungene Form der Note müsse selbst das wohlmeinende, verständigungsbereite Ausland abstoßen. Theodor Wolff vertrat in seinem Leitartikel im Berliner Tageblatt die Ansicht, dass gegen die stilistische Ausgestaltung der Note und ihre ganze Inszenierung einiges zu sagen wäre, fand aber andererseits, dass trotz aller Fehler das deutsche Angebot durchaus eine geeignete Grundlage für Verhandlungen bieten könnte, wenn auf der Gegenseite eine ehrliche Bereitschaft zur Verständigung vorhanden wäre. Davon konnte allerdings auf französischer Seite nicht die Rede sein. In ihrer Antwortnote vom 6. Mai wies die französische Regierung die deutschen Vorschläge als völlig unannehmbar zurück. Die angebotenen 30 Milliarden Goldmark stellten nicht einmal ein Viertel der im Londoner Zahlungsplan vom Mai 1921 festgesetzten Summe dar. Außerdem würden keine Sicherheiten und Garantien dafür geboten, dass die Summe tatsächlich gezahlt würde. Ebenso sprachen sich die französische und die belgische Regierung dagegen aus, dass anstelle der Reparationskommission eine internationale Kommission die deutschen Verbindlichkeiten klären sollte. Schließlich stellten sie klar, dass sie keinerlei Verhandlungen in Betracht ziehen würden, solange der passive Widerstand aufrechterhalten werde. An ihrem Beschluss, die neu besetzten Gebiete nur nach Maßgabe und im Verhältnis der abgeleisteten Zahlungen zu räumen, werde festgehalten. Die französische Antwort löste in der rechtsgerichteten Presse einen Empörungssturm aus. Besonders die darin enthaltene Behauptung, dass die Besetzung des Ruhrgebiets ohne jede Gewaltanwendung erfolgt sei, erregte die Gemüter. Die Deutsche Allgemeine Zeitung sprach von einem Dokument unerträglicher Beleidigung und frecher Dummheit. Sarkastische Polemik eines impotenten Advokaten zieht sich wie ein roter Faden durch die Antwortnote. Für die Kuno-Regierung beunruhigender als die heftige französische Ablehnung war die Reaktion der englischen Regierung. In seiner Antwort vom 13. Mai verhehlte Außenminister Curzon nicht, dass die deutschen Vorschläge im Vereinigten Königreich große Enttäuschungen hervorgerufen hätten. Sie seien sowohl der Form als auch dem Inhalt nach weit von dem entfernt, was man in London erwartet habe. Vor allem unterlasse es das deutsche Angebot, die Art von Garantien genauer zu bezeichnen, welche die deutsche Regierung anzubieten bereit sei. Am Ende gab Curzon den Verantwortlichen in Berlin den Rat, ihre Vorschläge noch einmal zu überprüfen und sie so zu erweitern, dass sie zu einer brauchbaren Grundlage für eine weitere Erörterung werden. Das war, wenn auch gemäßigtem Ton, eine diplomatische Ohrfeige. Viel bitterer als die Erregtheit der französischen Antwort ist der schroffe Tadel in der ruhigen englischen Note, die voller Verwunderung feststellt, wie wenig es die deutsche Regierung verstanden hat, den ihr geöffneten Weg erfolgreich zu beschreiten, kommentierte die Vossische Zeitung. Die Initiative vom 2. Mai hatte sich als kompletter Fehlschlag erwiesen. Anstatt einen Keil zwischen England und Frankreich zu treiben, hatte man beide Mächte erst recht zusammengeführt. Deutschland war erneut isoliert. Vicomte d'Abernon fand Außenminister Rosenberg einen Tag nach dem Eingang der britischen Note enttäuscht und deprimiert. Die Situation könne nicht ernster sein. Er sehe keinen Ausweg mehr, nachdem das deutsche Angebot eine so deutliche Abfuhr erhalten habe. Einige Tage später eröffnete Rosenberg dem britischen Botschafter im Vertrauen, dass die Regierung sofort nach dem Eingang der Curzon-Note ihren Rücktritt hätte erklären sollen. Der außenpolitische Rückschlag war für Reichskanzler Kuno und seinen Außenminister eine schwere Schlappe. Immer deutlicher zeigte sich, dass sie unfähig waren, die Krise zu lösen. Ende Mai 1923 verdichteten sich Gerüchte, dass Gustav Stresemann, der durch seine Reichstagsrede vom 14. April deutlich an Statur gewonnen hatte, zum Kanzler einer großen Koalition ernannt werden könnte. Zwar äußerte sich der DVP-Vorsitzende im vertraulichen Gespräch mit Harry Graf Kessler sehr abfällig über die Regierung Kuno, die durch den Misserfolg ihrer Note vom 2. Mai im Parlament sehr an Ansehen verloren habe. Aber zu diesem Zeitpunkt war Stresemann noch nicht bereit, die Erbschaft Kunos anzutreten. Das wäre beinahe politischer Selbstmord, schrieb er seiner Frau Käthe am 28. Mai. Und einige Tage später bemerkte er: Es steht noch nicht fest, wie lange Kuno bleibt, aber alle sprechen von mir als der letzten großen Reserve, die Deutschland hätte, und viele drängen mich, jetzt in die Bresche zu springen. Wie wenig ich mich danach sehne, weißt du. So unternahm Stresemann nichts, um Kuno zu stürzen. Im Gegenteil, in Verhandlungen mit den Fraktionen von Zentrum und DDP und in einem Artikel für das Berliner DVP-Blatt Die Zeit von Ende Mai warb er dafür, dem Kabinett weiter den Rücken zu stärken. Die angelaufene diplomatische Aktion müsse weitergeführt werden und dulde keinen Wechsel zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Allerdings gab es auch in der SPD, trotz aller Kritik an Kuno, immer noch große Widerstände, ein Bündnis mit der DVP einzugehen. Einen Rücktritt der Regierung zu riskieren, ohne selbst Verantwortung zu übernehmen, dazu war die Partei noch nicht bereit. Unterdessen bemühte sich Kuno um Schadensbegrenzung. In der Absicht, die Lage zu entspannen, entschloss er sich, Cursons Anregung aufzugreifen und bestimmte Passagen der Note vom 2. Mai zu präzisieren. Dabei stand die Frage der Sicherheiten und Garantien im Mittelpunkt. Um hier zu einem Ergebnis zu kommen, benötigte der Kanzler die Unterstützung der Wirtschaft. Ein erster Versuch, die stärkste Interessenorganisation, den Reichsverband der deutschen Industrie, RDI, dazu zu bewegen, an der Erfüllung der Reparationsleistungen mitzuwirken, scheiterten am Einspruch von Hugo Stinnes. Ein Beleg dafür, wie stark seine Stellung im industriellen Spitzenverband, wie groß aber auch sein Einfluss auf die Regierung war. Am 15. Mai unternahm Kuno einen neuen Anlauf, indem er den RDI förmlich um eine Stellungnahme ersuchte, wie er sich die Mitwirkung der Industrie bei der Aufbringung der Reparationen denke. Nach längeren Beratungen kam der Reichsverband in einer Denkschrift vom 25. Mai, die deutlich die Handschrift von Stinnes trug, der Bitte nach. Grundsätzlich erklärte sich die Industrie zur Übernahme von Garantien bereit, verknüpfte diese Zusage aber, wie schon bei der Kreditaktion vom Herbst 1921, mit schwer erfüllbaren Bedingungen. Der Staat müsse sich von der privaten Güterzeugung und Verteilung fernhalten, die noch bestehenden Bestimmungen der Kriegs- und Zwangswirtschaft aufheben, für Steuererleichterungen und eine Steigerung der allgemeinen Arbeitsleistung sorgen und schließlich die Wirtschaft von unproduktiven Löhnen entlasten. Hinter diesen Forderungen verbarg sich unverkennbar der Wunsch, die Zwangslage der Regierung in der Reparationsfrage dazu zu benutzen, um den für die Unternehmer so vorteilhaften wirtschaftlichen und sozialen Zuständen der Vorkriegszeit zurückzukehren. Es sei keine Überraschung, stellte Richard Levinson in der Weltbühne fest, dass die Industriellen selbst im Augenblick der größten Gefahr innenpolitische Geschäfte machen wollen. Die Denkschrift sei der schlagende Beweis dafür, dass sie sich nicht über den engsten Interessenstandpunkt hinwegzusetzen vermöchten. Entsprechend heftig fiel die Reaktion der Gewerkschaften aus. Die Industrie versucht hier mit dem Staat als unabhängige Macht zu verhandeln und stellt Forderungen, wo es sich darum handelt, die Bürgerpflichten gegen den Staat zu erfüllen, hieß es in einem Schreiben aller drei freigewerkschaftlichen Spitzenverbände an den Reichskanzler vom 1. Juni. Die Staatsautorität muss unerträglich geschwächt werden, wenn die Reichsregierung sich auf Bedingungen des Reichsverbandes einließe. Die Forderung der grundsätzlichen Fernhaltung des Staates von der privaten Gütererzeugung und Verteilung würde Zustände wiederbringen, wie sie vor 80 Jahren in der Wirtschaft herrschten. Das heißt, es würde lediglich Profitstreben der Antriebsmotor der Wirtschaft sein und gemeinwirtschaftliches Denken vollständig ertötet werden. Es ist für uns unmöglich, über die Preisgabe des 8-Stunden-Tages, Aufhebung aller Entlassungsbeschränkungen und die anderen in dieser Richtung erhobenen Forderungen des Reichsverbandes zu verhandeln. Die Einheitsfront von Unternehmen und Gewerkschaften, die zu Beginn der Ruhrbesetzung feierlich beschworen worden war, spätestens jetzt war sie zerbrochen. Am 7. Juni ließ Kuno den alliierten Regierungen ein Memorandum überreichen, das viel kürzer und im Ton nüchterner gehalten war als die Note vom 2. Mai. Es wiederholte einerseits die Bereitschaft Deutschlands, die Entscheidung über Höhe und Art der Reparationszahlungen einer unparteiischen internationalen Instanz anzuvertrauen, und kam andererseits dem Wunsch Curzons nach, die verlangten Garantien und Sicherheiten zu konkretisieren. So wurde angeboten, die Reichsbahn in ein Sondervermögen zu verwandeln und mit Obligationen in Höhe von 10 Milliarden Goldmark zu belasten, deren Verzinsung eine Jahresleistung von 500 Millionen Goldmark sicherstellen sollte. Weitere 500 Millionen Goldmark sollten durch die Belastung des Grundbesitzes von Industrie, Handel, Verkehr und Landwirtschaft aufgebracht werden. Außerdem sollte eine Reihe von Zöllen und Verbrauchsteuern als Sicherheit für die Jahresleistungen verpfändet werden. Am Ende hieß es knapp und eindeutig: Deutschland erkennt seine Verpflichtung zur Reparation an. Die deutsche Regierung wiederholt ihr Ersuchen, eine Konferenz zu berufen, um den besten Weg zur Erfüllung dieser Verpflichtung zu vereinbaren. Das deutsche Memorandum fand in Großbritannien, wo Ende Mai 1923 Premierminister Bonar Law durch den bisherigen Schatzkanzler Stanley Baldwin abgelöst worden war, Curzon blieb Außenminister, eine freundliche Aufnahme. Aufrichtigkeit des Angebots wird im schroffen Gegensatz zu früher nirgends angezweifelt. Gelobt wird kurzweg prägnante Formulierung und Fortlassung aller Kontroversen, berichtete der deutsche Botschafter in London Friedrich Stamer. Auch der englische Botschafter in Berlin Debenham fand, dass die neue deutsche Note eine durchaus annehmbare Verhandlungsbasis darstelle. Wenn Paris sie kurzerhand ablehnt, wird es ersichtlich werden, dass man dort kein Abkommen will, sondern nur eine Fortdauer der heutigen Spannung. Tatsächlich kam aus der französischen Hauptstadt wiederum nur ein schroffes Nein. An Verhandlungen sei nicht zu denken, bevor Deutschland nicht den passiven Widerstand aufgebe. Am 29. Juni bekräftigte Poincaré im Senat: Die letzten deutschen Vorschläge sind nicht seriös, sie verdienen keine Beantwortung. Wenn Deutschland das nicht versteht, umso schlimmer für Deutschland. Wir werden ein so kostbares Pfand wie das Ruhrgebiet nicht aufgeben, ehe wir bezahlt sind. Wäre es unter diesen Umständen nicht an der Zeit gewesen, den passiven Widerstand abzubrechen? Eben dazu riet der Geschäftsträger an der deutschen Botschaft in Paris, Leopold von Hoesch. Es sei illusorisch, so warnte er, auf irgendwelche Zugeständnisse von französischer Seite zu hoffen. Poincaré werde sich von seiner Forderung nach bedingungsloser Aufgabe des passiven Widerstands nicht abbringen lassen. Doch darauf einzugehen war die deutsche Regierung noch nicht bereit. Das würde, erklärte Außenminister Rosenberg, eine vollkommene Kapitulation und Demütigung Deutschlands bedeuten. Auch der Reichspräsident stand noch hinter der Politik des Kuno-Kabinetts. Mehrfach habe Ebert signalisiert, teilte der Ministerialdirektor im Auswärtigen Amt, Karl Schubert, Mitte Juni 1923 mit, dass er und mit ihm die Regierung zurücktreten würden, sollte Deutschland den passiven Widerstand ohne weiteres aufgeben. Der Parteivorstand der SPD und die Führung des ADGB wiederum fürchteten, zum Opfer einer neuen Dolchstoßlegende zu werden, falls sie eine Initiative zum Abbruch des passiven Widerstands ergriffen. Noch am 31. Mai bekräftigten Vertrauensleute von Sozialdemokratie und freien Gewerkschaften aus den besetzten Gebieten bei einer Zusammenkunft mit Vertretern der Berliner Zentralen ihre Entschlossenheit, den passiven Widerstand mit der bisherigen Energie fortzusetzen. Niemand wolle das Odium auf sich nehmen, den Kanzler des Widerstands zu stürzen, analysierte Richard Levinson in der Weltbühne. Manche hätten sogar eine heimliche Freude daran, dass derjenige, der die Suppe eingebrockt habe, sie nun auch auslöffeln müsse. So kann der Herr Kuno vorerst ungestört weiterregieren. Dabei zeigten sich die desaströsen Folgen von Kunos Politik im Sommer 1923 immer deutlicher. Die ungeheuren Ausgaben für die Subventionierung des besetzten Gebiets führten zu einer außerordentlichen Beschleunigung der Inflation. Die Geldentwertung erreichte neue Höchststände. Die Löhne blieben immer weiter hinter den Preissteigerungen, vor allem für Lebensmittel, zurück. Zunehmend erfasste die Krise die gesamte Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit nahm sprunghaft zu. In weitesten Kreisen des deutschen Volkes herrsche große Erregung und tiefe Bitterkeit, stellte Staatssekretär Hamm Mitte Juni 1923 fest. Von einem Gemisch aus Erbitterung und Verzweiflung all jener, die auf feste Bezüge angewiesen seien, berichtete auch der SPD-Reichstagsabgeordnete und frühere Reichswirtschaftsminister Rudolf Wissel am 22. Juni vor dem Währungsausschuss des Reichswirtschaftsrats. Die Stimmung unter den Arbeitern habe ihn geradezu erschreckt und erfülle ihn mit ernster Sorge für die Zukunft. Es fehle nur noch eine zündende Parole, um den noch schlummernden, revolutionären Geist wie 1918 explosionsartig zum Ausbruch zu bringen. Bereits in der zweiten Maihälfte hatte sich die Erbitterung in einer großen, von Dortmund ausgehenden, wilden Streikbewegung entladen, an der sich zeitweise rund 300.000 Arbeiter beteiligten. Von Juni bis August wurde auch der unbesetzte Teil des Reiches zum Schauplatz zahlreicher Streiks. Dabei ging es in der Regel um die Anpassung der Löhne an den galoppierenden Kaufkraftschwund der Mark. Vielerorts kam es zu Hungerdemonstrationen und Plünderungen von Geschäften. Solche spontanen Selbsthilfeaktionen waren Ausdruck einer extremen Notlage, die immer weiter um sich griff. Ende Juli 1923 war die Geduld vieler Gewerkschaftsfunktionäre im besetzten Gebiet erschöpft. In einem Bericht an den Reichskanzler warnte der Essener Bezirksleiter des Deutschen Metallarbeiterverbandes Karl Wolff vor einer Demoralisation der Arbeiterschaft, welche die schlimmsten Folgen nach sich ziehen müsse. Wir halten es für zwingend geboten, endlich einmal das Übel bei der Wurzel anzufassen und einmal allen Ernstes an die Beendigung der Ruhraktion zu denken. Nutznießer der katastrophalen wirtschaftlichen Lage waren die Nationalsozialisten, die in München und Bayern einen starken Zulauf zu verzeichnen hatten. Aber auch die Kommunisten sahen sich im Aufwind. Bei Wahlen zu den Betriebsräten, zu Landtagen und kommunalen Parlamenten erzielten sie deutliche Stimmengewinne. Die Zahl der Mitglieder stieg zwischen September 1922 und September 1923 von knapp 225.000 auf fast 295.000. Offenkundig war es die nackte Verzweiflung vieler Arbeiter, die der KPD neue Anhänger zutrieb. Dass die Partei im Sommer 1923 ohne Zweifel die Mehrheit des deutschen Proletariats hinter sich gehabt habe, wie der linkssozialistische Historiker Arthur Rosenberg in seiner immer noch anregenden »Geschichte der Weimarer Republik« aus dem Jahr 1935 gemeint hat, dürfte allerdings eine Übertreibung sein. Ihre nationalbolschewistischen Parolen hinderten die KPD-Führung nicht daran, gleichzeitig eine lebhafte antifaschistische Agitation zu entfalten. Dadurch sollte offenbar der ungünstige Eindruck abgeschwächt werden, den die Schlageterlinie auf die nicht-kommunistischen Teile der Arbeiterschaft gemacht hatte. Am 12. Juli 1923 veröffentlichte die Rote Fahne auf ihrer Titelseite einen Aufruf der Zentrale an die Partei, der an Radikalität kaum zu überbieten war. Er begann mit der Feststellung, dass das Kabinett Kuno bankrott sei und die innere und äußere Krise in den kommenden Tagen zur absoluten Katastrophe führen müsse. Angeblich planten faschistische Verbände in Süddeutschland einen Aufstand. Dagegen müssten sich die proletarischen Abwehrorganisationen wappnen. Der Faschistenaufstand kann nur niedergeworfen werden, wenn dem weißen Terror der rote Terror entgegengestellt wird. Erschlagen die Faschisten, die bis auf die Zähne bewaffnet sind, die proletarischen Kämpfer, so müssen diese erbarmungslos alle Faschisten vernichten. Stellen die Faschisten jeden zehnten Streikenden an die Wand, so müssen die revolutionären Arbeiter jeden fünften Angehörigen der Faschistenorganisationen an die Wand stellen. Der Aufruf war, wie der amerikanische Historiker Werner T. Angriss festgestellt hat, ziemlich starker Tobak. Denn von einem unmittelbar bevorstehenden Putsch konnte im Sommer 1923 weder in Bayern noch im übrigen Reich die Rede sein. Und die martialische Sprache dürfte eher dazu angetan gewesen sein, Sympathisanten der KPD abzuschrecken als anzuziehen. Für den 19. Juli rief die KPD-Zentrale zu einem Antifaschistentag im ganzen Reich auf. Dabei kam es ihr vor allem darauf an, durch Mobilisierung ihrer Anhänger zu testen, wie groß ihr Einfluss auf die Massen war. Aufgeschreckt durch den aggressiven Ton der jüngsten kommunistischen Verlautbarungen, interpretierte die Reichsregierung den geplanten Aufmarsch als Auftakt zu einem Umsturzversuch und empfahl den Ländern, Kundgebungen unter freiem Himmel zu verbieten. Die meisten Länder folgten der Empfehlung. Auf eine offene Kraftprobe wollte es die KPD-Führung zu diesem Zeitpunkt noch nicht ankommen lassen. So empfahl sie ihren Mitgliedern, Demonstrationen nur dort durchzuführen, wo sie erlaubt waren, ansonsten aber Versammlungen in geschlossenen Räumen abzuhalten. In einem Artikel in der Roten Fahne rechtfertigte Karl Radek das Zurückweichen. Der Augenblick für die Generalschlacht sei noch nicht gekommen. Wir müssen die Schlachten schlagen, vor die uns die Geschichte stellt, aber wir müssen dabei immer im Auge behalten, dass wir momentan noch schwächer sind. Trotz wachsender Kritik dachten weder Kuno noch sein Außenminister ans Aufgeben. »Wir werden ausharren und unsere Politik fortführen, bis man uns in Stücke reißt«, versicherte Rosenberg Anfang August 1923 dem britischen Botschafter. Doch das war nichts weiter als Selbsttäuschung. Zu groß war der Vertrauensverlust der Regierung während der vorangegangenen Monate. »Politisch treiben wir rasend dem Abgrund entgegen«, notierte Georg Escherich, der Organisator der inzwischen aufgelösten bayerischen Einwohnerwehren, Ende Juli 1923. Die Regierung Kuno sei mehr und mehr mit ihrem Latein am Ende. Weder in der Reparationsfrage noch bei der Stabilisierung der Währung hatte Kuno entscheidende Fortschritte erzielt. Im Gegenteil, die Mark befand sich im freien Fall und dass der englische Außenminister Curzon am 11. August in einer Note an die französische Regierung die Legalität der Ruhrbesetzung in Zweifel zog und sich der Forderung nach einer unabhängigen Sachverständigenkommission zwecks Festsetzung der Reparationsschuld anschloss, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschlands außenpolitische Lage nach wie vor prekär war. Bereits am 27. Juli hatte das Berliner Zentrumsblatt Germania in einem Leitartikel, überschrieben »in höchster Not«, einen Frontalangriff auf die Regierung eröffnet. Sie sei eine einzige Enttäuschung und es sei zu bezweifeln, ob sie sich überhaupt noch zu durchgreifenden Maßnahmen aufraffen könne. Der Artikel habe wie eine Bombe eingeschlagen, schrieb Stresemann einem Parteifreund. Was darin über die Untätigkeit der Regierung mitgeteilt werde, sei Allgemeinempfinden. Über der Regierung waltet ein Unstern, man achtet die Persönlichkeiten der Minister, man hat aber die Empfindung, dass diesen Leuten nichts mehr gelingt. Vorstand und Fraktion des Zentrums distanzierten sich zwar von dem Artikel, doch dass zur gleichen Zeit auch die Kölnische Zeitung, das führende westdeutsche Zentrumsblatt, mit dem Alarmruf »Es ist 12:05 Uhr« in die Kritik einstimmte, deutete darauf hin, wie verbreitet die Unzufriedenheit über Kuno auch in Zentrumskreisen war. Keiner glaube mehr an diesen hoffnungslosen Kanzler, diagnostizierte das Tagebuch, und dass er überhaupt noch im Amt sei, sei allein darauf zurückzuführen, dass die Rolle des Nachfolgers eine allzu undankbare sei. In dieses harte Bett will niemand sich legen, aber wird die Erbschaft besser, wenn sie später angetreten wird? Am 27. Juli, dem Tag, als der aufsehenerregende Germania-Artikel erschien, berief Reichspräsident Ebert das Kabinett ein. Mit Kritik an den Versäumnissen der Regierung hielt er sich spürbar zurück. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn das eine oder andere früher geschehen wäre, aber es sei noch nicht zu spät. Alles komme nun darauf an, schnell zu handeln, um die innenpolitischen Schwierigkeiten zu überwinden. Ebert empfahl, sich mit einer geschickten Kundgebung an die Öffentlichkeit zu wenden. Das geschah 2 Tage später. In einem gemeinsamen Aufruf des Reichspräsidenten und der Reichsregierung wurde ein Programm vorgestellt, mit dem man die Reichsfinanzen zu konsolidieren hoffte. So sollte die Einkommensteuer bereits während des Veranlagungsjahres entsprechend der Geldentwertung geleistet werden, ebenso sollten Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, Verbrauchssteuern sowie Löhne und Gehälter der Inflationsrate angepasst werden. Ferner war ein Opfer für Rhein und Ruhr vorgesehen, das vor allem von den einkommensstarken Schichten aufzubringen war und eine wertbeständige Anleihe ausgegeben werden, die Sparer vor der Entwertung ihrer Anlagen schützen sollte. Das waren Maßnahmen, die schon längst hätten beschlossen werden können. In der zugespitzten Krise des Sommers 1923 blieb ihre Ankündigung ohne jede Wirkung. Alles, was heute die Regierung an Maßnahmen vorschlägt, macht sie ähnlich dem Mann, der es unternimmt, mit einem Automobil um die Wette zu laufen, schrieb Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung. Am 8. August trat der Reichstag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Kuhnos Rede war mit Spannung erwartet worden, doch sie enttäuschte allgemein. Abermals wies er das Verlangen Frankreichs nach Beendigung des passiven Widerstands kategorisch zurück. Damit würde die Regierung ihre einzige Waffe auf Gnade und Ungnade dem Gegner ausliefern, um danach umständlich die geplanten neuen Steuergesetze zu erläutern. Beobachter wie Theodor Wolff gewannen den Eindruck, dass der Reichskanzler den Belastungen seines Amtes nicht mehr gewachsen sei. Er habe seine papierne Rede mit einer Müdigkeit vorgetragen, die umso mehr aufgefallen sei, wenn er, um zu kraftvollem Ausharren aufzufordern, ein wenig die Stimme hob. Man habe förmlich die Erleichterung im Parlament gespürt, als Stresemann am folgenden Tag mit robuster Entschlossenheit gesprochen habe. Niemand weiß, was Stresemann als handelnder Staatsmann leisten würde, aber wenigstens als Redner leidet er nicht an müder Resignation. Nicht nur der Chefredakteur des Berliner Tageblatts hielt mittlerweile einen Kabinettswechsel für notwendig und sah in Stresemann den kommenden Kanzler. Das Ende der Regierung Kuno kam rascher als erwartet. Am 10. August traten die Buchdrucker in den Streik. Davon betroffen waren auch die Betriebe der Reichsdruckerei in Berlin, die für den Nachschub an Banknoten sorgten. Sofort machte sich ein Mangel an Papiermark bemerkbar. Am Abend rief Ebert das Kabinett erneut zusammen, um, wie er erklärte, die Lage, die sehr ernst, um nicht zu sagen bedenklich sei, zu besprechen. Es müsse alles getan werden, um rasch Zahlungsmittel zu beschaffen. Wenn die große Masse kein Geld hat und schließlich Hunger leidet, kommt der Krawall auf die Straße. Am 11. August, dem 4. Jahrestag der Verfassung, rief eine von den Kommunisten dominierte Vollversammlung der revolutionären Betriebsräte in Groß-Berlin zum Generalstreik auf, mit dem Ziel, die Regierung Kuno zu stürzen. Die Kuno-Streiks weiteten sich über Berlin auf andere Gebiete aus, unter anderem auf Hamburg, die Lausitz, die preußische Provinz Sachsen sowie die Länder Sachsen und Thüringen. Unter dem Druck dieser Ereignisse kehrte sich auch die Stimmung in der SPD endgültig gegen die Regierung. Am Nachmittag des 11. August beschloss die sozialdemokratische Reichstagsfraktion, dem Kabinett Kuno die Unterstützung aufzukündigen. Angesichts der schweren außen- und innenpolitischen Situation halte sie eine vom Vertrauen der breiten Masse mitgetragene und gestützte Regierung, die stärker ist als die gegenwärtige, für notwendig, hieß es in einer Erklärung. Damit drückten die Sozialdemokraten ihre Bereitschaft aus, in einem Kabinett der Großen Koalition Regierungsverantwortung zu übernehmen. Allerdings stellten sie dafür eine Reihe von Bedingungen, unter anderem eine Finanz- und Währungsreform, wertbeständige Löhne, Sozialrenten und Erwerbslosenhilfen, die Loslösung der Reichswehr von allen illegalen Organisationen und schließlich eine stärkere außenpolitische Aktivität zur Lösung der Reparationsfrage. Bereits am 10. August hatte Hilferding in einer Unterredung mit Stresemann auf die Bildung einer großen Koalition gedrängt. Doch der DVP-Vorsitzende zögerte noch, sich schärfer gegen die Regierung zu wenden. Da er von vielen Seiten als Nachfolger Kunos gehandelt werde, würde jede Kritik nicht sachlich, sondern persönlich aufgefasst werden, ließ er einen Parteifreund wissen. Offensichtlich wollte Stresemann nicht das Odium des Kanzlersturzes auf sich nehmen. Noch in der Fraktionssitzung der DVP am 10. August erklärte er, »Finde das Kabinett aus eigener Kraft den Entschluss zu bleiben, so werde man es selbstverständlich unterstützen und mit ihm kämpfen. Finde Kuno diese Kraft nicht und führe die Entwicklung zum Rücktritt des Kabinetts, so sei die Bildung einer großen Koalition unter bürgerlicher Führung die günstigste Lösung.« Unterstützung für seinen Kurs fand Stresemann auch bei der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Nachdem der Beschluss der SPD-Reichstagsfraktion bekannt geworden war, schrieb das Stinnesblatt, »Grundsätzlich sagen wir heute schon, ein Kabinett der Großen Koalition wäre in diesem Augenblick, wo die ganze Welt auf den Ausgang des französischen Vernichtungsfeldzugs gegen Deutschland wartet, die stärkste Bekundung des deutschen Einheits- und Abwehrwillens.« Auch bei den anderen bürgerlichen Parteien hatte sich viel Unzufriedenheit über die Regierung Kuno angestaut. Auch sie sahen in der Bildung einer großen Koalition den einzig gangbaren Ausweg aus der Krise. Allerdings wollten sie es vermeiden, dem Kanzler offen das Misstrauen auszusprechen, weil das einer Desavouierung der eigenen Minister im Kabinett gleichgekommen wäre. Lediglich auf die Unterstützung der Deutschnationalen Volkspartei konnte Kuno noch zählen. Ihr Sprecher, Karl Helfferich, bestürmte den Kanzler noch auf dem Höhepunkt der Krise, auf keinen Fall zurückzutreten. Doch Kuno war keine Kämpfernatur. Anfang August fand er sich bei Reichswehrminister Gessler in der Bendlerstraße ein und bat ihn: »Lassen Sie mich hier ein paar Stunden stillsitzen. Ich habe das Gefühl, über mir stürze das Haus ein.« Erschöpft und nervlich am Ende scheint der Reichskanzler geradezu erleichtert gewesen zu sein, als sich ihm die Gelegenheit bot, das ungeliebte Amt aufzugeben. Als er die Ministerrunde am Mittag des 12. August um sich versammelte, war er bereits zum Rücktritt bereit. Der Beschluss der SPD-Fraktion allein, erklärte er, hätte ihn nicht zu diesem Schritt bewogen, wenn nicht auch die Führer der parlamentarischen Arbeitsgemeinschaft der Mitte ihm signalisiert hätten, dass der Gedanke der Ersetzung des Kabinetts durch eine Regierung der Großen Koalition auch bei ihren Parteien Anklang gefunden habe. Damit seien die Voraussetzungen entfallen, unter denen er sein Amt weiterführen könne. In einer anschließenden Besprechung mit den Parteiführern bekräftigte Kuno, dass es im gegenwärtigen Moment das Richtige sei, die Regierung auf breiter Basis der Parteien und des Parlaments zu festigen und damit die Einheitlichkeit der Politik nach innen und eine kraftvolle Politik nach außen zu sichern. Am Abend des 12. August reichte Kuno sein Abschiedsgesuch ein. Umgehend beauftragte Ebert Stresemann mit der Regierungsbildung. Das war für niemanden mehr eine Überraschung. Der Reichspräsident habe den Kanzler nicht halten können, weil dieser sich selbst aufgegeben habe, schrieb der Chef der Heeresleitung Hans von Seeckt an seine Schwester. Stresemann lag in der Luft. Es war gut für ihn vorgearbeitet, und man muss auch zugeben, dass sein letztes parlamentarisches Auftreten sehr geschickt war. Er ist sicherlich ein sehr gewandter und auch zäher Politiker. Reichskanzler Kuno war mit seiner Politik auf ganzer Linie gescheitert. Sein Abgang wurde ganz überwiegend begrüßt. Es habe sich zuletzt immer deutlicher gezeigt, dass sein Kabinett das Reichsschiff mit gebrochenem Steuer umhertreiben ließ, merkte Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung an. Geradezu vernichtend lautete die Bilanz, die Karl von Ossietzky in der Berliner Volkszeitung zog. Kunos Regierung habe einen Trümmerhaufen hinterlassen, ein verwüstetes, von Flammen zerfressenes Haus. Das deutsche Volk bezahle die Blankovollmacht, die es dem Kabinett der Persönlichkeiten im November 1922 ausgestellt habe, mit einer hoffnungslos festgelaufenen Außenpolitik, mit einer völlig demolierten Wirtschaft und mit einer innenpolitischen Situation, die sich vom Zustande des Bürgerkrieges nicht viel unterscheidet. Auch die Weltbühne stellte der scheidenden Regierung ein Armuts- und Unfähigkeitszeugnis aus, wie es kein Kabinett sich je hatte ausstellen lassen müssen. Gegenüber solchen harschen Urteilen erinnerte Theodor Wolff daran, dass Kuno zu Beginn seiner Amtszeit außerordentlich populär gewesen war und auf seinen Fahrten durch das Land wie ein Held begrüßt worden sei. Sein größter Fehler sei gewesen, dass er als ein Mann der Wirtschaft zu sehr den Ideen großkapitalistischer Kreise gefolgt sei. Abschließend stellte der Chefredakteur des Berliner Tageblatts fest: Das Kabinett Kuno hat im Sturm die Seemannsregeln vergessen und hat, um Lawinen aufzuhalten, kleine Regenschirme aufgespannt. In der Deutschen Allgemeinen Zeitung überwog hingegen das Lob. Unter Kunos Kanzlerschaft habe der deutsche Name im Ausland wieder Klang bekommen. Mit dem von ihm initiierten Ruhrkrieg sei der Bruch mit der Erfüllungspolitik des Herrn Wirth vollzogen worden. Bemängelt wurde allerdings, dass Kuno es in der Innenpolitik an Energie habe fehlen lassen. So habe er es versäumt, den Arbeitern gegenüber mit allem Nachdruck die Notwendigkeit der Mehrarbeit und der Hebung unserer nationalen Produktivität zu betonen. Unüberhörbar machte sich das Blatt hier zum Sprachrohr großindustrieller Interessen. Mit der Forderung nach einer Zurücknahme der sozialpolitischen Errungenschaften von 1918-19, insbesondere des Acht-Stunden-Tages, sollte auch die neue Reichsregierung bald konfrontiert werden. Kapitel 2: Von der Inflation zur Hyperinflation. Am Morgen des 12. August 1923 fuhr Thea Sternheim, die Frau des Dramatikers Karl Sternheim, mit ihren beiden Kindern zum Einkauf nach Dresden. Da die übliche Jagd nach Lebensmitteln. Keine Butter, kein Ei, 3 Pfund Fleisch kosten 3 Millionen Mark. Dass am selben Tag die Regierung Kuno zurückgetreten war, erwähnte Thea Sternheim in ihrem Tagebuch mit keinem Wort. Auch Viktor Klemperer, Professor für Romanistik an der Technischen Hochschule in Dresden, war der Abgang Kunos nur eine Zeile wert. Beherrschendes Thema blieb auch in seinen Tagebuchaufzeichnungen die rasende Geldentwertung, von der die Zeitungsannoncen am 12. August einen plastischen Eindruck vermittelten. Renner, ein billiges Warenhaus, zeigte an: Herrenstiefel 16,5 Millionen, Herrenhosen 6,5 Millionen, Mützen 3,6 Millionen, Damenkleider 55,41, ein billigstes nur 5,740 Millionen, Damenstrümpfe, die billigsten eine halbe Million und so weiter und so weiter. Nationalistische Kreise in Deutschland machten die horrenden Reparationsleistungen für die galoppierende Inflation verantwortlich. Doch die Ursachen lagen tiefer und reichten bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs zurück. Das Deutsche Reich hatte den Krieg nicht durch eine Erhöhung der Steuern, sondern überwiegend durch inländische Anleihen finanziert, in der Erwartung, dass man die Rückzahlung den besiegten Gegnern aufbürden könne. Außerdem hatte die Reichsbank, da die Erträge aus den Anleihen seit 1916 zur Deckung der explosiv steigenden Kriegskosten nicht mehr ausreichten, eine sehr hohe Kreditpolitik betrieben. Der Geldumlauf erhöhte sich zwischen dem 1. August 1914 und 1. Dezember 1918 von 2,9 auf 18,6 Milliarden Mark. Die Gesamtverschuldung des Reiches belief sich bei Kriegsende auf 156 Milliarden Mark. Allein der Zinsendienst für diese riesige Summe verschlang im letzten Kriegsjahr 90% der ordentlichen Reichsausgaben. Faktisch war der Außenwert der Mark im Vergleich zur Vorkriegszeit um fast die Hälfte gesunken. Das alte Regime hat diesen Krieg geführt wie ein verzweifeltes Hasardspiel, bei dem alles auf eine Karte gesetzt wurde, bemerkte der Wirtschaftsjournalist Felix Pinner im Berliner Tageblatt Ende Dezember 1918. Sinnlose Überpreise wurden bewilligt, um die Produktionen anzuregen. Die hohen Preise zogen hohe Löhne nach sich und umgekehrt. Die bis zu einem gewissen Grade unvermeidliche Inflation nahm einen unheimlichen Umfang an. Ein währungspolitischer Neuanfang wäre also nach 1918 notwendig gewesen. Doch davor schreckten die demokratischen Nachkriegsregierungen zurück. Die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens war ihnen wichtiger als die Sanierung des Reichshaushalts und die Stabilisierung der Währung. Um die Folgelasten des verlorenen Krieges zu finanzieren, setzten sie die inflationäre Politik fort. Millionen Soldaten mussten demobilisiert und wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert, Kriegsopfer und Erwerbslose unterstützt, die Wirtschaft durch staatliche Subventionen auf Friedensproduktion umgestellt, Betriebe für den Verlust ihres Besitzes in den abgetretenen Gebieten entschädigt werden. All das trieb die Staatsverschuldung in neue Höhen. Hinzu kam eine kräftige Steigerung von Löhnen, Gehältern und Sozialleistungen nach dem Krieg. Staat, Unternehmer und Gewerkschaften sahen darin ein probates Mittel, um revolutionären Unruhen vorzubeugen und einer Radikalisierung der Arbeiterschaft zu begegnen. So bildete sich in den ersten Nachkriegsjahren ein regelrechter Inflationskonsens zwischen den relevanten gesellschaftlichen Gruppen aus. Auch die von Reichsfinanzminister Matthias Erzberger im Juli 1919 vorgelegte Finanzreform änderte daran nichts Grundlegendes. Sie sicherte zwar die Finanzhoheit des Reiches gegenüber den Ländern und schuf die Grundlage für ein modernes Steuersystem. Durch ein ganzes Bündel von Gesetzen, darunter auch eine einmalig erhobene Vermögensabgabe im Dezember 1919, wollte Erzberger die vermögenden und besitzenden Schichten stärker zur Kasse bitten. Doch es gelang nicht, die Inflation und die Staatsverschuldung wirksam einzudämmen. Höhere Abgaben auf Vermögen und Einkommen wurden von den Unternehmern auf die Preise abgewälzt. Und nach wie vor blieben die Einnahmen hinter den Ausgaben zurück, konnte die Lücke nur durch die Aufnahme von neuen Schulden geschlossen werden. 1920 lag die Gesamtschuld des Reiches bereits bei 184,9 Milliarden Mark, 1921 stieg sie auf 248,8 Milliarden Mark an. Andererseits bot die Inflation der deutschen Wirtschaft einige beachtliche Vorteile. Die billige Mark begünstigte den Export. Anders als die anderen großen Industrieländer des Westens, die nach dem Krieg in eine schwere Rezession hineinsteuerten, erlebte Deutschland in den Jahren 1920 bis 1922 eine Sonderkonjunktur. Die Arbeitslosigkeit blieb konstant niedrig und erreichte im Oktober 1921 mit 1,2% einen Tiefstand. Im selben Monat beobachtete der Berliner Korrespondent des Manchester Guardian: Die Geldentwertung hat drei Folgen. Erstens blüht die deutsche Industrie in beispielloser Weise. Die Gewinne sind enorm, große Dividenden werden gezahlt, der Export ist angeregt, die Produktion steigt. Und die Arbeitslosigkeit ist fast verschwunden. Zweitens steigen die Lebenshaltungskosten und der Lebensstandard sinkt. Drittens haben andere Länder härter denn je mit der deutschen Konkurrenz zu kämpfen. Und noch einen Vorteil bot das Treibenlassen der Inflation. Es erleichterte der Reichsregierung, die tatsächliche Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gegenüber den Alliierten zu verschleiern und ihnen die Unerfüllbarkeit der Reparationsforderungen vor Augen zu führen. Der Verdacht, insbesondere der französischen Regierung, dass die Deutschen den Wert ihrer Währung bewusst verfallen ließen, um sich ihren Verpflichtungen zu entziehen, war insofern nicht von der Hand zu weisen. Im Januar 1921 erklärte Walter Rathenau in einer Sitzung des Auswärtigen Amtes, er fürchte die Inflation nicht. Um einer Wirtschaftskrise wie in England einen Damm entgegensetzen zu können, empfahl er, die Notenpresse noch etwas mehr arbeiten zu lassen. Es sei nicht richtig, wenn man sage, die Notenpresse mache uns kaputt. Allerdings entwickelte sich die Inflation nicht gleichmäßig, sondern in Schüben. Zwischen Frühjahr 1919 und Frühjahr 1920 verlor die deutsche Währung rasch an Wert. Der Wechselkurs, der vor dem Krieg bei 4,20 Mark für einen Dollar gelegen hatte, sank im Mai 1919 nach Bekanntwerden der harten Bedingungen des Versailler Vertrages auf 13,50 Mark und stand am Ende des Jahres bei 49 Mark. Nach einem weiteren dramatischen Kurssturz, im Februar 1920 musste für einen Dollar über 90 Mark bezahlt werden, setzte eine Periode relativer Stabilisierung ein, die bis zum Sommer 1921 anhielt. Im Juli 1920 erreichte die Mark mit 37,95 sogar den niedrigsten Stand gegenüber dem Dollar seit über einem Jahr. Zwischen Oktober 1920 und Juni 1921 schwankte der Wechselkurs zum Dollar zwischen 62 und 75 Mark. Es schien, als habe sich die deutsche Währung endgültig erholt. Im Vertrauen auf eine weitere Wertsteigerung der Mark floss viel spekulatives ausländisches Kapital nach Deutschland und trug zur Stützung des Kurses bei. Doch nach der Annahme des Londoner Ultimatums vom Mai 1921, mit dem die Alliierten ihre Reparationsrechnung präsentierten, begann der Außenwert der Mark im Juni erneut zu fallen. Erst langsam und seit Oktober 1921 immer schneller. Im Dezember 1921 stand der Kurs bereits bei 217 Mark für einen Dollar. Zur gleichen Zeit lag die Arbeitslosenquote bei 1,6%. In seiner Neujahrsbetrachtung 1922 schrieb Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung: Dass die Inflation in Deutschland abgebaut werden muss, ist nun allmählich zu einem Schlagwort geworden. Es habe sich aber bisher noch keiner an diese Aufgabe herangewagt, und jeder wisse warum. Die Inflation ist ein riesengroßer Betrug, der wohlgefällige Bilder vor die Sinne gaukelt. Die lebhafte Geschäftstätigkeit, das Steigen aller Preise und Löhne bedeutet zwar Ausverkauf unter dem wirklichen Preis, bedeutet Bewucherung der Massen als Konsumenten und Unterbezahlung aller Arbeitskräfte als Produzenten. Aber weil die Summen steigen, an denen noch der alte Vorstellungsinhalt klebt, wird es nur langsam oder gar nicht gemerkt. Und weil jeder, der arbeiten will, Arbeit und Entlohnung findet, so verstärkt die günstige Arbeitsmarktstatistik den Dunst und den Nebel, die uns umlagern. Demgegenüber würde eine deflationäre Politik ein grausames Erwachen bedeuten, wie nach einem Opiumrausch. Nicht nur das Produzieren, auch das Regieren würde schwerer. Und deshalb will keiner den Anfang machen, solange es mit dem Notendruck bequemer geht. In seinem Tagebuch registrierte Viktor Klemperer die fortschreitende Geldentwertung mit steigender Besorgnis. Furchtbare Teuernis des Haushalts, des Brennstoffs, Notwendigkeit einer neuen Hose, drohende Arztrechnungen. Ich rechne nicht mehr, bin dem Geld gegenüber recht stumpf geworden, dem Gewinnen wie dem Zerrinnen gegenüber. Ein 100-Markschein ist wie eine Mark, notierte er am 8. September 1921. Und zwei Monate später klagte er: Die Finanzen fangen an, sehr bedrückend zu werden. Die Preise für alles steigen entsetzlich. Kaffee über 30, Butter über 40 Mark, dabei ständige Nebenausgaben. Geht es so weiter, dann müssen sich unsere Reserven rasch aufzehren. Einen Tag vor Heiligabend 1921, nachdem er die letzten Weihnachtseinkäufe in der Dresdner Altstadt erledigt hatte, hielt er fest: Für die geringsten Kleinigkeiten des Alltags, Wurst, Haarwasser etc. etc., ist ein Hunderter leichter ausgegeben als früher ein Zehner. Viele Menschen in Berlin hätten sich diesmal verabredet, sich Weihnachten nichts zu schenken, weil die Preise langsam sinnlos geworden sind, berichtete der Theaterkritiker Alfred Kerr in einem seiner Plauderbriefe aus der Reichshauptstadt. Allenthalben wirft man ja eine besorgte Pupille auf das, was die Zukunft an höchst Unerwartetem noch bringen kann. Ein gewisser Lawinencharakter im Abrollen der Entwicklung lässt sich nicht länger verheimlichen. Von den allgemeinen Preissteigerungen war zunächst das Telefonieren ausgenommen. Und so gab Sling, das ist Paul Schlesinger, der Reporter der Vossischen Zeitung, den Lesern und Leserinnen Mitte November 1921 einen Tipp: Setzen wir uns abends an unser Telefon. Kostet ja nur 20 Pfennige. In 4 Wochen werden wir vielleicht das Doppelte zahlen müssen. Aber momentan ist es das Billigste in Deutschland. Nutzen wir die Gelegenheit aus Leibeskräften jetzt. Nichts als telefonieren. Wie stark die Wechselkurse inzwischen auch von der ungelösten Reparationsfrage bestimmt wurden, spiegelte sich im Auf und Ab der Mark im Frühjahr und Frühsommer 1922. Mussten Anfang April für einen Dollar 326 Mark bezahlt werden, so ließ die Hoffnung auf einen günstigen Ausgang der Konferenz von Genua den Kurs hochschnellen. Um Mitte Mai, als die Konferenz sich als Fehlschlag erwiesen und der Rapallo-Vertrag das Misstrauen vor allem Frankreichs verstärkt hatte, wieder auf 314 Mark abzusacken. Im Juni sorgte die Aussicht auf einen großen internationalen Kredit, mit dem Deutschland einen Teil seiner Reparationsschuld begleichen wollte, für eine vorübergehende Erholung. Nachdem sich auch diese Hoffnung zerschlagen hatte, setzte sich der Abwärtstrend fort. »Ja, jetzt kriegen wir allmählich zu merken, dass Deutschland den Krieg verloren hat«, schrieb der Herausgeber der Weltbühne Siegfried Jacobsen, der in Kampen auf Sylt Urlaub machte, Mitte Juni an seinen begabtesten und fleißigsten Mitarbeiter Kurt Tucholsky. Die enormen Preissteigerungen bekam auch der Strafgefangene Erich Mühsam zu spüren. »Der Markkurs kreist nun schon seit vielen Wochen um den ungefähr gleichen Stand herum, 270 bis 310 vom Dollarkurs aus, aber die Preise gehen rapider in die Höhe, als wir es je gesehen haben«, notierte er Ende Mai 1922 in seiner Zelle in der Festung Niederschönfeld. »Die Zeitung, für die ich im Mai 24 Mark zahlen musste, kostet vom 1. Juni ab 40 Mark. Meine Ovomaltine, die Kraftnahrung, die ich der Nerven wegen täglich zum Frühstück brauche, Friedenspreis 3 Mark, ist seit 6 Wochen von 35 auf 45 Mark gestiegen. Milch kostet statt früher 10 Pfennig jetzt 10 Mark pro Liter. Mit Kartoffeln, Brot und allen wichtigen Nahrungsmitteln, auch Obst, sieht's noch widriger aus.« Eine ähnliche Beobachtung machte Thea Sternheim beim Gang durch die Innenstadt von Frankfurt am Main Ende April 1922. »Die Preise haben sich seit Januar verdoppelt und verdreifacht. Fantastische Summen in den Auslagen. Im Frankfurter Hof kostet eine Portion Rindfleisch 70, eine Tagessuppe 30 Mark. Kommt ein Brot dazu, ein Getränk, sind für 2 gleich 300 Mark beisammen und mehr.« Der Schock des Rathenau-Mords am 24. Juni 1922 zerstörte mit einem Schlage, was noch an Vertrauen in die Mark im In- und Ausland vorhanden war. »Die deutsche Mark, das deutsche Ansehen in der Welt ist so tief gesunken wie noch niemals zuvor«, konstatierte Richard Levinson in der Weltbühne. Bis zum 1. Juli sank der Kurs auf 402 Mark für einen Dollar, Ende Juli stand er bei 670. Mit einem Ruck stürzte die Mark und es gab kein Halten mehr. Nun erst begann der wahre Hexensabbat von Inflation, erinnerte sich der Schriftsteller Stefan Zweig. Von Monat zu Monat stiegen die Inlandspreise um mehr als 50%. Deutschland war in die Phase der Hyperinflation eingetreten. Der 53-jährige August Heinrich von der Ohe, der als Lehrer und Kantor in der Lüneburger Heide lebte, führte in seinem Tagebuch penibel Buch über die galoppierende Geldentwertung. 4. August 1922. Der Dollar steht auf etwa 800 Mark. Es ist eine krisenhafte Zeit. 18. August 1922. Der Roggen soll 2000 Mark kosten, Molkereibutter 150 Mark, Bauernbutter 120 Mark. Der Dollar steht auf 1040 Mark, eine ungeheure Preissteigerung im ganzen Land. 27. August 1922. Die Mark fiel. $1 gleich 2400 Mark. Nun steht die Katastrophe vor der Tür. Die Preise stiegen in wenigen Tagen schwindelhaft. Die Geschäfte wurden gestürmt, denn jeder wollte noch kaufen. Butter kostet 200 Mark, ein Liter Milch 30 Mark, ein Zentner Weizen kostet schon 3000 Mark. Man könne sich kaum vorstellen, welche düstere Stimmung geherrscht habe, als der Dollar in den Straßen Berlins von Mund zu Mund und durch stürmische Ausrufe mit der Zahl 2000 in Verbindung gebracht wurde, schrieb Alfred Kerr Ende August 1922. Den einzigen Trost fand er in der Annahme, dass dieses rapide Sinken der Mark den blödesten, verranntesten Gegnern und dem übrigen Europa die Augen öffnen müsste, wie es um uns steht. Doch es sollte noch sehr viel schlimmer kommen. Am 8. November 1922 stieg der Dollar auf 9.172. Wie die Fiebertemperatur eines Schwerkranken zeigt der Dollarstand täglich den Fortschritt unseres Verfalls an, bemerkte Harry Graf Kessler. Die Ernennung der wirtschaftsfreundlichen Regierung Kuno sorgte vorübergehend für eine Beruhigung. Am 22. November kostete der Dollar 6.300 Mark. Ende November kletterte der Kurs aber wieder auf 7.368 Mark. Weihnachten 1922 stand ganz im Zeichen der rasanten Teuerung. Thea Sternheim, die mit ihrem Mann, dem Dramatiker Karl Sternheim, am 20. Dezember nach Dresden fuhr, um letzte Weihnachtsbesorgungen zu machen, musste enttäuscht feststellen, die Geschäfte sind leer. Wer kann, wo ein bescheidener Wollstoff 5.000 bis 8.000 Mark kostet, seinen Kindern Kleider schenken? Schmuck für ein winziges Christbäumchen kostet mich Tausende. Der Sachse, an Süßigkeiten gewöhnt, legt sein letztes Geld in Stollen an. Mit dem Übergang zur Hyperinflation endete die deutsche Sonderkonjunktur. Seit August 1922 ging der Export zurück. Die Wettbewerbsvorteile, die die Industrie aus dem Währungsdumping gezogen hatte, hörten auf. Die wichtigsten Industrieländer hatten inzwischen ihre Nachkriegsrezession überwunden und produzierten viele Güter selbst, die sie zuvor aus Deutschland importiert hatten. Außerdem wurden die Geschäfte seit Ende 1922 zunehmend statt in Mark in Goldwährung abgewickelt. Für die Unternehmer begann die Geldentwertung ihren Nutzen zu verlieren. Der Inflationskonsens, der in den Jahren zuvor für einen sozialpolitischen Burgfrieden gesorgt hatte, zerbrach. Der passive Widerstand, den die Regierung Kuno im Januar 1923 proklamierte, versetzte der deutschen Währung endgültig den Todesstoß. Am 5. Februar stand der Dollarkurs bei 42.250. Im Vergleich zu Mitte Januar, als er bei knapp 12.000 gelegen hatte, war die Mark nur noch ein Viertel wert. Die Geldsache wird immer dunkler und unübersehbarer, notierte Viktor Klemperer Anfang Februar. Die Preise sind allzu wahnsinnig. Margarine 4.000 Mark das Pfund. Der Dollar steht zwischen 40 und 50.000. Durch eine Stützungsaktion der Reichsbank gelang es ab Mitte Februar 1923, den Kurs der Mark für 2 Monate bei rund 21.000 zu stabilisieren. Doch nachdem die Aktion aus Devisenmangel hatte beendet werden müssen, brachen alle Dämme. Am 18. April sackte der Kurs der Mark auf 25.000 ab, Ende Mai lag er bei 54.300, einen Monat später bei 114.250. Dementsprechend explodierten die Preise. Wir kauften nur noch sehr billigen Kaffeevorrat, das Pfund 48.000 Mark. Heute kostet es schon 60.000. Und so ist es mit allem, hielt Viktor Klemperer in seinem Tagebuch fest. Und der Sturz ins Bodenlose setzte sich fort. Ende Juli 1923 musste für einen Dollar bereits 1 Million Mark gezahlt werden. Eine Aufzeichnung des Staatssekretärs in der Reichskanzlei, Eduard Hamm, kam zu dem Ergebnis, dass alle Versuche, den Währungsverfall aufzuhalten, gescheitert seien. Die Folge sei, dass auf den Devisenmärkten des Auslands das letzte Vertrauen geschwunden und die Mark nahezu unverkäuflich sei. Im Inland habe sie ihre Funktion als Wertmesser und Wertbewahrungsmittel verloren. Eben diese Erfahrung mussten auch die Zeitgenossen machen. Der Dollar steht auf 1.200.000 Mark, das heißt, die Mark ist fast nichts mehr wert, stellte August Hinrich von der Ohe am 1. August fest. Heute habe ich die ersten 5 Millionen Scheine gesehen. Neue Kartoffeln kosten 6.000 Mark das Pfund, Anzugstoffe kosten 3 Millionen Mark das Meter. Die Läden schließen früher, sie werden bestürmt, alles flieht vor der Mark. Die Preise stiegen nicht mehr nur täglich, sondern stündlich. In seinem Tagebuch hielt Viktor Klemperer Anfang August eine bezeichnende Episode fest. Auf der Rückfahrt von ihrem Urlaub in Ostpreußen bestellte seine Frau Eva in einem Wartesaal einen Kaffee. Die Preistafel zeigte 6.000 Mark. Das verschwand, während sie trank. Beim Kassieren verlangte der Kellner 12.000. Sie sagte, es hätte doch vorhin 6.000 dort gestanden. »Ach, Sie waren schon während des alten Preises hier, dann zahlen Sie 6.000.« Am 13. August 1923, als Stresemann sein Amt als Reichskanzler antrat, stand der Dollar bei 3,7 Millionen Mark. Die Notenpressen liefen auf Hochtouren, um immer neue Geldscheine mit immer höheren Nominalwerten auszuspucken. Neben der zentralen Reichsdruckerei in Berlin waren über 100 Druckereien unentwegt damit beschäftigt, den Bedarf an Papiergeld zu befriedigen. Angesichts der galoppierenden Geldentwertung und des schreienden Missverhältnisses zwischen Einnahmen und Ausgaben des Staates stellte die Vossische Zeitung die ernsthafte Frage, ob es überhaupt noch sinnvoll sei, Steuern zu erheben oder ob das Reich nicht besser daran täte, wenn es die Finanzämter abschaffte und seinen Verbrauch restlos aus der Notenpresse bestreiten würde. Von Inflation und Hyperinflation wurden die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in sehr unterschiedlichem Maße in Mitleidenschaft gezogen. Katastrophale Folgen hatte die Geldentwertung vor allem für jene Schicht der Rentiers, vorwiegend ältere Menschen, die bislang von den Zinsen ihrer langfristig angelegten Geldvermögen gelebt hatte. Infolge der Entwertung der Sparguthaben, Lebensversicherungen und Kapitalrenten wurden sie fast vollständig enteignet. Zu den Verlierern gehörten auch viele Angehörige des Bildungsbürgertums, die im Krieg aus vermeintlichem Patriotismus reichlich Staatsanleihen gezeichnet hatten und nun mit ansehen mussten, wie sich ihre Vermögen in nichts auflösten. Auch Rentner und Empfänger öffentlicher Unterstützungen, darunter Erwerbslose, Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene, gerieten mit steigender Inflation zunehmend in Not, weil die Zahlungen immer nur verzögert und unzureichend der Geldentwertung angepasst wurden. Das galt auch für Beamte und Angestellte, die feste Monatsgehälter bezogen. Die Teuerungszulagen wurden zunächst rückwirkend ausgezahlt, wenn die Mark schon weiter im Wert gesunken war, so dass sie keinen Ausgleich für die enormen Preissteigerungen bieten konnten. Höchst empfindlich ist die Herabdrückung der Lebenshaltung in dem ganzen sogenannten Mittelstande und dem Beamtentum, schrieb der Religionsphilosoph Ernst Troeltsch im März 1922 in einem seiner berühmten Spektatorbriefe. Alles Einkommen geht für Wohnung, Beheizung und Ernährung auf. In den übrigen Dingen lebt man, so gut es geht, von alten Sachen und nützt seine alten Kleider aufs Äußerste aus. Aller Luxus an Kunst und Wissenschaft, alles Reisen ist in diesen Kreisen zu Ende. Für viele mittelständische Familien bedeutete das auch, dass sie die höhere Ausbildung ihrer Kinder nicht mehr aus Ersparnissen finanzieren konnten. So mussten sich ihre Söhne oder Töchter das Studium selbst verdienen, indem sie etwa eine Arbeit in der Fabrik, im Büro und in der Landwirtschaft annahmen oder sich als Hilfskräfte in einem sozialen Beruf verdingten. Was die Eltern sich in vielen Jahren am Munde abgespart hatten, löste sich in nichts auf, erinnerte sich der angehende Journalist und Schriftsteller Erich Kästner, der in Leipzig Germanistik, Philosophie und Theatergeschichte studierte. Ich wurde Werkstudent, das heißt, ich arbeitete in einem Büro, bekam als Lohn am Ende der Woche eine ganze Aktenmappe voll Geld und musste rennen, wenn ich dafür etwas zu essen kaufen wollte. Werkstudent, das war ein neues Phänomen der Inflationsperiode, das gerade in der Sicht von Bildungsbürgern als ein schlimmes Zeichen für den Statusverlust empfunden wurde. Welche Einschränkungen die Inflation für das Leben eines höheren Beamten mit sich brachte, lässt sich den Tagebuchaufzeichnungen Viktor Klemperers entnehmen, der Ende 1919 einen Ruf als ordentlicher Professor für Romanistik an die Technische Hochschule Dresden erhalten hatte. »Die Finanznot ist furchtbar«, schrieb er im November 1922. »Mit der Nachzahlung vom letzten Freitag bin ich für diesen Monat auf 50.000 Mark gekommen. Sie werden nicht reichen. Der einzelne Tag kostet an Essen allein über 1.000 Mark, ein halbes Pfund Butter 600 Mark. Unser Kaffee geht zu Ende. Wie sollen wir neuen kaufen? Wir leben immer primitiver. An ein Dienstmädchen ist gar nicht mehr zu denken. Der Kaffee ist unser fast einziges Genussmittel. Dazu das Kino, wo jeder Platz jetzt 80 Mark kostet.« Einen Monat später hieß es, Alle Preise haben das Tausendfache der Friedenssumme erreicht. Nur das Professorengehalt ist eben erst bei 1 Million. Dem Tausendfachen entsprechen 7 Millionen. Und so scheuert man, schleppt Kohlen etc. In der ersten Jahreshälfte 1923 entspannte sich die Situation für Beamte insofern etwas, als die Gehälter vierteljährlich im Voraus ausgezahlt wurden. Wie sich das zum Beispiel auf das Gehalt eines Lehrers auswirkte, führte August Heinrich von der Ohe am 31. März in seinem Tagebuch auf. Unser Gehalt schon ausbezahlt. Ich bekam für das Vierteljahr April bis Juli 1.086.336 Mark. Davon gehen 99.091 Mark Steuern ab. Monatlich bekomme ich Grundgehalt 25.900 Mark, Ortszuschlag 2.700 Mark, Teuerungszuschlag 269.412 Mark, Frauenbeihilfe 12.000 Mark, Kinderbeihilfe 52.100 Mark, zusammen monatlich 362.112 Mark. Doch auch diese beträchtliche Erhöhung der Einkünfte vermochte den exorbitanten Verfall der Währung seit Ende April 1923 nicht mehr zu kompensieren. Für Arbeiter fiel die Bilanz ambivalent aus. In den ersten Jahren der Inflation profitierten sie von dem Inflationskonsens. Die Arbeitslosigkeit blieb niedrig und die Reallöhne bewegten sich auf relativ hohem Niveau, auch wenn sie nicht den Vorkriegsstand erreichten. Am besten schnitten die früher gering entlohnten Gruppen der ungelernten und angelernten Arbeiter ab, die ihre Position gegenüber den gut bezahlten Facharbeitern deutlich verbessern konnten. So bewirkte die Inflation eine beträchtliche Einkommensnivellierung innerhalb der Arbeiterschaft. Erst die Hyperinflation beendete die positive Entwicklung. Waren im Juli 1922 nur 0,6% der Gewerkschaftsmitglieder ohne Erwerb gewesen, so belief sich diese Zahl im Januar 1923 auf 4,2 und im Oktober 1923 auf 19,1%. Die wachsende Arbeitslosigkeit übte einen starken Druck auf die Löhne aus. Im Juli 1923 lagen die wöchentlichen Reallöhne nur noch bei 48% des Standes von 1913. Auch in vielen Arbeiterfamilien kehrte bittere Not ein. Da die Preise für Lebensmittel und Bedarfsartikel den Löhnen immer mehr davonliefen, gingen zahlreiche Betriebe dazu über, die Arbeiter zweimal in der Woche, am Ende sogar Tag für Tag zu entlohnen. Eindeutig privilegiert waren die Sachwertbesitzer, deren Vermögen an Grund- und Hausbesitz durch die Geldentwertung unangetastet blieb, sowie all jene, die Schulden gemacht hatten. Das galt vor allem für den Staat, der sich auf diese Weise seiner inländischen Verpflichtungen, etwa der Rückzahlung der Kriegsanleihen, entledigte, aber auch für Landwirte und Großgrundbesitzer, die ihre Höfe und Güter mühelos entschulden konnten. So sah sich Helmut Adolf von Moltke, ein Neffe des berühmten Feldmarschalls, 1922 in der Lage, die auf seinem schlesischen Gut Kreisau liegenden Schulden in Höhe von 250.000 Mark mit den 315 Pfund abzuzahlen, die die Eltern seiner Frau Dorothy aus Südafrika geschickt hatten. Vor dem Krieg war es eine Schuld von 12.500 Pfund. Unglaublich, das ist jetzt mit 315 Pfund gedeckt, schrieb Dorothy Anfang Januar 1922 nach Pretoria. Darüber hinaus besaßen die ländlichen Produzenten den Vorteil, dass sie immer genug zu essen hatten und dass sie von hungernden Städtern, die hamsternd aufs Land zogen, für Lebensmittel wertvolle Objekte eintauschen konnten. Andererseits wurde dieser Vorteil zum Teil dadurch aufgewogen, dass die Preise für Saatgut, Dünger, Jungvieh und landwirtschaftliche Nutzgeräte ebenfalls stark anstiegen. Hauptgewinner der Inflation waren die industriellen Großunternehmer. Ihr Anlagevermögen blieb stabil und sie erhielten billige Kredite, die es ihnen erlaubten, für einen Spottpreis Fabrikanlagen, Immobilien und ganze Firmen aufzukaufen. Auf diese Weise wurde der Konzentrationsprozess vor allem in der Schwerindustrie außerordentlich beschleunigt. Es hat eine Approbation des Besitzes in wenigen, aber kräftigen Händen stattgefunden, analysierte der Leipziger Sozialwissenschaftler Franz Eulenburg 1924. Die kleinen und mittleren Unternehmen sind zwar nicht enteignet, aber in stärkerem Maß an die Konzerne angegliedert. Dadurch ist die Vermögensverteilung wesentlich ungleicher geworden. Als Prototyp des Inflationsgewinnlers galt der Ruhrindustrielle Hugo Stinnes. Rein äußerlich entsprach er nur wenig dem Bilde eines der mächtigsten Wirtschaftsführer Deutschlands. Harry Graf Kessler, der ihn bei einem Diner im Mai 1923 scharf beobachtete, beschrieb ihn so: Schwarz, vollbärtig, unelegant, er zwar im Frack, aber mit schwarzer Krawatte und trug dazu viereckige Wichsstiefel, ein Mittelding zwischen einem Gewerkschaftssekretär und dem fliegenden Holländer, denn in seinen Augen und seinem ganzen Wesen liegt etwas Verschleiertes, Geheimnisvolles. Man glaubt, irgendeine große Passion, vielleicht die Leidenschaft zur Vermehrung seines Besitzes. Dazu kommt eine überraschend hohe, schwache Stimme, die fast knabenhaft klingt. Wenn er kein Geld hätte und kein berühmter Mann wäre, würde ich ihn als einen etwas undurchsichtigen Abenteurer empfinden. Bereits 1893, mit 22 Jahren, hatte der Sohn eines Unternehmers aus Mülheim seine eigene Firma, die Kohlenaufbereitungsanstalt in Straßburg, gegründet, die er Schritt für Schritt zum wichtigsten Kohlehandelsunternehmen in Deutschland ausbaute. Noch bedeutender war seine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender in mehreren großen Konzernen, darunter vor allem in dem 1898 gegründeten Rhein-Westfälischen Elektrizitätswerk RWE. Stinnes Unternehmensstrategie zielte auf vertikale Konzentration, das heißt auf die enge Verzahnung des Kohlebergbaus mit der Eisen- und Stahlbranche, den Trägern der Energieversorgung und den Verkehrsbetrieben. Wie selbstverständlich ging er davon aus, dass die Politik sich den ökonomischen Interessen unterzuordnen hätte. Vor 1914 hatte er für den politischen Betrieb allerdings noch kein großes Interesse gezeigt. Das änderte sich im Ersten Weltkrieg. Stinnes stand an der Spitze der schwerindustriellen Kriegszielbewegung, die sich gegen einen Verständigungsfrieden und für weitreichende Annexionen aussprach. Nachdrücklich setzte er sich dafür ein, Tausende von belgischen Arbeitern zwangsweise in die deutsche Rüstungsindustrie zu verbringen, eine Vorstufe der nationalsozialistischen Fremdarbeiterpolitik. Noch im Sommer 1918, als der Krieg verloren war, glaubte er im Vertrauen auf Ludendorffs Feldherrngenie an den deutschen Sieg. Mit der Novemberrevolution kam das böse Erwachen. In dieser für die Großunternehmer äußerst prekären Situation bewies Stinnes taktische Flexibilität. Auf seine Initiative kam ein Pakt der Unternehmer mit den Gewerkschaftsführern unter der Regie von Karl Legien, das sogenannte Stinnes-Legien-Abkommen, zustande. Es brachte den Arbeitern den 8-Stunden-Tag ohne Lohnkürzungen, die Anerkennung der Gewerkschaften als Vertreter der Arbeiterschaft, verpflichtende Tarifverträge und das Recht, in Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten Arbeiterausschüsse zu bilden. Für die Industriellen ging es bei diesen Zugeständnissen nicht um eine langfristige Sozialpartnerschaft mit den Gewerkschaften, sondern darum, die Zeit des revolutionären Umbruchs vom Kaiserreich zur Weimarer Republik möglichst glimpflich zu überstehen. Denn gerade im Ruhrgebiet war die Bewegung für eine Sozialisierung der Schlüsselindustrien im Frühjahr 1919 außerordentlich stark. Im Juni 1920 ließ sich Stinnes auf der Liste der DVP in den Reichstag wählen. Als Abgeordneter, der zusammen mit Albert Vögler, dem Generaldirektor der zum Stinnes-Konzern gehörenden deutsch-luxemburgischen Bergwerks- und Hütten AG und anderen den rechten, schwerindustriellen Flügel in der Partei repräsentierte, konnte er seinen politischen Einfluss noch unmittelbarer zur Geltung bringen. Wie kein zweiter verstand es der Wirtschaftsmagnat, sich die Inflation zunutze zu machen. Er kaufte zusammen, was nur zu kaufen war. Betriebe, Landgüter, Schiffe, Hotels wie das Esplanade in Berlin, Zellulose- und Papierfabriken, Zeitungen, darunter die Deutsche Allgemeine Zeitung, ehemals halboffizielles Organ der Deutschen Reichsleitung. So entstand ein riesiges, kaum noch überschaubares Konglomerat an Gesellschaften, Zusammenschlüssen, Beteiligungen. Ein Wirtschaftsimperium, wie man es in dieser Dimension in Deutschland noch nicht gekannt hatte. Unter den Königen der Inflation, bemerkte ein Zeitgenosse, habe Hugo Stinnes den Rang eingenommen, den früher der deutsche Kaiser unter den deutschen Landesfürsten einnahm. Die Weltbühne kam in einer Serie über die deutschen Wirtschaftsführer zu dem Resultat: Es gibt zweifellos in Deutschland heute keinen Zweiten, der dank seinem Besitz, seinen Erfolgen und seinem geschäftlichen Nimbus so viel Macht in seiner Hand zusammengeballt hat wie Hugo Stinnes, dieser kleine, unscheinbare und der Rede so unmächtige Erzwestfale, dem der Parlamentswitz wegen seines orientalischen Aussehens den Beinamen Assyrerkönig gegeben hat. Zu den Nutznießern der Geldentwertung gehörten auch Ausländer, die über Devisen verfügten. Ihnen erschien das Deutschland der Inflationsjahre geradezu wie ein Schlaraffenland. Hier war für sie der Himmel offen, für sie floss hier Milch und Honig und Sekt und alles Gute in Hülle und Fülle. Im Dezember 1921 traf Alfred Kerr eine alte Bekannte wieder, die nach Dänemark gezogen war. Er erkannte sie kaum wieder. Vor Jahren kam sie manchmal nach Berlin aus ihrer nördlichen Kleinstadt und war dürftig angezogen, Beamtenfamilie. Jetzt? Mit Pelzwerk behängt, gar nicht mehr derselbe Mensch. In ihren äußeren Verhältnissen hat sich nichts geändert. Aber sie kann nach Berlin fahren und sich einkleiden. Pik, prima, fein mit Ei, wie man hier sagt. Bilden wir es uns ein oder ist es wirklich? Diese Menschen scheinen etwas Gönnerhaftes zu haben, wenn sie jetzt mit uns reden. Der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway, der als Korrespondent des Toronto Star in Paris seinen Lebensunterhalt verdiente, reiste im August 1922 mit seiner Frau in die deutsche Grenzstadt Kehl am Rhein, um für seine Zeitung über den Sturz der deutschen Währung zu berichten. Für 10 Francs gleich 90 kanadischen Cents tauschten sie am Bahnhof 670 Mark ein. Diese Summe reichte für den ganzen Tag. Wir leisteten uns eine ganze Menge. Am Ende hatten wir noch 120 Mark übrig. Für ein Mittagessen im besten Hotel der Stadt mussten sie umgerechnet nur 15 kanadische Cents bezahlen. Die Cafés waren voller Franzosen, die sich für billiges Geld köstliche Cremetorten schmecken ließen. Der Konditor und sein Gehilfe sahen nicht besonders froh aus, als aller Kuchen verkauft war, bemerkte Hemingway. Die Mark fällt schneller, als sie backen können. Berlin wurde zum Eldorado, besonders für Amerikaner. Für einen Dollar konnten sie eine Woche in Saus und Braus leben. Sie bevölkerten die Etablissements der Vergnügungsindustrie, konnten in Antiquitätengeschäften oder auf Kunstauktionen für billiges Geld wertvolle Objekte erwerben und sie erfreuten sich in Luxushotels bevorzugter Behandlung. Dort beobachtete sie der Journalist und Schriftsteller Josef Roth, der 1920 von Wien nach Berlin gezogen war. Die Fremden lagern in den großen Lederfauteuils der Hotelhallen. Von Kellnern umwedelt, von Direktoren lächelnd begrüßt, von roten Liftboys umsäumt, horchten sie auf die 5-Uhr-Teemusik. Wenn alles flüstert, lärmen sie. Wenn alles kniet, stehen sie. Wenn alle spekulieren, warten sie. Wenn alle schlafen, wachen sie. Wenn die Mark fällt, steigen sie. 1923 besuchte der amerikanische Literaturkritiker Malcolm Cowley seinen Freund Matthew Josephson, der Anfang der 20er Jahre nach Berlin gezogen war, weil er dort seine Zeitschrift Broom billiger produzieren konnte. Cowley war verblüfft, dass sich der Kleinverleger von seinem Monatseinkommen von $100 eine zweigeschossige Wohnung mit 2 Hausmädchen, Reitstunden für seine Frau, Abendessen ausschließlich in den teuersten Restaurants, Trinkgelder für die Kapelle, den Aufbau einer Gemäldesammlung und wohltätige Gaben für notleidende deutsche Schriftsteller leisten konnte. Der Gegensatz zur wachsenden Verelendung der Einheimischen stach ins Auge und weckte ausländerfeindliche Stimmungen. Im November 1922 entrüstete sich ein Anonymus in der Weltbühne über die Lebensführung ausländischer Diplomaten in Berlin. Selbst Missionschefs mittelgroßer und kleiner Staaten könnten im allergrößten Stil repräsentieren, könnten mit reichlicher Dienerschaft, mit Stadt- und Tourenautos ein Leben voller Wonne führen, ihren Damen kostbare Perlen und beinahe noch kostbarere Pelze an- und umlegen, kurz, sich hier in einem irdischen Paradiese fühlen. Der Autor wies jeden Gedanken an chauvinistischen Nationalismus von sich, doch forderte er, so unbedingt wir dafür eintreten, dass der gesellschaftliche Verkehr mit dem Ausland sich in vollster Offenheit, in allerverbindlichsten, höflichsten Formen vollzieht, so sehr muss uns abstoßen, dass man, während unsere Intelligenz Hungers stirbt, unser Mittelstand physisch und moralisch zugrunde geht, aus unserem Münzelend sich mästet. Noch gravierender als die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Währungskatastrophe waren ihre Folgen für die Sozialmoral. Mit der fast totalen Entwertung des Geldes ging eine fundamentale Entwertung bisher gültiger Normen und Werte einher. Tugenden wie Sparsamkeit, Rechtschaffenheit, Gemeinsinn verloren ihre Verbindlichkeit. Egoismus, Skrupellosigkeit, Zynismus waren Trumpf. In einem Gedicht mit dem Titel »Revidiertes Volkslied« glossierte der Schriftsteller Hans Reimann in der Weltbühne die radikale Umkehrung des Wertekanons. Üb ja nicht Treu und Redlichkeit, sonst gräbst du dir dein Grab und weiche Kilometer breit von Gottes Wegen ab. Die Kinderstube flieht dahin, wer brav ist, der krepiert. Auch Christentum bringt keinen Gewinn, sei dreist und ungeniert. Auf das Trauma der Kriegsniederlage folgte nun die Erfahrung einer weiteren tiefgreifenden lebensgeschichtlichen Zäsur. Wir hatten das große Kriegsspiel hinter uns und den Schock des Ausgangs, einen sehr desillusionierenden politischen Lehrgang in Revolution und jetzt das tägliche Schaustück des Zusammenbruchs aller Lebensregeln und des Bankrotts von Alter und Erfahrung, erinnerte sich Sebastian Haffner, der das Jahr 1923 als 16-jähriger Schüler in Berlin erlebte. Der Verlust des Vertrauens in die Funktion des Geldes als Wertmesser zog den Verlust des Vertrauens in die bestehende politische und gesellschaftliche Ordnung nach sich. Worauf war denn noch Verlass, wenn das möglich war? Woran sollte man sich noch halten? Diese Fragen stellte sich, wie viele Angehörige seiner Generation, auch der damals 17-jährige Klaus Mann, der älteste Sohn Thomas Manns. Unser bewusstes Leben begann in einer Zeit beklemmender Ungewissheit, schrieb er in seiner Autobiografie, der Wendepunkt. Da um uns herum alles barst und schwankte, woran hätten wir uns halten, nach welchen Gesetzen orientieren sollen? Die Zivilisation, deren Bekanntschaft wir in den 20er Jahren machten, schien ohne Balance, ohne Ziel, ohne Lebenswillen, reif zum Ruin, bereit zum Untergang. Ja, wir waren früh vertraut mit apokalyptischen Stimmungen, erfahren in mancherlei Exzessen und Abenteuern. Eine Begleiterscheinung der apokalyptischen Stimmungen, die durch die galoppierende Geldentwertung geschürt wurden, war das Auftreten der sogenannten Inflationsheiligen. Sie zogen über die Landstraßen mit wallenden Christushaaren, gewandet in sackleinernen Kutten, an den bloßen Füßen Sandalen. Wo sie hinkamen, verkündeten sie einem teils irritierten, teils faszinierten Publikum die Erlösung vom Chaos, die Erneuerung der Welt aus dem Geist der Liebe. Den neuzeitlichen Erlösern mit dem langen Haarwuchs und den dreisten Fantasien läuft alles zu, die schwachen Naturen besonders, die nicht ohne Stütze sein können, schrieb die Kölnische Volkszeitung im September 1922. Für den Geisteszustand im heutigen Deutschland ist dies Prophetentum ein gefährliches Symptom. Man soll es nicht unterschätzen, es wird sich in Krisen, die noch kommen, noch mehr ausbreiten. Die Wanderer mit dem Jesus-Appeal waren eine Antwort auf die Nöte der Zeit. An sie hefteten sich Erlösungssehnsüchte und Erweckungsfantasien gerade der deklassierten oder von der Deklassierung bedrohten Schichten der Bevölkerung. Einer dieser Propheten war Friedrich Muck Lamberti, der Messias von Thüringen. Mit der von ihm gegründeten Neuen Schar, einer jugendlichen Tanz- und Spielgruppe, zog er 1920 durch Städte und Dörfer. Und überall, wo der Zug Halt machte, entfesselte er einen regelrechten Tanztaumel, versetzte er Tausende von Menschen in ekstatische Rauschzustände, in denen soziale Unterschiede verschwammen und Alltagssorgen wenigstens für kurze Zeit vergessen werden konnten. Als ein weiterer Heilsverkünder machte der Maler Max Schulze Sölde, Sohn aus großbürgerlichem Haus, von sich reden. Nach 1918 war er zum religiösen Sozialismus konvertiert und gründete mit anderen die Landkommune Lindenhof bei Itzehoe. Danach arbeitete er freiwillig auf einer Zeche bei Hamborn, um die Bergarbeiter zu neuer revolutionärer Tat anzuspornen. Damit gescheitert, wechselte er die Rolle des linken Politagitators mit der eines wiedergekehrten Apostels Johannes, der kreuz und quer durch Deutschland zog und für seine Idee einer christsozialistischen Volksgemeinschaft warb. An Wirkung weit übertroffen wurden Muck Lamberti und Schulze Sölde von Ludwig Christian Heusser, der wohl schillerndsten Gestalt unter den Inflationsheiligen. Der ehemalige Sektfabrikant hatte sich unter dem Eindruck des Weltkriegs zum Lebensreformer gemausert, der sich mehr und mehr in einer Christusrolle gefiel. Er sammelte eine Schar von Jüngern und Jüngerinnen um sich, darunter auch manche von ihm sexuell abhängige Frau, die sich nichts sehnlicher wünschte, als von dem vergötterten Meister den neuen Menschen zu empfangen. Heusser warb für seine Vorträge bereits mit den modernen Mitteln der Reklametechnik. Seine Rhetorik, die ein Massenpublikum anzog, war eine eigentümliche Mischung aus religiöser Inbrunst, derber Fäkaliensprache und wilhelminischer Großmannssucht. Als einziger unter den Inflationsheiligen wagte Heusser den Schritt in die Politik. 1922 gründete er die Christlich-Radikale Volkspartei, die aber ebenso wenig wie der spätere Heusser-Bund über das Stadium einer Sekte hinausgelangte. Wie Heusser verstanden sich seine zahlreichen Jünger und Imitatoren als Wahrheitsmenschen, als Suchende auf dem Weg zu neuen Ufern menschlicher Gemeinschaft. Die von ihnen gewählte Existenzform eines asketischen Wanderlebens unterschied sich deutlich vom protzigen Lebensstil der neureichen Kriegs- und Inflationsgewinnler. Ihre Selbstgewissheit schöpften sie nicht aus äußeren Gütern, sondern aus dem Rückzug auf das eigene Ich, der bei manchen freilich Züge einer krankhaften Selbstvergötterung annehmen konnte. Mutanten des Typus Hitler nennt der Historiker Ulrich Linse die Inflationsheiligen. In der Tat gab es einige auffällige Gemeinsamkeiten im öffentlichen Auftreten und der Programmatik, etwa den Kult des messianisch überhöhten Führers, die Ablehnung der Parteienwirtschaft oder die Betonung der alle Klassenschranken aufhebenden Volksgemeinschaft. Dennoch sollte man sich davor hüten, die Wanderprediger zu sehr in die Nähe des Münchner Demagogen zu rücken und ihnen gar eine Wegbereiterfunktion zuzusprechen. Denn ihre Lehren waren insgesamt zu wirr und unausgegoren, als dass sie einem bestimmten politischen Lager zugeordnet werden könnten. Neben Berührungspunkten zum Nationalsozialismus gab es auch Verbindungen zum Linkskommunismus und Anarchismus, und zuweilen konnte sogar beides zusammen auftreten. Das Hakenkreuz neben Hammer und Sichel. Das provozierende Spiel mit Symbolen, die Lust an schockierenden Reizen waren den Inflationsheiligen wichtiger als ein durchdachtes Programm und eine zielgerichtete politische Strategie. Nicht zuletzt deshalb waren sie für den Trommler Hitler keine ernsthafte Konkurrenz. Ihren größten Zuspruch erhielten sie 1923, als die Hyperinflation ihrem Höhepunkt zutrieb. In den folgenden Jahren der ökonomischen und politischen Stabilisierung der Weimarer Republik sollte ihr Einfluss bis zur Bedeutungslosigkeit schwinden. Zu den selbsternannten Heilsbringern der Inflationsperiode zählte auch der Wettbetrüger Max Klante, ein ehemaliger Bürstenbinder und Fotograf. Im Dezember 1920 gründete er den Klante-Konzern, eine Genossenschaft der Volksaktionäre, die von allen großkapitalistischen Einflüssen ferngehalten werden sollte. In Berlin erwarb er in der Frankfurter Straße ein modernes Bürohaus und bald wurden in fast allen deutschen Großstädten Filialen eröffnet. Klante versprach eine Traumrendite von 200% und rund 260.000 Menschen vertrauten ihm ihr Geld an. Von seinen Anlegern ließ sich der Schwindler mit Heil grüßen und eine Musikkapelle spielte den eigens komponierten Max-Klante-Marsch. Es braust ein Ruf durch ganz Berlin, voran, lasst uns mit Klante ziehen. Wär der Weg auch hart, der Weg so steil, wir rufen laut, Max-Klante, Heil, ja, Heil. Über Monate konnte Klante die zugesagten Zinsen aus Wettgewinnen auf der Berliner Rennbahn Hoppegarten bestreiten. Doch im September 1921 brach sein System wie ein Kartenhaus zusammen. Er wurde verhaftet und im Dezember 1922 in einem Prozess vor der Strafkammer des Berliner Landgerichts zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. In der Weltbühne kommentierte Richard Levinson den Prozess mit einer gehörigen Portion Sarkasmus. Man brauche Mätzchen wie die von Klante angerichteten gar nicht mehr, denn der Verfall der deutschen Mark sorgt dafür, dass jeder Besitz zahlenmäßig ins Riesenhafte wächst, dass jeder Pracher heute Millionär ist, dass jeder, der pumpt, verliert und jeder, der mit Leihgeld arbeitet, gewinnt. In einer Zeit, wo das Fundament der Wirtschaft, die Währung, ins Rutschen gekommen ist, bedarf es keiner Extraschiebung, um vorwärts zu kommen. Wer im Strom steht, wird mitgeschoben. Das Gespräch über die galoppierende Geldentwertung beherrschte die alltägliche Kommunikation. Wenn früher unter Menschen im Gespräch Eingehen auf den Partner sich von selbst verstand, wird es nun durch die Frage nach dem Preis seiner Schuhe oder seines Regenschirmes ersetzt. Unabweisbar drängt sich in jede gesellige Unterhaltung das Thema der Lebensverhältnisse, des Geldes, schrieb der Philosoph und Kulturkritiker Walter Benjamin in seiner Betrachtung »Reise durch die deutsche Inflation«. War der Absturz der Mark nach dem Rathenau-Mord noch als ein Schock empfunden worden, so setzte, je schneller der Währungsverfall voranschritt, ein Gewöhnungseffekt ein. Eine Art Inflationsmentalität machte sich breit. Er sei jetzt an die irrsinnigen Zahlen gewöhnt, notierte Viktor Klemperer am 28. Juli 1923, als der Dollar bei 760.000 Mark stand. Am 8. August, als er für einen Brathering 75.000 Mark und für ein Kinobillett 50.000 Mark hinblättern musste, regte ihn dies nicht mehr auf, weil, wie er schrieb, man dem in Permanenz erklärten Katastrophenzustand und den irrsinnigen Zahlen gegenüber abstumpft. Man habe sich inzwischen an die Nullen gewöhnt, bemerkte auch Georg Bernhardt in der Vossischen Zeitung Ende Juli 1923. Und ob ein bisschen mehr oder weniger davor steht, ängstigt die meisten nicht mehr. Der spanische Korrespondent in Berlin, Eugenie Chamard, gewann den Eindruck, dass sich manche Deutsche an den Zahlen mit den vielen Nullen regelrecht berauschten und eine geheime Lust verspürten, damit zu jonglieren. Er könne sich manchmal des Gedankens nicht erwehren, berichtete er, dass der Währungsverfall tief in der Psyche wurzelt und unbewusst gewollt sei. Einen ähnlichen Eindruck gewann Leopold Schwarzschild, der Herausgeber des Tagebuchs. Zahlenspuk, Ziffern Tarantella, bald ist jeder Trambahnschaffner Millionär und freut sich darüber so und versucht, sich auch so zu benehmen, als ob eine Million wirklich noch eine Million wäre. Zeitungsleser wurden mit einer neuen Variante des aufregenden Zahlenspiels konfrontiert. Hatte im Krieg die Anzahl der Gefangenen, der erbeuteten Geschütze und dergleichen die Schlagzeilen beherrscht, so waren es jetzt die Notierung des Dollars, auf die sich alle Augen wie gebannt richteten. Die Schwankungen des Dollarwertes waren das Barometer, an dem man mit einer Mischung aus Angst und Erregung den Sturz der Mark ablas, erinnerte sich Sebastian Haffner. Nach der Beobachtung der Berliner Journalistin Hedwig Hirschbach prägte sich die Dollarfixierung bis in die Physiognomie mancher großstädtischen Bewohner aus. »Das Dollargesicht grinst dich an. Es ist da mit dem symptomatisch kühlen, ewig rechnenden Blick, mit der poesielosen Stirn, hinter der der Kurszettel vom Abend vorher sichtbar rekapituliert wird.« Um sich vor der Geldentwertung zu schützen, verfielen viele auf die Idee, Aktien zu kaufen. Sie schienen die einzige Geldanlage zu sein, die einige Sicherheit bot. Eine wahre Spekulationswut griff um sich. In Berlin sind im Augenblick alle Freunde, die man hat, Spekulanten und lassen den Dollar nicht eine Sekunde lang aus den Augen, teilte Eugenie Chamard im Februar 1923 seinen spanischen Lesern mit. Vor den Schaltern der Banken herrschte Hochbetrieb und es waren nicht nur die professionellen Anleger, sondern vor allem Amateurspekulanten, die hier ihr Glück versuchten. Von der halb verhungerten Rentiere bis zum Droschkenkutscher sind sie alle wieder da, bemerkte Richard Levinson im November 1922. Die Spielwut triumphiert. Der Börsentipp war gefragt wie nie zuvor. Ihm huldigte alles, abends am Stammtisch, morgens beim Barbier, im Autobus, in der Vorortbahn. Und auch die Liebenden unterhielten sich in der Sprache der Börse. Zwischen den Küssen wurde der beste Tipp mitgeteilt. IG Farben, Zellstoff oder Sarotti. Dann wusste jeder, welche Aktien er zu kaufen hatte. Nicht alle waren bereit, an diesem Spiel teilzunehmen. Sebastian Haffners Vater etwa, ein liberaler Reformpädagoge, der es in der Weimarer Republik zum Regierungsdirektor im preußischen Kultusministerium brachte, lehnte es ab, sich vom Aktienfieber anstecken zu lassen. »Ein preußischer Beamter spekuliert nicht«, pflegte er zu sagen. Sein Sohn hielt das seinerzeit, wie er in seinen Erinnerungen, Geschichte eines Deutschen freimütig bekennt, für ein außerordentliches Beispiel von Engstirnigkeit. Erst im Nachhinein habe er den Ekel nachempfinden können, mit dem sein Vater diesem ganzen Treiben zusah. Anders verhielt sich zum Beispiel Viktor Klemperer. Im Mai 1923 ließ er sich von einer Verwandten dazu überreden, Geld in eine Aktie anzulegen, deren Wert sich zu seiner Genugtuung innerhalb kurzer Zeit nahezu verdoppelte. So füllt das Spekulationsdenken jetzt alle Hirne und Stunden. Die Zeit ist allzu sehr aus den Fugen. Allerdings war der Spekulationsgewinn durch die ungeheure Geldentwertung bereits Anfang Juni wieder aufgezehrt. Alles schwimmt fort bei der maßlosen Teuerung. Ende Juni 1923 entschloss sich Klemperer zum ersten Mal selbst einen Börsenauftrag bei der Dresdner Staatsbank aufzugeben. Mit 2 Millionen Spekulationspapier gleich ungemein unvorsichtig, wie er in seinem Tagebuch anmerkte. »Ich spiele mit dem vollen Einsatz weiter«, hieß es einige Tage später. Eine ständige Sensation, aber auch eine Sorge und Ablenkung ist das Börsenspiel. Nachdem die Kurse vorübergehend etwas nachgegeben hatten, notierte er: »So geht das hin und her und ist eine nervenpeitschende Sensation. Und immer wieder sagt man sich, dass nichts hinter den Riesenzahlen steht, und immer wieder wirken sie berauschend.« In einer vorteilhaften Position befanden sich all jene, die Zugang zu Auslandsdevisen hatten. Der Dramatiker Karl Sternheim, der mit seiner Familie aus dem schweizerischen Utwil in die Nähe Dresdens gezogen war, konnte Ende Januar 1923 für 100 Schweizer Franken über 400.000 Mark eintauschen. Anfang Juni 1923 erhielt er für 80 Schweizer Franken bereits 1 Million Mark. Der liberale Politiker Theodor Heuss, Dozent an der Neuen Hochschule für Politik in Berlin, überstand die Zeit der galoppierenden Inflation einigermaßen glimpflich, weil er für ausländische Zeitungen, die Svenska Tidskrift in Stockholm und das argentinische Tageblatt in Buenos Aires und ein Blatt der Siebenbürgen Sachsen schreiben konnte. Ich denke mit Rührung an die Kronen, die Pesos, auch an die rumänischen Lei. Da war man plötzlich wohlhabend, schrieb er in seinen Erinnerungen. Heuss hatte auch nichts dagegen, sich am großen Börsenspiel zu beteiligen. »Ich weiß nicht, ob du dein Auge auf Kursbewegungen lenkst«, versuchte er Anfang Februar 1923 seinen Schwiegervater, den Nationalökonomen Georg Friedrich Knapp, zu animieren. »Im September hat ein Freund mir 37.000 Mark angelegt, die heute etwas über 3,5 Millionen Kurswert erreicht haben. Mit anderen Papieren ist es ähnlich.« Auch Thomas Mann machte die schwindelerregende Geldentwertung zu schaffen. Die Ersparnisse lösten sich in nichts auf, und seine Münchner Schwiegereltern, die Pringsheims, mussten große Einbußen an ihrem Vermögen hinnehmen. Für den Schriftsteller war es wie ein Geschenk des Himmels, dass er 1923 mit der amerikanischen Zeitschrift The Dial einen Vertrag über eine Reihe von Beiträgen zu jeweils $25 abschließen konnte. So musste er die Arbeiten an seinem Roman »Der Zauberberg« immer wieder unterbrechen, um einen seiner »German Letters« zu verfassen. »Sobald ich ein bisschen zu Atem komme, muss ich wieder einen amerikanischen Artikel schreiben, denn die Kinder schreien nach Brot«, schrieb er Anfang September 1923. Im Tagebuch reimte der Schriftsteller Siegfried von Fegesack: kauf Devisen und vor allem die begehrte Dollarnote, Dollarwerte«, Gulden, Pfund und Schwedenkrone, selbst die Lira ist nicht ohne, Schweizer Frank und Yen sodann, kauf dir einen ganzen Haufen, alles, alles ist zu kaufen, wenn man es bezahlen kann, selbst mit ein paar Tschechenkronen kann sich das Geschäft noch lohnen. In Berlin entstanden an allen Ecken und Enden sogenannte Dollarbuden, Häuschen aus Glas, wo fremde Währung eingetauscht werden konnte. Sie sind ständig voller Leute, und weil darin wenig Platz ist, drängen sich auch draußen viele, beobachtete der Reporter Egon Edwin Kisch. »Die Börse gibt ununterbrochen die Kurse durch. Hier werden Lei, Peseten, Pfunde, Tschechenkronen, polnische Mark und Wiener Kronen, Dollar und Yen gewechselt. Hier wird die nietzschische Umwertung aller Werte vollzogen, deren Tempel sie sind.« Niemand repräsentierte die Umwertung der Werte so wie die Schieber oder Raffkes, wie sie der Berliner Volksmund nannte. Schon durch ihr Äußeres stachen sie hervor. In seinen Erinnerungen, als wäre es ein Stück von mir, hat der Schriftsteller Karl Zuckmeier diesen Typus beschrieben. Die Schieber mit weiten Tangohosen und einem koketten Gürtelchen auf der Rückseite des knapp geschnittenen Sakkos, der sich in auffälligen Farben hielt, rot, braun, orange und lila, groß kariert, die zackigen Hochstapler, die Toto-Gewinner der Börse und der Literatur, mit schwarzer Hornbrille und sogenanntem Bolschewikenschnitt, das Haar glatt zurückgekämmt, den Nacken scharf ausrasiert und dick mit Puder bestreut, füllten die Cafés und gaben den Ton an. Der Ton war bewusst zynisch, kaltschnäuzig, salopp, womit eine permanente Unsicherheit Kess zugedeckt wurde. Die Schieber fuhren schnelle Autos, rauchten teure Zigarren, speisten in Schlemmerlokalen und umgaben sich mit mondänen Frauen. Zumeist handelte es sich um relativ junge Leute, die keine Hemmungen kannten, um sich in der Wolfsgesellschaft der Inflationszeit über gängige Konventionen und traditionelle Spielregeln hinwegzusetzen.